Ha! Damit habt ihr nicht gerechnet. Sonntagabend, 18 Uhr. Die Weltraumaffen sind da. Wie immer pünktlich. Aber sowas von. Sunday is for satisfaction. Aber die Frage ist natürlich, wann das bei unseren Zuhörern ankommt, so wie sonst doch, wo wir ja teilweise 15, 20 Minuten Latenz haben irgendwie mit unserer Schüssel. Das ist ja ganz. Ja, das ist halt schwer sich vielleicht alle. An den Asteroiden vorbei, dann muss man dem Mars ausweichen, also dem Planeten und all diese Sachen. Und behaupten die wieder, ja, wir haben uns was von den Hongkonger Aktivisten abgeguckt und benutzt ein Mesh-Netzwerk. Das ist einfach schneller. Mashed Potatoes, sozusagen. Die alten Kartoffeln. Ja, sind auch schneller. Ja, wer ist das? Wer ist das? Menschen von Freitags für Zukunft. Und Donnerstags? Donnerstags ist nichts mit Zukunft. Donnerstag ist vergangen. Wir haben schon Sonntag, Mann. Pass doch mal auf. Ach so, ja, ja. Montag für Vergangenheit. Jawohl. Dienstag für Gegenwart. Was auf das Kegeln? Oh, cool. Ja, soll ich mal abfahren? Dann hören wir mal. Achso, ihr habt ein Video, ja, sicher. Das wird sicher schlau. Wir wurden eingeladen, morgen auf der Bühne der IAA 19 zu sprechen, weil wir nicht für leere Klimaschutzbekundungen herhalten wollen, haben wir uns dazu entschlossen abzusagen. Diese Messe ist nicht Teil der Lösung, sondern Teil des Problems. Ja, also ich an deren Stelle wäre ja froh, wenn man mir da direkt eine Bühne gibt, dass ich meinen Krempel da erzählen kann. Also wenn ich irgendwo irgendwelchen auf der Gamescom oder so zum Gamergate oder solche Themen da irgendwie sprechen könnte, würde ich mir den Arsch abfreuen. Ja, aber du weißt ja, Greta Thunberg spricht auch nicht mit Donald Trump, auch wenn das der Ansprechpartner wäre, um vielleicht was in Bewegung zu setzen. Und genau so sind die halt holier than thou, indem sie halt nicht zu IA gehen. Sie waren ja doch da und haben halt heute die Eingänge verstopft und den Leuten gesagt, ihr könnt nach Hause gehen, ihr könnt nach Hause gehen. Sehr gute politische Arbeit, muss ich vor allem sagen. Ja. Und Leute weggeschubst und so. Ja. Okay. Ach, meine Maus spinnt. Sekunde, wir haben es gleich. Es wird im Chat gefragt, welcher Tag für den Plusquam perfekt ist. Das ist der 29. Februar. Das reicht auch, wenn man den dann Hallo, Tag benutzt. Ich bin Kira. Ich bin Carla von Fridays for Future. Heute hat die IAA die internationale Automobilausstellung in Frankfurt eröffnet. Dazu wurden wir eingeladen, am Freitag eine Kino zu halten und ein Gespräch mit Bernhard Mattes, dem Präsidenten des VDA, zu führen. Allein diese Einladung lehnen wir ab. Ne? Alleine so eine Einladung ist ja schon recht nett, ne? Finde ich. Ja. Warum hat die Frau Hakenkreuzer auf dem Pullover? Keine Ahnung, aber ich möchte auch nochmal darauf hinweisen, dass dieses Statement direkt mit Ich beginnt. So wie alle guten politischen Sachen. Die wissenschaftlichen Forderungen zur Bewältigung der Klimakrise sind seit Jahrzehnten bekannt. Die Autoindustrie trägt massiv zu jetzigen Umweltproblemen bei und macht nicht im geringsten genug Anstalten, daran etwas zu ändern. Die sonst übliche Rede des Frankfurter Ober... Ja, nicht im geringsten genug, wisst ihr Bescheid. So wie die ganzen Elektroautos, die jetzt alle kommen, weil sie jahrelang gemeint haben, dass das irgendwie was bringt. Aber ich meine, der Strom ja natürlich auch nur so sauber ist, wie ja halt der Strom erzeugt wird. Und nur weil es Elektro ist, noch lange nicht bedeutet, dass es nicht sogar noch schlimmer ist, für noch mehr CO2 ausstößt, je nachdem, wie halt der Strom erzeugt wird. Aber naja, es ist Elektro. Und Rohstoffe für die Akkus frisst, wie Bolle. Ja, außerdem sind die leise und schnell, ne? Dass die Leute mehr Unfälle damit haben vielleicht. Das ist auch wahr, ja. Und ja, aber ich meine, die haben mittlerweile alle soweit. Also Porsche hat ja jetzt auch ein Elektroauto vorgestellt. Also. Die hatten doch aber vorher auch so einen Hybrid, ne, der irgendwie 20 PS zusätzlich gebracht hat. So, wow. Ja, einen Hybrid hatten sie auch, glaube ich, ja. Aber jetzt komplett Elektro, der Taycan. Okay. Das heißt so viel wie Scheitern, ja? Ja, Scheitern. Die Leute, die sich das leisten können, sind bestimmt auch größtenteils Grünwähler. Ja. Oberbürgermeisters wurde bereits aufgrund seiner Kritik an der IAA gestrichen. Wir werden nicht auf einer Bühne für Phrasen und Klimaschutzbekundungen herhalten. Das Idealbild der Automobilindustrie, größer, schneller und vor allen Dingen mehr statt weniger Autos, lässt keinen Platz für eine klimagerechte Zukunft. Doch wir lehnen den Dialog nicht ab. Wir laden Herrn Mattes, seine Kolleginnen und Kollegen ein, mit uns ein Gespräch zu führen. Und zwar am Freitag, am Samstag oder am 20.09. Nee, die sagen bestimmt ab, weil ihr Teil des Problems seid und nicht Teil der Lösung. Ne? Das wäre lustig, ja. Aber ich meine, ja, also... Ja, die werden schon kommen, nehme ich mal. Bei irgendeinem Vertreter schicken oder sowas. Ja. Ja, diese ganze, vor allem auch diese SUV-Rhetorik in den letzten Tagen, so als ob SUVs wirklich so, der Ralf Stegner hat gesagt, er findet die SUV-Verliebtheit der Deutschen ist ähnlich wie die Waffenvernarrtheit der Amerikaner. Also ich verstehe überhaupt nicht mehr, auf welchem Niveau hier diskutiert wird. Ein SUV ist nur halb so gefährlich wie ein Laster oder ein Bus. Da müsst ihr auch mal drüber nachdenken. Ne? Oder hier eine Straßenbahn oder eine Eisenbahn kann auch irgendwie Leute umbringen. Aber es wird jetzt nur noch über so einen Autotyp, als wäre das irgendwie das große Problem, was wir abschaffen müssen. Und dann kommt nur noch Blumenstaub und Honig aus den Auspuff. Ohren oder was. Die Deutschen sind echt nicht in der Lage, ein politisches Problem zu diskutieren, glaube ich. Ja, nicht auf diesem Level, ja. Ja, zumindest im Moment nicht. Ich glaube, das war auch schon mal besser. Kann ich mich aber auch täuschen, weiß ich nicht genau. Ja. Ich meine, wir hatten ja solche Sachen wie die Durchsetzung des Katalysators. Ja? Da hieß es ja auch, oh Gott, das kann keiner bezahlen. Und, oh je, oh. Aber man hat sich geeinigt und man hat gesagt, das ist nötig und deswegen machen wir das, damit wir kein Blei mehr in der Menge in die Umwelt pusten. Ja, oder generell mit dem verbleibenden Benzin, genau. Das hat ja auch abgenommen. Also. Das wird halt immer so getan von diesen Fridays for Future-Leuten, als hätte es Umweltschutz irgendwie vor 2010 nicht gegeben. Und das ist einfach lächerlich. Ja, also der Ebel ist ja leider heute nicht dabei, aber wenn, dann könnt ihr euch jetzt bestimmt auch, der kennt sich da ja ganz gut aus mit irgendwelchen Dingen, die sich eigentlich schon verbessert haben, die Leuten aber nicht so bewusst sind. Also es ist ein stetiger Prozess und die Autobauer haben ja auch es ist ja jetzt auch nicht so, dass die jetzt komplett gar keine Anreize hätten, irgendwelche Autos zu bauen. Ich meine, das merkt man ja halt auch an diesen ganzen Sachen jetzt schon, dass sie alle mit dem Elektrokram jetzt um die Ecke kommen, obwohl noch keiner überhaupt weiß, ob man das überhaupt alles erzeugen kann, diesen Strom, wenn jetzt jeder so ein Elektroauto hätte, ob man das klimaneutral erzeugen kann, wahrscheinlich nicht. Also, und. Wie sich die Landschaft auch verändert dadurch. Ja, und das, was du meintest schon mit den Geräuschen, ne, das ist ja schon so ein Problem, dass sie jetzt schon quasi den Autos extra Geräusche einbauen, damit man die dann noch weiterhin hört. Ja, hab ich auch schon gehört, ja. Ja, das ist definitiv, das ist in Planung. Kann aber jeder hinter seinem Steuer sitzen und einfach brumm. Genau, Achtung, ich komme, genau, alle drücken jetzt nur auf pausenlos auf die Hupe. Wie früher, dann, die aus Fliesen immer nur. Kann sich dann keiner mehr beschweren, dass so viel gehupt wird. Da freuen sich die Leute alle, hey, ich kann das Auto endlich wieder hören, ja. Ja. Zur Sicherheit, immer mal hupen den ganzen Tag, ja. Ja, und auch dieses, was sie meint, schneller, höher, weiter und mehr Auto. Also, ich war ja letztes Jahr auf der CeBIT, auf der letzten, und habe mir dann Sascha Pallenberg angehört. Und der hat ja ganz viel von diesen ganzen Sachen da gesprochen, wie jetzt die Autokonzerne sich darauf vorbereiten, auf die Zukunft, wo eigentlich kein Mensch mehr selber ein Auto besitzt, sondern quasi dieses ganze Fahren als Service sozusagen, dass du halt irgendwelche selbstfahrenden Autos hast, die quasi den Autobauern selber gehören und dann kann man da alle möglichen Dienstleistungen eventuell sogar in Anspruch nehmen, also irgendwie ein Friseur oder so, der dann quasi fertig von A nach B und dann schneidet er dir die Haare, während du da im Auto fährst und solche Sachen, was sie sich irgendwie überlegen. Aber generell halt eben, dass quasi kein Mensch mehr selber ein Auto besitzt, sondern eigentlich dieses Fahren immer als Dienstleistung dann so gekauft wird, wie man es gerade braucht. Das ist eigentlich das, wo die sich jetzt schon darauf vorbereiten, weil das mit dem autonomen Fahren halt garantiert passieren wird. Und das hat überhaupt nichts mit immer mehr Auto und bla bla irgendwie zu tun. Also. Das ist aber auch hauptsächlich ein Konzept für Stadt oder so, ne? Weil auf dem Land wird das schwieriger, sowas, oder? Nö, wieso wird das schwieriger? Das wird, denke ich mal, gerade da gut sein, weil es gibt ja ständig diese Beschwerden, der auch vollkommen zu Recht, dass du auf dem Land keine gute Anbindung hast ans öffentliche Verkehrssystem. Aber wenn du da irgendwelche selbstfahrenden Autos, kannst du ja irgendwo dann parken. Und wenn dann die Oma da irgendwie von dem einen Dorf ins nächste will, dann kommt das halt angefahren. So, da brauchst du keine Leute mehr dafür, die dann den ganzen Tag drauf warten, dass sie da irgendwie ein paar Fahrten machen können. Ist doch perfekt. Also. Ja, ich bin ja Carsharer, ich begrüße das im Prinzip. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass das Auto von alleine zu mir kommt, dass ich das nicht abholen muss irgendwo. Und das ist immer ein bisschen so der einzige Umstand, den man hat, dass man das eben an so einen Punkt wieder zurückbringen muss und abholen muss. Und was halt auch irgendwie nicht in der Diskussion für mich auftaucht, ist, dass wir eine Exportnation sind, dass unsere Autos Exportgüter sind und die auf der ganzen Welt beliebt sind. Also wir produzieren die ja nicht nur für hier, wo die klimabewegte Jugend rumspringt, sondern auch für andere Gegenden. Und wenn wir anfangen, Konzernen halt zu verbieten, ihr Geschäft zu machen, weil wir das irgendwie moralisch, dann sollten wir vielleicht bei der Waffenindustrie anfangen, aber die Autoindustrie gleich kaputt zu machen, so eins von den wichtigsten Standbeinen, das wir haben, halte ich für kritisch. Ja. Aber wenn wir die Mehrheit haben, dann diktieren wir halt, wo es lang geht. Genau, apropos diktieren. Ist was mit der Sekretärin oder was? Und ich kann mich nicht erinnern in meinem Leben, in Zeiten, ich konnte das nur vom Hören sagen, in Zeiten zu leben, die so zerbrechlich, so brüchig und so dünnes Eis sind. Und ich glaube, es muss uns klar sein, auch wenn Politiker schwächeln, und das ist, glaube ich, in Österreich nicht anders als in Deutschland, dann liegt es an uns, zu diktieren, wie eine Gesellschaft auszusehen hat. Und wer versucht, so eine Situation der Unsicherheit zu nutzen, für rechtes Geschwafel, für Ausgrenzung, Rassismus und Hetze, der ist fehl am Platze. Diese Gesellschaft ist offen, humanistisch, bietet Menschen Schutz und Karriere. Und wir müssen diesen Leuten so schnell wie möglich und ganz ruhig den Spaß daraus treiben. Kein Millimeter nach rechts! Kein Demagog. Ich fand den früher sympathischer, als er noch diese Lieder gesungen hat. So. Ja, war das jetzt ein Hitler-Imitator? Der Grönemeyer. Ach, der Grönemeyer, ja, okay. Und warum hat er sich so echauffiert? Sind da so ein paar Neonazis aufmarschiert auf seinem Konzert oder was war der Anlass? Nö, das war das übliche Virtue Signaling. Zwei Herzen wohnen auch in meiner Brust. Also irgendwie gibt's das schon ewig, dass Leute auf Konzerten irgendwie politische Messages rausbrüllen und es wird nicht so heiß gegessen wie hier jetzt. Nicht, dass ich seinen Duktus, nicht, dass ich seine Inhalte nicht scheiße finde mit dem, wenn wir die Mehrheit sind, diktieren wir, wo es lang geht und sagen den anderen, sie können sich verpissen. Das gefällt mir alles überhaupt nicht, aber genauso wenig gefallen mir eigentlich die reflexhaft hervorgeholten Goebbels-Vergleiche, Sportpalast-Rede etc., weil das zwei verschiedene Sujets sind. Also ich verachte das, was er gesagt hat, zutiefst, aber ich find's auch nicht nötig, halt die konservative Version von Everyone I Don't Like is Hitler zu spielen und zu sagen, ja, ha, weil der da so rumgebrüllt hat und sich echauffiert hat, dann ist das wie Goebbels. Weil das sind einfach zwei verschiedene Welten. Allein deswegen nicht wie Goebbels, weil der Mann halt kein Politiker ist. Na, also ja. Der Mann ist einfach, der ist Künstler, der ist, ja, also der hat ja nichts zu sagen im Endeffekt. Klar, es mag sein, dass Leute ihm zuhören, das hat ja auch der, unser Außenminister hat das ja auch geteilt, dieses Video, und sich da positiv drüber geäußert. Das finde ich schon eher bedenklich, als jetzt dieses Ding an sich. Der Vergleich mit dem Sportpalast betrifft auch eher so das Demagogische daran, glaube ich, tatsächlich. Ja, das Rufen auch, ja. Ne, aber ich denke mal auch, dass das jetzt... Mitschreien, mitgrölen, tralala, klar. Ja, ich glaube, das ist auch, das merkt man auch in dem Video ganz stark, die Geräuschkulisse nimmt dann halt zu und er wird dann halt auch immer lauter. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass er da irgendwie, das ist, glaube ich, eher so ein natürlicher Reflex, als jetzt irgendwie wirklich so ein Anpeitschen irgendwie von den Leuten oder so. Sind ja auch alle seine Fans, ne? Auch nicht vergessen. Ja, also ich habe das jetzt auch gerade zum ersten Mal gesehen und ich habe das nur am Rande mitbekommen. Ich meine, das war für mich auch der erste Eindruck. Gut, Grönemeyer, okay, ja, kann man raushören, aber irgendwie Stil ist sehr ähnlich. Egal welcher Extremismus, ne? Hört sich immer gleich an. Also es gibt ja eh dieses Meme quasi, dass die Ausländer meinen, dass Deutschland sowieso Deutsch reden immer wie gebrüllt klingt, aber es kommt eigentlich eher daher, weil es ist halt nur von irgendwelchen Szenen da kennen, wo die Leute rumbrüllen. Und auch dieses, ja, die Nazis stehen vor der Tür, unsichere Zeiten. Er macht ja genau dasselbe im Endeffekt. Er sagt, er will nicht, dass die Leute diese unsicheren Zeiten ausnutzen, tut es aber selber für seine, wir müssen die Menschen retten, Botschaft. Also irgendwo ist auch Inkonsequenz hier ein großes Thema. Ich meine, war das Konzert irgendwie in Ostdeutschland? Oder, nee, oder Österreich. War denn jetzt der Anlass? Oder ist es einfach nur Teil seiner Auftrittsroutine, so auszurasten? In Österreich. Ich war früher, als die noch eine gute Band waren, also Ende der 80er spätestens, bin ich auch abgesprungen, großer Fan von Bob. Und da war das auch, das war in der Tagesordnung, die haben immer irgendwelche politischen Parolen auch in ihre Shows eingebaut und politische Monologe gehalten und solche Sachen. Also, und auch guck dir Bands wie Rage Against the Machine an oder System of a Down, die halten sich da auch nicht zurück. Also, oder feine Sahne Fischfilet. Ich wollte jetzt vielleicht auch mal gute Musik anführen. Ja, okay. Ja, oder ja, Green Day oder so. Es ne? gibt ja auch diverse Leute im YouTube-Bereich, die Green Day ganz gut finden. Vielleicht sollten wir mal so ein Video machen, wo wir im Hintergrund ein Green Day-Album verbrennen. Und das so als vielleicht. Mit Feuerwerk, ha? Auf dem Dürrgestell. Ja, wobei das ja auch nicht unbedingt das Schlimmste sein muss. Ne? Also ich bin ja durchaus der Meinung, dass irgendwelche Leute, wenn die der Meinung sind, sie sollten ein politisches Album machen oder so, das durchaus machen können gerne. Ne? Also ja, das war mal üblicher, ne? Also so Westernhagen oder so, die waren auch alle früher politisch, ne? Ja, klar. Ja. Und selbst Helge Schneider hat ja auf dem neuen Album einen Polizong gemacht, den ich übrigens sehr empfehle. Das ganze der Album. Polizong? Ja, der heißt This is a Political Song. Ja, dachte ich mir schon. Der Schneider macht auch nur Musik für seine Kinder, oder? Und für mich. Und ja, okay. Ich kenne auch noch zwei, drei andere Leute, die den genau. ganz gern mögen. Aber ursprünglich hat er die für seine Kinder gemacht. Das glaube ich jedenfalls manchmal. Naja. Ach, wir kommen dann gleich zum nächsten. Der irgendwie die Demokratie nach Gutdünken irgendwie verändern will. Wir haben hier ein Interview mit dem Begründer von Extinction Rebellion. Das ist genau der einzige Artikel, den ich mir aus irgendeinem Grund nicht aufgerufen habe. Tja, da geht es um den Roger Hallam. Das ist einer der Co-Gründer von Extinction Rebellion. In England sind die ja hauptsächlich unterwegs. Und die sind noch eine Runde krasser und radikaler und die besetzen schon mal U-Bahnhöfe oder legen irgendwie Buslinien lahm oder machen solche Aktionen. Und ich habe schon angekündigt, das schwappt jetzt Deutschland. Hier, Friday for Future ist quasi die Weichspüler-Version von den Extinction Rebellion. Und Roger Hallam ist meiner Meinung nach ein extremer Ideologe. Ich hatte ja schon ein BBC Hard Talk-Interview mit ihm empfohlen. Ich bin leider nicht dazu gekommen, es zu verlinken. Ich hole das aber allerdings nach. Und ich finde das nicht gut. Ja, weil die schrecken auch nicht vor Gewalt zurück und vor anderen Sachen. Ja, die Friday for Future-Leute sind ja eher, verglichen mit denen auf jeden Fall noch Regenbogenkinder. Ja, er redet hier darüber, über die Aktion, dass sie mit einer Drohne, mit einem Drohnenstart in der Nähe vom Heathrow Airport London praktisch da alles lahmlegen wollen, weil kennt man ja, sobald eine Drohne in einer gewissen Umgebung vom Flughafen halt aufsteigt, wird der sofort stillgelegt, sobald das festgestellt wird, damit es halt keine Zusammenstöße oder irgendwelche anderen Katastrophen gibt. Sind Sie bereit, dafür ins Gefängnis zu gehen, Mr. Hallam? Ja. Warum? Weil wir vor der größten Katastrophe der Menschheitsgeschichte stehen. Deswegen müssen jetzt zwei Dinge passieren. Erstens muss Protest spürbare wirtschaftliche Konsequenzen haben, denn das ist der schnellste Weg, Aufmerksamkeit zu bekommen. Zweitens müssen die Menschen, die sich emotional ehrlich machen, wir zerstören gerade wissentlich und deshalb vorsätzlich was natürlich Quatsch ist, wissentlich und deshalb vorsätzlich. Die Träume unserer Kinder. Es gibt kein größeres Verbrechen als das. Also ich habe selten so einen, ja, das ist so ein, das Ende ist nah, Mann, ne, der mit dem Schild irgendwie auf der Straße steht. So habe ich das Gefühl. Ja, aus dem Knast kann er aber auch nicht so viel gegen machen, ne? Ja, also ich sag's nochmal, die sind sehr extrem drauf, dass er selber ins Gefängnis gehen wird, bezweifle ich, weil er ist ja eher so ein Redelsführer, aber von denen sind schon Leute in England ins Gefängnis gekommen, ja, obwohl die da denen ja eher wohlgesonnen sind von administrativer Seite, weil die Aktionen von denen halt, ja, wie gesagt, wirtschaftlichen Schaden anrichten, zumindest. Und noch ein Funfact, ja, der andere Co-Gründer von dieser Bewegung oder Gründerin, die hatte einen LSD-Trip und während dieses LSD-Trips hat die sich diese ganze Sache ausgedacht. Und der fand die Idee so begeistert und er war vorher schon in PR-Agenturen und sowas unterwegs und hat ihr geholfen, diese Bewegung groß zu machen. Hallam ist übrigens bei dieser Aktion mit der Drohne festgenommen worden. Nur so nebenbei. Also, es ist passiert. Er hat das doch selber gemacht. Okay, ja dann. Die Aktion Heathrow-Pause ist ein Teil einer größeren Rebellion. Wir nutzen eine innovative Methode, nämlich das Fliegen von Drohnen, um einen Flughafen lahmzulegen. Das fußt auf dem Gedanken, dass sich mit ausreichend großem ökonomischen Schaden auch ein Großprojekt wie der Ausbau der dritten Startbahn am Flughafen Heathrow verhindern lässt. Schließlich gibt es keinen logischen Grund, Heathrow auszubauen. Es gibt aber keinen logischen Grund, dass es deswegen ein Flugzeug weniger fliegen würde. Nicht einen Grund, nicht einen Flugzeug. Naja gut, doch, in dem Moment muss ja... Ja, die werden alle danach kommen. Ich komme dann später ein bisschen. Mhm. Ist nicht. Ja, die Leute wollen alle dahin, wo sie hin müssen. Normalerweise. Andere Gesellschaften, die mit großer Ungleichheit kämpfen, die irgendein suizidales Projekt verfolgen oder ihr Klima vernichten, können sicher sein, dass es riesenhafte Umwälzungen geben wird. Das ist wie eine Liebesbeziehung, in der einer der Partner jeden Tag Heroin spritzt. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis es zur emotionalen Explosion kommt. Unsere Eliten führen uns in diese Heroinzone, in die letzten Stufen der CO2-Katastrophe. Deshalb habe ich keine Zweifel, dass es zu einem riesigen Umbruch kommen wird. Ja. Klingt wie was, was man sonst in der Kirche hört, meiner Meinung nach. Aber ist von Roger Hallam, Mitbegründer von Extension Rebellion. Wie hier schon jemand im der Latz 3 im Chat festgestellt hat, Extension Rebellion ist der Aufstand der Friseure. Ja. Manchmal fragt man sich, was die Leute dann morgens zum Frühstück essen. Wenn die Wirtschaft irgendwie egal ist, dann, Kuchen, Mammon, ja. Kuchen. Ja, richtig. Solutions Journalism. Hier haben wir eine englische Wikipedia-Seite mit Solutions Journalism. Es gibt da keine deutsche Seite zu. Es gibt aber einen deutschen Begriff. Seite wäre Haltungsjournalismus. Es gibt da aber einen deutschen Begriff für, nämlich konstruktiver Journalismus. Haben wir schon Nein, das ist noch ein bisschen was anderes. Nee, deswegen. Ich glaube nicht. Ich glaube, es ist genau das Gleiche, wenn ich mir das so durchlese, aber ich bin gespannt. Es ist nicht das Gleiche. Das ist nämlich der Punkt, weil Solutions Journalism, also das, was du gesagt hast, das ist ja der konstruktivistische Journalismus. Der hat ja mehr oder weniger als Oberbegriff, dass man Sachen positiv darstellen soll. Mehr oder weniger. Das spielt hier auch eine Rolle. Allerdings spielt hier auch noch diese Aktivistenposition eine sehr große Rolle. Es ist quasi eine Vermischung zwischen diesen beiden Begriffen und damit eine Rechtfertigung des Aktivismus mit diesem Konstruktivismus. Ja. Und meine Theorie ist ja, dass sehr viele Journalisten immer das meiste aus Amerika abschreiben. Und jetzt letzte Woche bin ich halt über diesen Solutions Journalism gestolpert, weil der in einem anderen englischsprachigen Podcast debattiert wurde. Und da habe ich noch ein bisschen weiter geguckt und da habe ich gesehen, ja, es gibt immer mehr Journalisten, die das halt in den letzten Jahren in Amerika gefördert haben und auch gelehrt haben an den Journalistenschulen so. Und ja, ich würde sagen, dass das auf jeden Fall die ideologische Grundlage von dem Haltungsjournalismus hier in Deutschland ist. Fand ich einfach nur interessant. Das, was du sagst, ist richtig, aber das ist nur ein Teil davon. Ja, möchte ich ganz klar sagen. Ja, ja, das war's schon. Solutions Journalism, quasi Haltungsjournalismus, ist auch wieder nur eine Kopie von der amerikanischen Strömung. Ja. Interessant. BBC plant Bündnis gegen Fake News, ist auf jeden Fall, wie der Überschrift schon sagt, man möchte besonders im Zusammenhang mit Wahlen, wie man das erkennt, da schnell Eingreiftruppen, Aufklärungen über Fake News irgendwie haben, dass die Leute halt Bescheid wissen, also dass sich möglichst schnell verbreitet, welche Meldungen irgendwie angeblich Fake News sind. Und das möchte die BBC da jetzt gerne betreiben mit Partnern. Kann man das nicht technisch irgendwie sicherstellen, dass die Leute, die in der News hatten, die auch die Berichtigung kriegen oder so, wenn es eine Berichtigung gibt? Eine andere Darstellungsweise von einer BBC. Naja, ich denke mal, die wollen das wahrscheinlich schon. Oder so, die wollen das wahrscheinlich so haben, dass du halt quasi die ganzen Artikel schon, quasi die Richtigstellung schon siehst, bevor du überhaupt nur die Falschnachricht siehst, sozusagen. So. Also, dass sie das so überall hinschwemmen, dass das jeder quasi schon vorher dann weiß, dass es angeblich Fake News sein soll. Ja, ja, da geht es ja doch mehr so um die Darstellung und die. Ja, das, was hängen bleibt oder so. Ne? Ja, und ich war letzte Woche am Dienstag in Berlin auf der IFA. Und da bin ich in diesen Herrschaften in die Arme gelaufen vom Stand von der Telekom, die hier einen großen Teil irgendwie mit Workshops gemacht haben über Fake News und Hate Speech. Und da war auch eine Dame da, das steht jetzt hier in diesem Artikel komischerweise gar nicht drin. Eine Dame von Korrektiv war da auch da, die haben sie da interviewt. So ist mir das Ganze auch überhaupt aufgefallen, dass es da irgendwie um diese Sachen geht. Und die Dame von Korrektiv hat auf jeden Fall auch erzählt, dass sie jetzt gerne an die Schulen möchten. Also wenn jetzt quasi irgendwelche Leute denen Bescheid sagen, so ja, hier Korrektiv, kommt mal an meine Schule, dann kriegst du da einen Vortrag über, wie Journalisten arbeiten, und das sollen die Kinder dann, den Kindern dann helfen, dass sie dann da besser das alles verstehen können. Ja, dass sie dann quasi wissen, wie sie Sachen nachprüfen und so. Ja, klingt gut, muss es aber nicht sein. Ja, genau, ja, weil ich meine, das ist ja generell das Ding, ne? Ich meine, wenn man jetzt sagt, so, ja, ist das gut, wenn man jetzt den Leuten erklären kann, so, warum irgendwelche Sachen jetzt nicht so gewesen sind, wie das gesagt wurde, oder halt die Fakten dann liefern und so, dann würde man ja sicherlich sagen, ja, das ist natürlich gut, weil wir wollen ja nicht irgendwelchen Humbug glauben. Aber das Problem bei der Sache ist natürlich zum einen, es ist halt vollkommen einseitig. Und das hat man auch da gemerkt bei den Beispielen, die die Dame gehabt hat. Das waren alles nur so Sachen wie, ja, in sozialen Netzwerken, da kursieren dann so Blätter von Bescheiden, von Sozial, hier Sozialhilfe für, von Hartz IV für irgendwelche für Flüchtlinge. Und da wird dann nur die erste Seite gezeigt, wo dann die Summe da steht, und da wird dann nie gezeigt, wie die sich zusammensetzen und so. Und das ist halt eben, weil dann die Leute sich drüber aufregen, dass das dann alles hier, wir denen so viel Geld geben. Dabei ist das ja in Wahrheit so, dass sie dann auch irgendwie Ausgaben haben für Wohnen und so weiter und so fort. Wo ich mir auch nur so dachte, ja, Mädchen, das stimmt alles. Aber im Endeffekt, es ist ja trotzdem auch diese Summe, die Leute dann halt bekommen, ne? Also, dass das alles irgendwo gerechtfertigt und nach Tabelle XY ist, das ist ja klar, ne? Also, aber ja, und dass sie da irgendwie einen Bereich haben, wo sie dann irgendwelche Aussagen von Donald Trump widerlegen und so und so, ich hatte irgendwie erzählt, und da wird dann da einfach nur genickt und ja, schön. Aber was sie ja halt nie machen würden, ist irgendwelche Sachen widerlegen, die Leute fälschlicherweise über Donald Trump halt erzählen. Und da gibt es eine Menge. Also was mir alleine mal einfällt, ist dieses Ding mit es gab gute Leute auf beiden Seiten, was ja auch immer wieder hergeholt wird, um zu behaupten, dass Trump ein ganz übler Rassist ist, weil er, das war ja im Zusammenhang mit diesen Aufmärschen da in Charlottesville, wo die Leute ja, also wo halt wirklich Rechtsradikale da dabei gewesen sind, die da irgendwie mit Fackeln irgendwie durch die Gegend gelaufen sind. Aber diese Aussage mit guten Leuten auf beiden Seiten von Trump bezog sich überhaupt gar nicht auf diesen Fackelmarsch am Abend, sondern um diese eigentliche Demonstration, die da gewesen ist, wegen dieser Statue von irgendeinem so Bürgerkriegsgeneral, die sie da abbauen wollten. Also mir ist das mittlerweile egal, was die über Trump berichten, was glaube ich erstmal eh nicht. Bis ja. Ich nicht irgendwie ein paar Hintergrundgeschichten gelesen ja, habe. Ja, aber ich meine, das wäre zum Beispiel nichts was. Davon glaube ich gar nichts davon. Das wäre zum Beispiel was vielleicht wichtig wäre, um das mal klarzustellen. Ja, oder was man dazu dann auch schreiben könnte, war, dass er einen Satz vorher gesagt hat, ich meine nicht die White Supremacists und die KKK-Leute, ja, aber, und dann kommt das Zitat. Ja, es war so, halt vollkommen... Da, man auch, da muss man ganz tief recherchieren, dass man das rausfindet. Es war vollkommen eindeutig, aber das ist sowas, wo solche Leute gar keine Anstalten machen und das ist halt das, was ich denen vorwerfe. Dass sie halt eine einseitige Sicht haben und dass sie im Endeffekt ja auch nur Aktivismus da betreiben und dieses ganze Falschnachrichten halt nur die Falschnachrichten sind, die ihnen halt politisch gefährlich werden könnten. Die werden widerlegt und deswegen nenne ich das Ding ja auch gerne immer Narrativretter und nicht Faktenfinder, was sie da machen, weil es halt in den meisten Sachen halt einfach nur dazu da sind, um diese gängigen Narrative aus den Medien da irgendwie zu retten, wenn da irgendwie was auftaucht, was dem Ganzen zuwiderläuft und da eigentlich Zweifel anmelden müsste. Wenn die Fakten finden, finden die nur durch Zufall. Nee, die gucken da schon, aber die gucken, die wissen halt genau schon, was sie sich angucken. Also die haben halt einen gewissen Geschmack für Dinge, die ihnen nicht gefallen und die sich dann ganz genau angucken. Wenn die eigentliche Auflösung Ansatz vorher da steht, dann ist das aber auch schon irgendwie Absicht, ne? Also gepickt. Das verstehe ich jetzt nicht, aber andere Sachen gucken sie sich halt nicht an. Und das ist halt das Hauptproblem, das hat man da auch ganz stark gemerkt auf jeden Fall. Und dann hatten sie da halt noch ihre Workshops mit alten Bekannten von uns. Irgendwie hier, was war das mit hier diesem Love Storm oder wie das, oder Love Speech von der Initiative Gesicht zeigen. Counter Speech. Naja, genau, das hast du da halt gelernt, wie man Counter Speech machen kann und ja, nur 15 Gramm, da fragt man sich halt, was hat die Telekom jetzt damit zu tun? Mit Hate Speech und so Kram, ne? Also. Aber auch hier, ein Großteil der öffentlichen Personen ist Hate Speech ausgesetzt und wird so diffamiert und mundtot gemacht. Ja, das fand ich auch sehr lustig, ja, genau. Seid ihr ein doof? Großteil der öffentlichen Personen wird mundtot gemacht. Das merkt ja, man ja, ne? Wie ja, mundtot die alle deswegen sind. Deswegen haben wir ja diese Schweigers und Grönemeyers. Ja, genau. Stell dir mal vor, wie laut der Grönemeyer erst gegrölt hätte, wenn er nicht mundtot gemacht werden würde. Ja, also, stimmt. Nee, das muss war auch wegen der Gesundheit der Zuhörer in der Halle. Ja. Ne, den platzt sonst vielleicht irgendwas. Aber die Telekom hat damit zu tun, würde ich sagen, weil das immer noch ein teilweise Staatsunternehmen ist. Das könnte ist das wirklich sein, ja. So? Ja, auf jeden Fall der Anteil. Der Aktien in der Hand der Staaten. Es gibt einen gewissen Anteil. Ich weiß nicht mehr, ob das noch der Großteil ist. Könnte aber gut sein. Und dann hast du natürlich auch noch ein paar Beamte da. Ich weiß auch nicht, welchen Anteil die noch ausmachen. Ein großer Teil, muss jetzt gar nicht die Mehrheit, es kann nur 30% oder so sein, aber es ist dann eben immer noch, ja, fühlt sich da verpflichtet in der Beziehung. Vielleicht, ja. Also was wir ja auch schon hier gemerkt hatten, das betrifft aber jetzt diese Webseite von T-Online, die wird ja von Ströer betrieben und die machen da ja auch ziemlich viel politischen Kram. Aber, ja. Ja, versteht man auch nicht so ganz, aber gut. Also, ja, das wird wahrscheinlich eher das Diversity Office sein, was sie natürlich auch haben. Also übrigens, 15 oder 17, irgendwie 15, unter 20% hält der Bund noch. Allerdings über die Hälfte wird von institutionellen Anlegern, Versicherungen oder irgendwelchen anderen institutionellen Anlegern gehalten, die sehr staatliche Auflagen bekommen. Deswegen kann man schon sagen, dass der deutsche Staat noch eine sehr starke Rolle spielt. Nicht so sehr wie bei VW beispielsweise, aber doch, ja. Ja. Ja, aber ich denke mal auch, dass das wahrscheinlich auch dieses unsere gesellschaftliche Verpflichtung, bla bla bla blub, und dem werden sicherlich auch genug Leute im Ohr liegen, die ganze Zeit das halt problematisieren. Ich meine, wir merken das ja, wir machen da ja eigentlich mehr zu diesen ganzen Redefreiheitssachen und was die Leute da alles ständig behaupten, was irgendwie, wie schlimm irgendwie das Internet ist und so, als andere Leute hier, zumindest aus dem deutschsprachigen Raum. Und das werden die ja auch ständig da hören von allen möglichen Leuten, dass es so furchtbar ist und tut was. Und dann lädt man sich halt die Leute da mal ein und macht mit denen dann ein Training auf der IFA. Und dann ist die Demokratie wieder hergestellt. Weil die anderen Gäste, die sie hatten, auf jeden Fall waren jetzt ganz anders. Also ich hatte dann nur noch gesehen, irgendwie diese Termine da von diesen Interviews, das waren irgendwie Sportler und lauter so ein Kram. Also das war jetzt bei Weitem nicht alles nur politisch, was sie da gemacht hatten, aber diese Nummer war halt politisch mit diesen Workshops, die sie dazu noch hatten. Da werden sie sicherlich mit den Sportlern jetzt nichts Vergleichbares gemacht haben. Also ich habe es zumindest nicht gesehen. Aber ich war ja auch nur einen Tag da. Von daher. Und ich habe nicht teilgenommen an dem komischen Training. Das war mir dann doch zu doof. Da hatte ich bessere Sachen zu tun. Aber ja. Dein Leiden hätte Hunderte retten können. Ich glaube kaum. Du hattest Besseres zu tun. Nee. Also ich habe mich ja auch beim Niedersächsischen Landtag, Tag der offenen Tür, da mit den Leuten unterhalten. Mit der App hatte ich ja erzählt hier. Und ich glaub auch nicht, dass das so viel gebracht hat. Aber ja, schauen wir mal. Ja, und hier war gleich den nächsten Schlag in die gleiche Kerbe. Es gibt ein Paper aus Amerika von einigen, vom Think Tank Data and Society, von einem, Director of Technology and Social Change Research Project at Harvard und dem Brian Friedberg ist auch noch beteiligt. Und es soll darum gehen, praktisch die Trolle zu kartografieren und den Journalisten irgendwie Möglichkeiten zu geben, gegen die Trolle zu kämpfen, weil spätestens seit Gamergate und Präsident Trump weiß man ja, was ein Troll ist. Auch die normalen Leute wissen das seit Gamergate und 2016. Es wird dann noch Batman bemüht mit Some Men Just Like to Watch the World Burn. Ja, aber wichtig finde ich, in dem Report werden halt vier Mittel beschrieben, die Trolle nutzen. Und das ist einmal Viral Sloganeering, wer hätte es gedacht. Ja. Und da finde ich es lustig, da verraten sie sich nämlich ein bisschen bei der Definition. Das ist nämlich das Neuverpacken reaktionärer Talking Points für soziale Medien und Verstärkung durch die Presse. Es geht nur um Reactionary Talking Points natürlich, nicht um Progressive Talking Points, die natürlich genauso mit Viral Sloganeering, wenn man das so nennen möchte, verbreitet werden. Dann die Fälschung von Leaks ist der zweite Punkt. Also man fälscht irgendwelche Leaks und schmeißt die dann irgendwo raus und dann springt die Presse drauf und verteilt die gefälschten Dokumente auch noch. Und das muss aufhören, weil damit spielt man nur den Trollen in die Arme. So kann man natürlich auch jeden echten Leak diffamieren, wenn man möchte. Das ist ja alles Trollerei. Ne? Drittens, Collagen von Beweisen. Das sind diese beliebten Dinger, wo halt aus verschiedenen Quellen verschiedene Tweets oder Chatlogs oder irgendwas zusammengeschmissen werden, um jemanden, der keine Ahnung hat, wovon es geht, einen einfachen Einstieg zu verschaffen. Das ist auch Trollen. Und wenn ihr das nächste Mal sowas seht, ein Schaubild vom Bundesministerium für Familie, Jugend und Soziales zum Beispiel, dann wisst ihr, solche Schaubilder machen nur Trolle. Das haben die in Amerika für euch rausgefunden. Und Keyword Squatting ist der vierte Teil der Strategie, dass man praktisch halt Schlüsselbegriffe thematisch dominiert und mit den Sockenpuppen bespielt, damit die Leute glauben, irgendein Schlüsselbegriff wäre dann vielleicht in Wirklichkeit, keine Ahnung, böse oder von bösen Leuten oder von guten Leuten oder wie auch immer. Also Trolle sind also total gefährlich und die Journalisten müssen lernen, was ich eine wichtige Forderung finde, dass die Journalisten endlich lernen sollen, wie sie auf Social Media Informationen verifizieren und wie sie halt aufhören. Also die wollen hier, in dem Paper geht es halt darum, dass die Journalisten sich nicht beteiligen an der Verbreitung von solchen Sachen. Ich würde es eher so sehen, ich wäre froh, wenn die Journalisten in der Lage wären, durch Hoaxes und solche Sachen durchzusehen. Das würde uns einiges ersparen, von Pepe dem Frosch über das Okay-Sein bis hin zu Milk is Racist. Lauter Sachen, wo, oder hier Free Bleeding, lauter Dinge, auf die Presse angesprungen ist, die alle Trollerei waren. Und jetzt wird es halt als feststehendes Ding verwendet. Ja, ist das okay sein, ist rassistisch. Ja, hat die Presse so herausgefunden. Ja. Was ich sehr interessant fand in dem Paper oder in der, ja, im Paper ist nicht in dem Dokument, was dem Ganzen zugrunde liegt, da ist das It's okay to be white Meme quasi angesprochen und irgendwelche 4chan-Kampagnen, bla bla bla bla bla. Und da wird sogar ein Bild gezeigt, It's okay to be white, wo explizit so Sachen steht wie so, ja, das hat nichts mit Rassismus zu tun und hört auf, rassistischen Scheiß zu posten. Und also quasi so. Und in dem Bericht steht, dass das quasi nur ein Versuch wäre, sich zu verschleiern und dass genau der gegenteilige Effekt damit erzielt werden soll. Und was ich auch interessant fand, ich habe etwas Neues gelernt, weil das hatte ich noch nie gehört, und zwar, dass der Begriff Mob, M-O-B, irgendwie ein Right-Wing-Begriff wäre, mit dem irgendwie linke Journalisten und Leute bezeichnet werden würden. Das hatte ich vorher noch nie gehört. Und da ist ein ganzes Artikel zu. Ja, gut, das ist doch auch wieder nur, ist wieder nur Framing. Das ist ja gerade der Grund, warum du es noch nicht gehört hast, weil das ist Framing. Das nee, ist aber keine, ich muss wirklich sagen, ich fand das interessant, weil das ist relativ weit ausgeführt, nur wo ich das gelesen habe, ich habe davon noch nie was gehört. Alles andere ist mir zumindest ein Begriff, was ich schon mal irgendwo gehört habe, aber das, gut, ich habe das jetzt nicht nochmal nachrecherchiert, aber vielleicht haben die sich das einfach nur ausgedacht. Ich habe davon noch nie was gehört. Jobs, not mobs. Naja. Banana Sucuk. Banana Speed. Ja, der hat sich mal wieder richtig reingesetzt. Diese Woche, da ging es ja um PewDiePie. Da hat er jetzt seine Spende an die eigentlich die DL, aber irgendwie hat sich ja noch ein A eingeschlichen bei denen. Anti-Defamation League? The American Defamation League. Ja. Proudly defaming you since 2016. Ja, mindestens, ja. Und das hat bei den Leuten jetzt so ein paar Sicherungen da irgendwie ein paar Kurzschlüsse erzeugt, weil sie es sich nicht erklären können, wie man das Geld wieder wegnehmen kann, weil man gemerkt hat, dass irgendwelche Leute, weil die ADL hatte ja quasi über PewDiePie auch geschrieben, dass er irgendwie keine Ahnung, was haben sie geschrieben, auf jeden Fall haben sie sich da mit für eingesetzt, dass er seinen Disney-Vertrag verliert. Und ja, also, dass man, wenn einem das bewusst gemacht wird, dann da lieber sein Geld nicht lassen will, ist ja eigentlich klar. Aber für manche Blitzbirnen wie hier Frau Wanaschuk, das ist halt eben nicht klar. Da fantasiert man dann irgendwelchen Krempel zusammen, irgendwelche Weltverschwörungen hier schon wieder von Alt-Right und Gamergate und bla bla bla. Was das irgendwie alles damit zu tun hat angeblich, also ich lese mal vor, PewDiePie, der größte Streamer der Welt, hatte nach Christchurch vor, an die Anti-Defamation League zu spenden. Das Anti-Hate-NGO bezeichnet Gamergate als Hate Group und dokumentiert das in Verbindung zu Alt-Right. In anderen Worten, es erzählt vollkommenen Schwachsinn, auf den sich dann so Leute wie Frau Wanaschuk beziehen können. Jetzt hat PewDiePie die Spende zurückgezogen. Und dann geht es hier noch weiter mit Wahnsinn. Gamergate hatte dieses Jahr 5-jähriges Jubiläum, ist aktiv wie eh und je und rekrutiert weiter über Frauenhass, antisemitische Verschwörungstheorien. Also ich glaube mal, Frau Wanaschuk, du hast das irgendwie verwechselt mit einem Frauenmarsch oder so. Das ist da, wo sie irgendwie gemeint haben, dass die Juden hinter der Sklaverei stecken und so ein Bullshit. Nicht bei Gamergate. Also ich hatte ja, glaube ich, ganz kurz versucht, ihr zu antworten, das bin ich aber gesperrt natürlich, mal zu fragen, was sie denn glaubt, ob sie das nicht irgendwann mal recht, so Lügen. Also diese Rekrutierung zum Beispiel, ja, das geht doch gar nicht, ist sogar keine Struktur oder sowas vorhanden. Ja, also der Vorteil, wenn du im Hashtag was Positives postest, bist du rekrutiert, so einfach ist das. Also der Vorteil, den sie halt hat bei dieser Sache ist, es ist halt, man kann sich beziehen auf alle möglichen Artikel, die es dazu gibt, die sowas behaupten und dann sagen, hier, das ist der Beweis, da wird das irgendwie behauptet. Und dann ist es halt keine einzige Person, Gamergate, deswegen kann man sich halt nicht wehren, so wie sich ja der Herr Pallenberg mal gewehrt hat gegen die Frau Banaschuk und die. Ja, also ist das ähnlich mit anderen Sachen ja auch, mit toxischer Männlichkeit, das betrifft eben keine Person, da kann man sich auch nicht richtig gegen wehren. Ne? Ja, das da bestimmte Aussagen. Sobald drei Journalisten darüber berichtet haben, ne? Mhm. Ja, bestimmte Aussagen über Herrn Pallenberg nicht mehr wiederholen darf. Da hat sie ja dann den Fehler begangen, da mal eine Person zu nennen. Und bei Gebergate ist sie nicht so dumm, auf jeden Fall. Ja, das rutscht auch nicht mehr raus oder so, ne? Das Selbstbild des missverstandenen Gamers, das ist überhaupt das Allerschlimmste, ne? Also ich meine, das ist ja, die Leute haben ein Selbstbild, das ist verboten. Aber das Selbstbild der missverstandenen Feministin, das ist gut. Das ist sakrosant, da darf man gar nichts drüber sagen. Das ist eine Fantasiegeschichte. Also das mit den antisemitischen Verschwörungstheorien, das würde ich gerne erklärt haben von ihr, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich kann mir keinen einzigen Instant... Wofür denn? Das Ganze ist doch alles nur Fantasie, da musst du dir nichts erklären, das im Prinzip. Ist das irgendwie auch überflüssig? Dann noch mehr Fantasiegequatsche so, wofür, ne? Ja, vielleicht kommen die da wieder auf so einen Krempel mit, die Leute beschweren sich über Adorno und Adorno und so weiter und so fort, Frankfurter Schule und das ist ja alles ne, antisemitisch, weil man kann da ja nichts gegen diesen Humbug haben, ohne dass man alle Juden hasst, das ist ja vollkommen unmöglich. Ne? Zum dahinterliegenden Fall, es ist doch, glaube ich, sogar so gewesen, dass der einen ganz anderen Spendendrive gemacht hat und dass der an verschiedene Organisationen gespendet hat und die ADL ihm als Teil von dieser Spendenliste vorgeschlagen wurde. Ich meine, warum der jetzt ein Video drüber gemacht hat und so weiter und so fort, das ist natürlich eine ganz andere Sache. Das verstehe ich auch nicht so ganz. Aber da ist noch nie Geld geflossen. Also zu sagen, der hat die Spende zurückgezogen, das ist allein deswegen faktisch falsch. Ja. Ja, wie die genauen Hintergründe sind, weiß ich nicht. Ich habe es auch nur am Rand mitbekommen, aber ich glaube, so ist das gewesen. Dem ist im Rahmen einer anderen Spendenaktion eine Liste vorgeschlagen worden. Und ja, vielleicht wollte er sich in diesem Rahmen danach rächen, weil ich glaube, jetzt haben sehr viele Leute nochmal ADL gegoogelt und geguckt, was die in der Vergangenheit für falsche Aussagen getätigt haben und nehmen die jetzt nicht mehr so wahr als Quelle. Ja, auf jeden Fall kann ich euch zu dieser Gaming-Studie von... Weil die Sache mit dem Disney-Deal, da hätte der PewDiePie über die Jahre Hunderte von Millionen für verdient. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass der das den so vergeben hat. Ja, auf jeden Fall zu der Gaming-Studie von der ADL kann ich euch das Video von dem Kanal Game Objective empfehlen. The Anti-Defamation League Gamer Survey Debunked. Das ist von dem, wie heißt der, Brad Glasgow, ne? Dem Journalisten. Der macht ja selber auch so Umfragen und so und oder hat auch in der Vergangenheit schon wissenschaftliche Umfragen gemacht und hat sich das halt angeguckt, hat auch die ADL kontaktiert dazu und noch offene Fragen mit denen quasi geklärt und ja, also die haben da wieder ganz schön rumgetrickst mit den Zahlen und so und extra halt nur irgendwelche Leute befragt, die eher wahrscheinlich sind, dass sie sagen so, ja, ich werde irgendwie beim Spielen irgendwie angemeckert von Leuten. Und das dann halt so problematisiert, dass es da alles irgendwie alles nur Hass ist und so ein Kram. Aber ja, was ich auch noch witzig fand, ist dieser Tweet jetzt hier, den ich auch noch vorlesen möchte. Könnt ihr in dem verlinkten Video selbst sehen? Cancelt den endlich, meine Güte. Also so viel zum Thema, was ist überhaupt diese Cancel Culture? Ist das überhaupt so schlimm, was die Leute alles sagen? Ist das nicht alles wieder nur übertrieben? Und tralala, was? Der Gag ist... Unter dem Ding steht eine Antwort, wo der Typ Cancel Culture als die neueste rechte Verschwörungstheorie bezeichnet. unter diesem Tweet als Antwort. Oh, geil. Super, ja. Das habe ich nämlich jetzt auch schon häufig gehört. Ja, das ist alles nur eine Verschwörungstheorie. In Wahrheit ist es nur, wenn es der Staat macht und ja, regt euch nicht so auf. Und sprecht bitte mit euren Kindern darüber, wen sie so gucken. Und die Erwachsenen hier, fragt eure Faves auf Twitch und YouTube doch mal, wie sie bei Gamergate stehen. I dare you. Ja, genau, Leute. Fragt uns mal in den Kommentaren, wie wir zu Gamergate stehen. Beantworten wir euch gerne. Oder guckt euch einfach unseren Stream, früher war mehr Gamergate, vor 2 Wochen an. Und der Witz ist doch auch, die Tante macht doch auch Twitch-Streams. Also, wo ist sie denn, wo wird sie denn da gefährdet? Oder also wo wird sie unterdrückt, mundtot gemacht? Irgendwas von den Gamern, wenn sie doch eine wöchentliche Stream-Schedule hat und die ungestört Irgendwie, außer wenn mal so ein Troll kommt und Fragen stellt über den Wahrheitsgehalt ihrer Artikel, kann die da ungestört streamen. Und so wie PewDiePie auch und kann da inklusive Sprache verwenden oder einfache Sprache oder was auch immer. Und warum soll PewDiePie das nicht auch dürfen? Wenn ihr nämlich nicht wisst oder ahnt, wo die da stehen, wird die Antwort wahrscheinlich unangenehm sein. Alter Schwede, ja, genau, es ist unangenehm, wenn die Leute meinen so, ich bin Gamer, geht doof und das ist alles nur Frauenhasser, das fände ich unangenehm, das stimmt, Frau Banaschuk. Aber Frau Banaschuk hat eh Probleme mit Gegensätzen. Wegen diesem Ding habe ich auf Twitch mal wieder bei ihr reingeschaut und habe da eine Anzeige für ihre Amazon-Wunschliste entdeckt und auf der wiederum steht, wie ein Buch namens Wie findet man einen Mann, wenn man Männer hasst? Ernsthaft? Ja. Großartig. Ich glaube, das beschreibt die Leute auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob es genau so heißt, aber ich muss nochmal nachgucken. Aber es heißt im Endeffekt so. Ja, also. Aber Incel-Ideologie, ne? Leute, nehmt euch in Acht vor der Incel-Ideologie. Die hassen Frauen und bringen Menschen um, mit der Betonung da drauf. Das war übrigens aufgrund von Rape-Jokes. Nee, das war übrigens nicht aufgrund von Rape-Jokes. Das war aufgrund von diesem, was er da bestellt hat mit den Leuten, die da irgendwie... Was war das? Oh, der hat irgendwie diese Leute, die Schilder hochhalten, in Indien genau, dafür bezahlt, ja. Dass er irgendwas mit den Juden war, der Spruch. Ich weiß es nicht mehr. Aber ja. Das war halt Kinderei, ja. Und dumme Kinderei, aber halt auch Kinderei, weil ich nicht glaube, dass PewDiePie ein Rechtsextremist ist. Denkt bitte nicht, der gute Herr hätte kein Management oder kein PR-Team, lol. Alles, was der da macht, macht er bewusst, so wie du, oder wie? Sich nicht in andere Leute reinversetzen können, das ist eine schreckliche Behinderung. Findet Mr. Peterson auch. Da. Es ja. Geht immer weiter, ja. Alles hat ein Ende und die Banane. Da ist er, guck, da ist er, mein. Besonders ironisch wird das Ganze durch das aktuelle Schreckgespenst der Cancel Culture in rechten Kreisen. Es gibt ja keine Cancel Culture. Es ist ja auch niemand gestorben, weil jemand irgendwie Vorwürfe über sexuellen Missbrauch rausgehauen hat irgendwie und den deswegen canceln wollte und der auch gecancelt wurde und sich am Ende umgebracht hat. Und PewDiePie hat natürlich auch diesen Teil der Fanbase groß gemacht. Make Fanbase great again. Hat er immer so einen Hut aufgehabt. Ja, okay. So viel zu dem Schwachsinn. Auf die Tastatur. Oh, danke. Ja, und dann haben wir hier nochmal ein Update zu der ganzen Zoe Quinn-Geschichte. Ja, wollen wir das nochmal rekapitulieren oder gehen wir davon aus, dass die Leute Bescheid wissen? Die von Gamergate bekannte sogenannte Softwareentwicklerin, Spieleentwicklerin Zoe Quinn hat über den Designer Alek Holowka einiges an, ich glaube, 8 Jahre zurückliegenden angeblichen sexuellen Vergehen veröffentlicht. Der ist daraufhin von seinem Team rausgeworfen worden und hat einige Tage später Selbstmord begangen. Genau, und jetzt hat hier diese Seite Postmillennial, die sind nochmal die Tweets durchgegangen, die gute Dame zu der Zeit, wo sie halt behauptet, dass es da diese Probleme gegeben hat, was ja auch, also sexuell weiß ich jetzt gar nicht so richtig, aber auf jeden Fall beziehungsmäßig irgendwie, dass er sie da irgendwie kontrolliert und eingesperrt hat und so weiter und so fort und sie da nicht weg konnte und lauter solche Sachen. Und ja, die Tweets aus der Zeit stützen das halt kein Stück. Also sie schreibt halt die ganze Zeit, dass sie mit ihm an so einem Spiel arbeitet und die beiden hatten da auch öffentliche Interaktionen halt bei Twitter darüber und es ist in keinem Fall zu erkennen, dass es da irgendwelche Probleme gegeben hat und sie schreibt halt eben auch, dass sie hier und dahin fliegt irgendwie, was halt dieser Sache irgendwie widerspricht, dass sie jetzt irgendwie gemeint hat, sie wäre da festgebunden worden, hätte nicht weggekonnt und so ein Zeug. Und ja, also was man sicher bei der Vergangenheit der Dame schon hätte denken können, scheint halt wirklich so zu sein, dass sie da auch wieder aus irgendwelchen Dingen, die nicht so gelaufen sind, wie sie wollte oder so, oder auf den Zug aufspringen und sich mal wieder zum Opfer machen oder warum auch immer. Man weiß es nicht, man kann nur drüber spekulieren, aber auf jeden Fall da Sachen jetzt aufgebauscht hat, die halt so schlimm nicht waren, wenn sie überhaupt irgendwie schlimm waren. Ja, also es sind halt einfach auch viele Beweise, meiner Meinung nach Beweise dafür, dass halt so diese Gefängnissituation, die sie geschildert hat, halt keineswegs bestanden hat. Also sie ist in andere Städte gereist, sie hat so Indie-Treffen veranstaltet mit den Leuten und so. Also wenn sie im Bad festgebunden gewesen wäre oder so, dann wäre das, glaube ich, so nicht gelaufen. Ja, ich meine, man kann natürlich sagen, das entwertet nicht, was sie gesagt hat, weil sie könnte ja gute Miene zum bösen Spiel gemacht haben und so, aber da kommt dann diese ganze Geschichte. Warum komme ich 8 Jahre später mit der Scheiße? Ja, aber es sind schon eindeutige Widersprüche da drin. Also Sachen, wo man wirklich sagen muss, die stimmen so nicht. Ne? Also die sie erzählt hat, weil wenn sie da irgendwie meint, sie wäre da nicht weggekommen oder so, und dann sieht man halt, dass sie da ohne weiteres weggekommen ist, dann ist das ja... Das ist ja falsch. Also. Habt ihr eigentlich mitbekommen, dass sie jetzt bei DC ein Batman-Crossover schreiben darf? Ja, das habe ich hier in dem nächsten Ding nochmal. Ah ja, okay, weil ich den Titel so lustig fand. Ja, genau. Also, er ist da in Caps. Ja, genau. Die gute Dame darf jetzt einen Comic schreiben, der sich Deathbringer nennt. Und wer den Humor nicht versteht, der geht nochmal üben. Also es ist, wie hier der Nerdrotic schreibt, are you guys fucking high over there? Hm. Also überhaupt der Tante Batman in die Hand zu geben, finde ich schon schlimm genug als Batman-Freund. Aber halt dann auch noch Deathbringer und das jetzt anzukündigen. Also sie hat das selber auf ihrem erst stillgelegten Twitter-Account, der erste mehr oder weniger positive Tweet, der dann wieder auf ihrem jetzt wieder offenen Twitter-Account kam, war, ich mach diesen Comic, Deathbringer. Also, und ich dachte so, ja. Aha. Top, das ist ein bisschen, das ist ein bisschen wie ein Amoklauf machen für LOLs, ne? Ja, ich finde das nur, es ist, also... Kurz davor oder so. Ja, macht ja nichts für LOLs, sie macht es für Bugs. Ja. Da kann einem auch echt der Kopf explodieren, ne? Also gerade, wenn man diese Sache jetzt schon seit ein paar Jahren gesehen hat und die Reaktion auf Gamergate damals auf dieses Ding vom Gioni, ich meine, das haben wir ja jetzt in den letzten Wochen auch wieder zigmal hier eigentlich thematisiert in diesem Zusammenhang, ne? Also da dreht's einfach das Gehirn um, ne? Wie da jetzt alle dann erstmal dieses ganze, ja, ich glaub dir, und jetzt merken wir hier, da war auf jeden Fall Scheiße dabei bei dem Kram, den sie erzählt hat. Und das ist jetzt alles irgendwie egal. Und dann diese Pietätlosigkeit, dass man jetzt irgendwie losrennt und einen Comic namens Deathbringer schreiben darf in diesem Zusammenhang. Und alle Leute, oh, keine Ahnung wie was, irgendwie so eine Stunning and Brave, leck mich am Arsch. Da fällt einem nichts mehr zu ein, ne? Weil alles andere ist sofort, das führt alles direkt in den Faschismus, ne? Das ist alles hier Misogynie, die unsere Gesellschaft zerstört. Da kommt die Katja Schulz um die Ecke und will wissen, wie viele Inzest es gibt und so ein Kram. Und aber irgendwelche Banaschuks können Bücher durchlesen, dass sie Männer hassen und lauter so ein Zeug und so eine hier kann Scheiße erzählen. Kann Geld sammeln für irgendwelche Sachen, die es nie gibt und machen und tun, was sie will. Und sie ist immer noch das legitime Opfer und die anderen sind immer noch böse und die Gesellschaft ist schwarz und weiß geteilt nach männlich und weiblich und das ist alles immer nur die armen Frauen und tralala und so ein Kram. Also da kriegt man echt zu viel. Das ist so langsam auch nach Jahren, in denen man das schon macht, ich krieg's trotzdem nicht in meine Birne rein. Ich bin auch immer noch überrascht teilweise von diesem Kram. Das muss ich wirklich ganz ehrlich sagen, vielleicht bin ich auch einfach zu doof oder so. Ich weiß es nicht. Aber nee, also. Die Betreiber der Seite hier, Post-Millennial, haben übrigens irgendwie am Tag, nachdem der Artikel erschienen ist, gesagt, dass ihr Server unter einer Denial-of-Service-Attacke steht. Also. Kann man natürlich glauben oder nicht glauben, aber finde ich lustig, weil das ist ja auch schon öfter mal passiert, wenn jemand Frau Quinn kritisiert hat. Ja, definitiv, ja. Und die hat ja auch irgendwann mal geschrieben, dass sie irgendwelche Leute by accident Ja, gedidost das hatte. waren die Fine Young Cannibals da, Capitalists Capitalists. damals, ja. Ja, kann sich jeder seine eigenen Gedanken drüber machen. Deathbringer. Aber auch Noah Beletsky hat sich Gedanken gemacht. Ist ja 5 Jahre Gamergate gewesen jetzt und Noah kommt ein bisschen zu spät, aber er kotzt auch noch mal seine Meinung ins Internet. Und die momentan, also es hat ja so ein paar Lichtblicke gegeben, wo Leute gemerkt haben, Gamergate war vielleicht doch nicht der Hass, für den es lange Zeit ausgegeben worden ist. Und es hat Artikel wie den von Katie Jones gegeben. Ich denke mal, auf den spielt der hier auch an. Also das revisionistische Geschichtsschreibung über das toxische Vermächtnis von Gamergate wollen wir nicht haben. Ja, genau. Gamergate war eine misogynistische Hasskampagne. Unter dem Banner, die Spiele reinzuhalten, formierten sich viele Spieler zu Online-Harassment-Mobs, um Frauen anzugreifen, Kritikerinnen anzugreifen und sie zum Schweigen zu bringen. Also, ja. Ah, und hier wird auch Cathy Youngs Artikel dann nochmal sogar erwähnt. Und ja, es wird dann Frauenhass definiert auf eine sehr merkwürdige Art. Also selbst wenn man Frauen mag, hasst man Frauen vielleicht und solche Sachen. Also einzelne Frauen zu mögen reicht auch nicht. Auf die Verdienste von Frauen hinzuweisen reicht nicht. Man kann Klar, kennst du nicht den Nice Guy Trick? Similarly, it doesn't matter how people in the Gamergate movement felt about some women or all women. What matters is that Gamergate kicked off a harassment campaign which terrorized women whose speech or actions or presence was perceived as threatening male dominance and male prerogatives. Noah, du tust mir leid. Wenn du in der Welt lebst, du hast die blaue Pille genommen, Noah. Wirklich. Also, ist ein endlos langer Artikel voller Hass und Lügen und Dreck. That is why Gamergate can never admit its faults or acknowledge its motivations. To do so would be to make misogyny and patriarchy visible. Tja, warum wollen die das denn eigentlich nicht? Wenn die doch da so hinterher sind, warum wollen die denn nicht, dass das visible ist? Warum wollen die denn das nicht? Verstehe ich Naja, die nicht. wollen ja auch nicht, dass Sachen, die sie nicht mögen, visible sind. Also ich verstehe schon, was da für eine Logik dahinter steht, muss ich sagen. Der Ja, Deutsche der Deutsche Journalistenverband. Alle Journalistenverband, Lieder. genau. Der hat jetzt hier irgendwie mit den Funkleuten sich hingesetzt und sie schreiben mir die Zielgruppe von ARD.de und ZDF-Content-Netzwerk Funk in Zahlen. Wir dürfen nicht zulassen, dass das junge Publikum vom öffentlich-rechtlichen Angebot abgehängt wird, stellt Katharin Anke Vierele klar. Ja, was er Ich denn. heirate die nie jemanden, der Fanz mit Nachnamen Ja, genau. heißt. Aber ja, also ich muss halt sagen, in Wahrheit, ich finde das lustig, ne, wie sie meinen, so, ja, wir machen das ja, damit die Kinder nicht abgehängt werden, aber in Wahrheit ist es natürlich genau umgekehrt. Also wir machen das, damit sie selber nicht abgehängt werden. Weil, wenn, ich meine, Leute unter 30, von denen guckt kaum jemand noch Fernsehen und dieses ganze Rundfunkzeug, was wir haben, ist überflüssig. Das brauchen wir heutzutage nicht mehr. Es kommt aus einer Zeit, als das richtig Geld gekostet hat, Rundfunk zu machen. Das ist mittlerweile nicht mehr so. Irgendwelche Hirnis können sich Sonntagabend um 18 Uhr hinsetzen und irgendwie mit einem Mikrofon irgendwas plappern, was sich ein paar hundert Leute dann anhören. Und ja, es ist einfach nicht mehr nötig. Und auch Journalismus gibt es auch woanders. Da braucht man auch keinen öffentlichen Kram für. Und ja, schon gar nicht für diese angebliche Gesellschaftsrelevanz, die dann auch wieder nur in eine Richtung läuft. Da braucht man es auch nicht für. Da hat man dann nur die Unabhängigkeit, also diese Unabhängigkeit, von der immer geredet wird, ist meines Erachtens Unabhängigkeit vom Publikum vor allen Dingen und nicht nicht wie es sein sollte, von irgendwelchen Interessengruppen oder von irgendwelchen Politikern oder so. Ja. Dieses hier war sehr interessant, da werden wir auch gleich mal reinhören. Ich werde das direkt mal framen, indem ich sage, wenn GamerGate eine Hasskampagne gegen Frauen war und das mit dem Ethik im Journalismus nur vorgeschoben war, dann ist dieses Video hier auch eine Hasskampagne gegen Frauen. Und Ethik im Journalismus ist nur vorgeschoben. Und jetzt fahre ich das mal ab. Angst vor der Klassenarbeit? Kopfschmerzen vom Leistungsdruck? So düster beginnt ein Trailer im SWR. Die bösen staatlichen Schulen in Schwarz-Weiß. Lernen geht auch anders. Dann die Gegenwelt. Bunt, fröhlich, die Waldorfschule. Waldorf global. Eine Schule geht um die Welt. Donnerstag, 21 Uhr. Was dann am vergangenen Donnerstag zur besten Sendezeit im Südwestrundfunk, im SWR lief, hätte eine Werbeagentur für Waldorfschulen kaum besser machen können. Schüler und Lehrer als stetig Lernende. Noch so ein Grundsatz der Waldorfpädagogik. Wer weiß. Vielleicht haben sie das ja selbst gemacht. Ja, hoffentlich werden ja so Filme selbst gemacht von den Firmen, die das dann... Nein, in diesem Fall wäre das schön, wenn die das selbst gemacht hätten, weil hätten wir das nicht bezahlen müssen. Aber leider haben wir das bezahlt. Ja, das öffentlich-rechtliches Fernsehen, Leute. Seid ihr nicht froh? Das Demokratieabgabe und so. Ja, ich meine, bislang sehe ich da fehlende Diversity. Waldorf so white, oder was? Ja, das auch, ja. Aber ich meine, alleine wenn man diese Formulierung schon hört, also das klingt auch wie PR-Gebrabbel. Ich meine, was denken sich die Leute, dass man das nicht, sowas kennt doch heutzutage jeder, solche Formulierungen, so ein Kram. Also das ist doch kein Journalismus. Ja, und so rosig ist es ja auch in Wirklichkeit gar nicht. Ja, so rosig ist überhaupt nichts in Wirklichkeit. Also. Ja, das auch, ja. Wie das Marketing-Sprech, ja. Weltweit sind schon Generationen von Waldorfschülern ins Leben gesprungen. In den Tagesthemen lief eine andere werden geboren, Dokumentation. Ne? Waldorfschüler springen ins Leben, andere werden geboren. Naja, die wollen mit ins Leben springen wahrscheinlich, dass sie ja so viel lernen und so. Ne? Und wenn ich sowas allein, allein schon sehe, wird mir ganz gruselig. Also, was ist das denn? Die Oma Lehrerin. Tion. Auch hier die bunte, heile Waldorfwelt. Bevor die Kinder denken sollen, dürfen sie klettern und hüpfen. Bewegung und Gefühl sind feste Bestandteile der Waldorfpädagogik. Ich tanze hier. Und Tagesthemenmoderatorin Karen Mioska hat für die Anmoderation getanzt, ganz nach Waldorflehre. Das hier ist weder Akrobatik noch Cheerleading, sondern schlicht das ABC, so wie es die Waldorfpädagogik lehrt. Diese buchstäblich andere Schule der Kindererziehung wird jetzt 100 Jahre alt. Hinnerk Feldwitsch-Drentrup ist Wissenschaftsjournalist. Das ist jetzt jedenfalls der Anführer hier von den Misogynen, wie er gleich lernt. Also das ist ein richtiger Frauenhasser, weil der kritisiert dann nämlich eine Frau und die ist Journalistin und das ist Frauenhass, wissen wir ja. Er hat sich mit Waldorf intensiv beschäftigt und die gesamte Berichterstattung verfolgt. Aus meiner Sicht ist es keine Aufgabe des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, Werbung zu machen für bestimmte Organisationen und Schulrichtungen in diesem Fall, sondern einen kritischen Blick zu werfen. Man kann natürlich auch über Positives positiv berichten, wenn es das gibt. Allerdings sollte man nicht derart voreingenommen an das Thema rangehen. Liegt diese unkritische Herangehensweise? Hinnerk Feldwisch Drentrup. Heißt der Herr. Ernsthaft? Klingt wie ein Ortsname oder so. Ne? IZD oder wie heißen die? Diese Fake-Leute da. Hinnerk Feldwisch-Drentrup. Vielleicht kannst du mal 2 Sekunden, das war da eingeblendet. Also, ja, als der alte Feldwisch den Drentrup kennengelernt hat. Ne? Ich erinnere mich aber, der war zusammen. Der war zusammen. Ferkelwisch sogar, oder? Was stand da? Doch. Hinnerk Feldwisch-Drentrup, meine Güte. Ja, jetzt machst du den armen Mann nicht fertig. Der war zusammen, ist ganz normaler Name. Man kann ja heutzutage nie wissen, ja. Also. Der war zusammen mit Fabian Hartwigsen in der gleichen Klasse. Ich kenne ihn. Genau. Wenn es da Leute, die Farbe in der Hand wechseln gibt, dann muss man genau hinkommen. In diesem Fall einen kritischen Blick zu werfen. Man kann positives positiv berichten, wenn es das gibt. Allerdings sollte man nicht derart voreingenommen an das Thema rangehen. Liegt diese unkritische Herangehensweise womöglich an der Autorin? Esther Saub ist eine gestandene Nahost-Expertin, war Korrespondentin in Ägypten, spricht fließend Arabisch. Ein Kommentar von Esther Saub. Hunderttausende. Und Saub ist selbst Waldorfschülerin gewesen. Das wird in den Tagesthemen auch erwähnt. Und Esther Saub, selbst einst eine Waldorfschülerin, erklärt... Was nicht erwähnt wird, Saub ist im Vorstand eines Waldorf-Schulvereins aktiv. Sie tritt. Na, merkt ihr diese ganze Misogynie, diesen Frauenhass? Der trieft da richtig aus diesem Beitrag, ne? Ich meine. Oh, Nepotismus, das haben die doch bei Gamergate auch behauptet. Das war nur vorgeschoben. Das ist auch nur vorgeschoben. Merkst du das nicht? Das ist vorgeschoben. Das ist antisemitisch und so. Das ist, ruf mal die ADL. Die machen die fertig gleich. Ich denke, PewDiePie hat auch an die Waldorf-Schulen gespendet. Ja, und dann zurückgezogen oder so. Tritt auf Podien von Waldorf-Schulfeierlichkeiten auf. Und sie ließ sich sogar für die Moderation einer großen Festveranstaltung engagieren. Dass sie das bedeutet doch überhaupt nichts. Ne? Das ist doch nichts. Das ist doch Journalismus. Das ist doch total objektiv. Objektivität gibt es sowieso nicht. Ich meine... Tagesschau, ARD, SWR, MDR, WDR-Moderatoren moderieren dauernd irgendwelche Veranstaltungen für privat. Die ganze Zeit. Ja, aber sie machen danach keine Jubelfilme über dauernd. Eine Rosinenpickerei, oh Gott. Ja, ich meine, sie ist halt selber Aktivistin in dem Bereich, das muss man ganz klar so sagen. Die steht da ja voll dahinter. Also, die ist ja auch. Nee, das ist nur Haltung. Anderen, ja. Das ist nur Haltung. Das ist nicht Aktivismus. Aktivismus ist ein dreckiges Wort. Professor auf Waldorfpädagogie? Also ist die Lehrerin praktisch los. Nee, das ist jemand anders. Das ist jemand anders, okay. Ja. Ah, okay. Selbst als Autorin auftritt. Waldorf Teachers College. Wundert mich doch sehr. Die Autorin Saub ist ja voll im öffentlich-rechtlichen Rundfunksystem sozialisiert. Sie kennt die professionellen Standards. Da hätte sie selbst verzichten müssen. Also wenn man es freundlich angucken will, hatte sie da einen absoluten Blackout. Wir haben es. Interessant, oder? Ja, noch was über meine Arbeit kann ich am besten. Der Mann ist konservativ. Also ich denke, der arbeitet sicher für einen rechten Think Tank oder so. Deswegen muss man die Einwände von dem nicht ernst nehmen. Und reaktionär wahrscheinlich, ja. Und ja. Da gibt es bestimmt auch ganz andere Meinungen dazu. Mal bei Mr. Saub um ein Interview gebeten, sind nach Stuttgart gefahren, wo sie die Veranstaltung zu 100 Jahren Waldorfschule Uhlandshöhe moderieren soll. Jetzt haben sie die Frau noch gedoxt und gesagt, wo die ist und so. Da kann die Leute denen jetzt Bombendrohungen da machen und auch so weiter. Auch den da so hinterher zu reisen, das ist doch total creepy. Ja, genau, die arme Frau. Aber... Im Vergleich zu den Programmheften, die Sie in der Hand halten, gibt es eine Änderung bei der Moderation. Ich bin Clara Behrens. Hat die Moderation. Jetzt haben sie die auch noch mundtot gemacht. Das ist Frauenhass auf 3000 Zapp hier. Also. Ich weiß nicht, ob ich es richtig gesehen habe, aber ich glaube, der Winfried Kretschmann hat da auch gesprochen, oder? Was hat ein Mann gesprochen und eine Frau dürfte nicht sprechen? Ja, die Frau Ups sitzt wahrscheinlich zu Hause mit Depressionen jetzt seitdem. Traut ja, genau. Die ist nicht zu Hause, bist du wahnsinnig? Die musste jetzt oder, auch ja, verlassen. Bei einer Freundin, nehme ich an. So ist das, wenn Frauen eine Meinung haben in Deutschland. Ja, kaputt gemacht. Moderation am Abend vor der Veranstaltung abgesagt. Und sie will uns auch kein Interview vor laufender Kamera geben. Stattdessen beantwortet der SWR auch im Namen der Autorin die Fragen schriftlich. Die Redaktion hat unterschätzt, welche Wellen die private Verbindung der Autorin zu einer Waldorfschule im Zusammenhang mit dem polarisierenden Thema Waldorfpädagogik schlagen kann. Geil, oder? Unterschätzt, ja. Seid ihr doof? Ja, das ist ganz schön doof, das so zu unterschätzen, absolut. Also, da fällt einem nichts mehr ein. Die Leute haben Geld in ihren Jobs und wissen nicht mal, was die wichtigsten Standards von Journalismus sind. Ja, und ich meine, das merkt man doch sofort, wenn man sich nur diese ersten zwei Sekunden von diesem Film, die sie da vorgespielt haben, da würde ich sofort als Mensch, auch wenn ich jetzt überhaupt nichts über das Thema weiß, würde ich jetzt sofort sagen, da stimmt irgendwas nicht. Wir hätten noch schreiben können, das Wort Interessenskonflikt war uns bisher unbekannt. Vielen Dank für den Hinweis. Ja, aber ich sehe schon hier im nächsten noch geblähten Ding. Hier sollten alle die Kirche im Dorf haben. Also war das schlimm. Ja, genau, ja. Ja, wahrscheinlich ich finde das Ganze nochmal nicht so wirklich ungewöhnlich. Das machen alle die ganze Zeit. Warum wird die denn hier so rausgepickt dafür? Naja, weil natürlich sie einen Beitrag gut, produziert hat. Alle die ganze Zeit. Weil sie einen Beitrag produziert hat, deswegen. Und weil sie nicht weil die Kirche ist. Sie hat einen Beitrag produziert, der hat irgendwem nicht gefallen. Oder nein, sie hat einen Beitrag produziert. Sie ist nicht irgendwo hingegangen nur und hat einen Vortrag gehalten oder so für gegen Bezahlung, was sie die ganze Zeit machen, ja. Aber die hat einen Beitrag produziert, der gelaufen ist über dieses Thema, wo sie mit verbunden ist. Und das riecht die Leute halt eben auf. Und ja, das machen auch alle immer dauern. Nein. Wo machen die das denn? Nenn doch mal ein Beispiel, wo die das machen. Wer denn? Machen sehr viele und die meisten, würde ich sagen, machen das. Die Gelegenheit dazu bekommen. Ja, sollen sie eigentlich nicht bekommen. Deswegen wüsste ich jetzt auch nicht, ob es da Beispiele gibt. Sag doch mal eins. Ich wüsste auch keins. Einzige, was mir halt einfällt, ist... Von irgendwelchen Finanzveranstaltungen, von irgendwelchen Finanzvereinigungen. Ja, die hatten auch die Vorträge vor irgendwelchen Banken, über die dann später Artikel schreiben. Ganz Moment, das geht ja nicht um den Artikel. Nein, das Äquivalent. Keine Ahnung, alle. Price, das Äquivalent davon wäre, wenn du bei einem Finanzdienstleister einen Vortrag hältst und hinterher einen 45-minütigen Bericht machst, in dem du schreibst, wie traurig und dröge alle anderen Finanzdienstleistungen sind und wie viel man aber von dem kriegt, wenn man da investiert. Ja, du machst dann nicht den Bericht über die explizite Bank oder so, sondern über ein gewisses Finanzprodukt, wo es gerade gepusht wird. Ja, da würde ich aber das machen über ETFs. Das sofort rauswerfen, wenn sowas. Gut, vielleicht ist sie jetzt ein bisschen zu sehr am Thema geblieben. Ja, aber der Interessenskonflikt war schon ziemlich deutlich. Das müsste ich auch vor allen Dingen mal sehen im NDR oder so, wo da. Machen das die ganze Zeit. Ja, nicht im NDR, nicht in der Tagesschau, nicht zu so einem gesellschaftspolitischen Ding irgendwie. Also, ja, auf jeden Fall, was mich eher erinnert, ist dieses ganze: Wir können keine, wir fragen unsere Leute, mit denen wir vorher auf der Republika da irgendwie einen netten Tausch gehabt haben, die laden wir dann ein als Experten und so und wen anders kennen wir nicht oder solche Sachen. Das gibt's natürlich an der Tagesordnung beim NDR und so, bei den ganzen Öffentlich-Rechtlichen. Das ja, auf jeden Fall, aber dass die Leute jetzt selber da auch noch mit drin hocken. Das sollte ihnen auf jeden Fall mal zu denken geben. Also das würde ich den Sub-Leuten auf jeden Fall mal empfehlen, da mal ein bisschen zu gucken, wie viele von euren Journalisten, also wenn ich irgendwo Intendant wäre oder so ein Kram und die Leute würden sagen, wir wollen auf die Republika fahren und uns da die neuesten Aktivistenthemen anhören, dann würde ich sagen, nein, ihr bleibt alle zu Hause oder sucht euch einen neuen Job oder was weiß ich. Aber weil in dem Zusammenhang, da gibt es auf jeden Fall viel zu viel Nähe zu diesen Leuten. Das sind immer die gleichen Leute und es kommt überhaupt nichts anderes rein, außer diesen Krempel, den die da irgendwie verzapfen auf der Republika-Bühne. So, das ist der Weisheitsletzter Schluss. Und das in dem Zusammenhang wäre es auf jeden Fall auch mal interessant, ja. Aber hier auf jeden Fall haben sie es ja auch mal gemerkt. Und was halt eben auch ständig ist und was sie nicht offenlegen, beziehungsweise was sie halt aktiv begrüßen, sind ja auch diese ganzen Verkündigungssendungen von der Kirche. Ich meine, die sind ja fester Bestandteil des Auftrags von dem öffentlichen Rundfunk. Das ist im Prinzip ja auch schön Malerei von irgendwelchen Dingen. Und diese Leute sind ja da in dieser ganzen Struktur von ARD und ZDF fest eingebunden und eingeplant und so. Da ist überhaupt nichts Besonderes dran. Das gibt es dazu auch noch zu erwähnen, aber ich fahre jetzt nochmal weiter hier ab. Aber wer im SWR wusste eigentlich von den Verbindungen von Frau Saub zu Waldorfschulen? Vorgesetzten Ebene, Abteilungsleitung, war das ehrenamtliche Engagement von Frau Saub an der Schule ihrer Kinder nicht bekannt. Frau Saub hatte die betreuende Redakteurin gleichwohl von Beginn an informiert. Warum die betreuende Redakteurin offensichtlich keinen Interessenkonflikt erkannt hat, bleibt ein Rätsel. Stattdessen wird ganz am Ende der Dokumentation im Abspann ein Transparenzhinweis eingefügt. Die Autorin war Waldorfschülerin und ist ehrenamtlich im Vorstand eines Waldorf-Trägervereins tätig. Das ist eine Verlegenheitslösung. Eine Verlegenheitslösung, zu der der SWR, glaube ich, gegriffen hat, um sein Gesicht zu wahren. Und natürlich auch, um diese Doku, um es mal ganz hart zu sagen, nicht wegwerfen zu müssen. Weil wir sehen ja, die ist hochaufwendig produziert. Es gab Drehorte in Brasilien, im Irak und in ganz Deutschland. Also da stecken Zehntausende von Euro drin. Darüber hinaus der einzige Bildungsexperte, der sich sowohl in der Dokumentation wie auch im Tagesthemenbeitrag äußert, verstärkt noch den wohlwollenden Blick auf die Waldorfpädagogik. Da sind viele Kritikpunkte, die aus meiner Sicht nicht wirklich sozusagen triftig sind, wo ich sagen würde, also da ist die Waldorfpädagogik eigentlich nach wie vor ganz gut aufgestellt. Herr Barz ist leider selber mit der Waldorfpädagogik recht eng verbandelt. Er hat vor einigen Jahren mit Kollegen eine große Studie gemacht zur Waldorfpädagogik, die allerdings auch gefördert wurde vom Bund der Freien Waldorfschulen und einer Stiftung, die der Anthroposophie und Waldorf nahesteht. Eigentlich eignet er sich da leider nicht wirklich als Experte. Ja, und diese Scheiße könnt ihr mal euren ganzen Feminismus-Expertinnen, euren ganzen Gründern von Missy-Magazin und diese ganzen Leute, die ihr ständig da irgendwie bei euch einladet, da könnt ihr das mal im Hinterkopf behalten, diese Ansage von gerade eben. Ne? Ja, Anne Witzorek bei Kleber oder so. Mir kann ich mich erinnern, dass mich das total geärgert hat, dass die blöde Kuh, die von nichts Ahnung hat, irgendwie da beim Klaus Kleber sprechen durfte. Hm. Und erzählen, wie schlimm das ist so. Mit dem MeToo, glaube ich, war das. Ja, diese ganzen Leute. Die ganze Gruppe da. Diese ganzen Missy-Magazin-Leute, die jetzt auch bei Funk ihren eigenen Krempel da irgendwie gekriegt haben und so. Ja. Das kann man über die genauso sagen. Dass die da ja alle Geld mit verdienen, irgendwas gegründet haben, dem Ganzen nahestehen. Aber bei denen ist das alles großartig. Und der Grund, warum die gute Expertin sind, oder was? Ja, und die werden auch gefördert und zum Thunderfoot, dem streichen sie die Werbeeinnahmen für Videos über technische Sachen oder Erfindungen oder sowas. Ne? Unmöglich. Ja. Das ist auch eine Form von Zensur. Ja, habt ihr gerade gehört, hat 10.000 von Euros gekostet mit Drehorten in verschiedenen Ländern und so. Super Sache. Jo. Ja. Der SWR hätte gut daran getan, einen anderen Experten auszuwählen und eine andere Autorin zu beauftragen. So ist es für jeden Schüler ein Lehrstück für unkritischen Journalismus. Ich sag nur Powerful Twine Darling. Ja, also das Schlimme ist ja dann auch, dieses Geld ist verschwendet, weil der wird wegen dem Ärger wahrscheinlich nie wieder laufen. Und das Geld ist, ich meine, ich möchte auch nicht, dass er wieder läuft, aber das Geld ist einfach das Klo runtergespült. Mehrere 10.000 Euro, Flüge nach Brasilien. Das hat mal jemand ans CO2 gedacht. Und ich meine, es kann natürlich, man muss halt auch noch diesen Rudolf Steiner Winkel im Auge behalten, dem ja auch antisemitische Tendenzen mehr oder weniger nachgewiesen worden sind. Der hat halt ein anderes Weltbild gehabt, als wir es heute haben. Der hat ja auch von gelben und schwarzen Rassen gesprochen, etc. pp. Vielleicht ist das auch so ein Angriffswinkel, aus dem das kommt, weil das nicht progressiv genug ist oder sich dem neuen Progressivismus nicht öffnen will, das System. Könnte ich mir auch vorstellen. So rein mal zur Verteidigung, festzustellen, wer praktisch, woher die Stoßrichtung kommt, ja? Und warum man sich jetzt gerade mit dem Beitrag so sehr beschäftigt hat. Das könnte natürlich sein. Hashtag Waldorf so white. Ja, die Grünen in Berlin, die zeigen uns, wie das mit dem Progressiven wirklich geht. Die möchten jetzt, dass wir das Diskriminierungsmerkmal Gewicht ins jetzt momentan noch Landesantidiskriminierungsgesetz Berlin aufnehmen, aber ich denke, von Berlin lernen heißt Siegen lernen. Das erinnert mich ein bisschen an den CSD, der gestern in der Stadt war. Ich habe ein paar Leute davon gesehen. Das waren hauptsächlich etwas übergewichtige Jugendliche. Jedoch fehlt im Gesetzentwurf bisher das Merkmal Gewicht. Durch den aktuellen Merkmalskatalog ist Gewichtsdiskriminierung nicht abgedeckt. Ist ja auch schwierig, da braucht man so viel Stoff. Wir fordern daher, Gewicht als eigenständiges Diskriminierungsmerkmal im neuen Landesanhängen zu berücksichtigen. Sofern hier ein übergeordneter Merkmalsbegriff wie äußeres Erscheinungsbild eingesetzt wird, ist Gewicht explizit als erläuternder Zusatz zu nennen. Nur so können wir für die Betroffenen Rechtssicherheit schaffen und der Fehlannahme begegnen, Gewicht sei veränderbar und daher kein körperliches Merkmal im eigentlichen Sinne. Gewicht sei veränderbar. Gewicht sei veränderbar. Ich meine, seid ihr doof? Ich frage das zum wiederholten Male heute. Wow, ich wundere mich da nur, dass wir nicht schon gefordert haben, dass man das Gewicht als Körpermerkmal aus dem Ausweis streicht. Soll das etwa jetzt bedeuten, dass ich quasi ein Superheld bin, weil ich mein Gewicht verändern kann? Ich denke, ja. Das ist eigentlich unveränderbar, ne? Also, boah. Ein hohes Gewicht führt nachweislich zu Stigmatisierung, Gewichtsdiskriminierung und Körperhass. Entschuldigung. Hinter Stigmatisierung war ein Punkt. Ich bin ein bisschen weiter weg vom Monitor und alt. Gewichtsdiskriminierung und Körperhass durchziehen unsere gesamte Gesellschaft. Bisher gibt es jedoch kaum ein Bewusstsein dafür. Insbesondere Jugendliche und Frauensternchen sind dadurch einer erhöhten Gefahr für Ess- und Körperbildstörungen ausgesetzt. Aber wenn man sein Gewicht nicht verändern kann, dann ist so eine Essstörung gar kein Problem eigentlich. Um mal zynisch irgendwie. Antidiskriminierung und Diversity gehören zu unserem Markenkern, sagen die Grünen. Leider wird die Vielfalt von Körperformen häufig nicht mitbedacht, wenn es um gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit geht. Was ist denn heute los mit mir? Wir Grünen, beziehungsweise die grüne Jugend, ja, die ganz besonders, Grüße an die Vorsitzende, sind aktuell eine der wenigen Parteien, die Themen wie Fatshaming und positive Körperbilder auf die Agenda setzen und ins öffentliche Bewusstsein tragen. Und es wird darauf hinbewiesen, dass die Jusos und die SPD auch schon eifrig dabei sind, dementsprechend die Regeln einzuschreiben, dass man da keinen Boden verlieren darf als Grüne. Ja, also ihr könnt euch aussuchen, ob ihr Mann oder Frau seid, aber euer Gewicht verändern könnt ihr nicht. Oder ihr könnt auch natürlich was anderes sein als Mann oder Frau, Drache oder was auch immer. Ja, ich finde das auch an der Seite lustig. Koalitionsvertrag ist der erste Punkt. Zweiter Punkt, Beschwerdekommission, sexuelle Belästigung. Dritter Punkt, Social Media. Jetzt will ich aber noch mal wissen, was es mit der Beschwerdekommission sexuelle Belästigung auf sich hat. Kann ich mich über Social Media, über die sexuelle Belästigung bei der Beschwerdekommission beschweren? Uiuiuiui. Schlichtungsorgane, das ist sogar was Internes, oder was? Da kannst du dich dann... Der Herr Sören hat beim letzten Parteitag so komisch auf meine Brüste gestarrt. Da kann ich dann jetzt mit tun, ja. Ein Antidiskriminierungsbeauftragter, das kann doch gar nicht funktionieren. Was macht er denn? Blödsinn, wie alle Männer. Okay. Und so in grünen Strukturen im Landesverband Berlin. Oh Gott, was ist das da unten? Oh. Ach du meine Scheiße. Das sind die Leute, die dann über euch richten, wenn ihr es wagt, wenn ihr es wagt, bei den Grünen einzutreten. Dann werdet ihr nachts in den nächsten Wald geschleppt, der dadurch missbraucht wird, und dort urteilen die dann so Kutten über euch. Ja, die stellen euch dann einen Tee hin und sagen so, jetzt beruhigen wir uns erstmal, ist alles halb so wild. Und dann fragen sie euch noch euren bevorzugten Pronomen. Und wenn ihr dann mit er antwortet, dann hauen sie alle mit so einem dicken Hammer auf den Tisch und rufen ganz laut, schuldig. Ich habe Angst vor Sebastian, Walter. Der guckt so böse. Das Center for Intersectional Justice ist ein deutsches Ding, kein amerikanisches Ding. Und das ist mal wieder ein Auszug aus unserem allwöchentlich wiederkehrenden Thema mit der Überschrift: Es ist doch alles kein Problem in Deutschland mit den SJWs. Dieses Mal in dieser Folge von Es ist kein Problem der SJWs haben wir hier kommenden Mittwoch findet die Berichtsveröffentlichung von Intersektionalität und Antidiskriminierung in Deutschland statt. Ein Report vom Center for Intersectional Justice im Auftrag des DZIM-Instituts. Begleitet uns für die Berichtsvorstellung am 18. September mit einer Podiumsdiskussion zwischen Dr. Emilia Zenzide-Roig, Gründerin des Center for Intersectional Justice, und Nathalie Schlenska von der Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Moderiert von irgendwem anders, wissenschaftliche Mitarbeiterin, Infos hier, also auf jeden Fall unsere wunderbare Bundesregierung steckt hier mit drin, und das freut auch sicherlich jeden. Das ist alles überhaupt kein Problem. Intersektionalität und Antidiskriminierung. Ohne die Erweiterung der Palette an Antidiskriminierungsmaßnahmen, die sich weit über die individuelle Dimension erstreckt, kann intersektionelle Diskriminierung nur bedingt bekämpft werden. Das ist echt krass. Weit über die individuelle Dimension. Bis ins Kollektiv. Genau. Gruppen bilden, Gruppen bilden, Gruppen bilden, und dann sagen, dann sagen, welche Gruppen welchen anderen Gruppen überlegen sind, beziehungsweise welche Gruppen andere Gruppen unterbuttern und so weiter und so fort. Weil das haben ja in der Geschichte auch nur die guten Leute gemacht. Ja, so erinnere mich an so einen Kommentar von dem Martenstein, ich weiß gar nicht, welche Zeitung der schreibt, der auch meinte, dass ja, er muss nur Leute einstellen, die dafür zuständig sind, Benachteiligungen zu finden, dann finden die schon was. Und das stimmt ja auch. Ja, der Fischer klagt jetzt gegen so eine Journalistin vom Deutschlandfunk. Die hat eine Weile recht schlecht über ihn geschrieben, er würde keine hochkriegen und so Unverschämtheiten. Und jetzt klagt er dagegen. Das war jetzt eigentlich nicht die Aussage, gegen die er geklagt hat. Weiß ich jetzt gar nicht genau, um was es da ging. Ja, ich weiß es auch noch. Er hat aber ziemlich viele Sachen irgendwie da bemängelt sozusagen, aber sag ruhig. Sie haben ihm unterstellt, dass er in irgendeiner rechten Tradition stehen würde, irgendwelchen Sachen, die er verlegt hat, die eigentlich von einem anderen Typen irgendwie gewesen sind. Oder ja, die so. Haben das auch zusammen rausgegeben, diesen Kommentar. Trondle Fischer heißt es, der Trondle, der ist aber doch schon irgendwie seit 30 Jahren tot oder so. Und auch ja. Außerdem relativ frei von, von dem Verdacht, irgendwie rechts zu sein oder so. Ja, und das ist natürlich eine üble Nachrede. Ja, und ich glaube, da ging es deswegen auch drum, um die üble Nachrede. Finde ich in dem Zusammenhang, dass er bereit war, auf einen Schadensersatz zu verzichten, wenn die anderen versichern, diese Aussagen nicht mehr zu treffen, öffentlich. Hm. Und er hat das abgelehnt. Also er wollte dem Ganzen ein gütliches Ende setzen und es ist abgelehnt worden. In solchen Momenten sieht man sehr gut die Borniertheit solcher öffentlich-rechtlicher Journalisten, ne? Finde ich. Weil das ist irgendwie eine Unverschämtheit, das ist doch klar. Ich denke mal, dass er das auch durchkriegt, aber gut. Schauen wir mal. So, das sehen wir uns aber von Anfang an an, oder? Mit Ton. Echt? Mit Ton? Das? Ach komm bitte, es ist so lustig. Wo ist das? Ja gut, wir haben uns ja schon lange kein Copyright-Film mehr eingefangen. Ist jetzt auch nicht wirklich... War da keine Musik drunter? Ich weiß es nicht. Auch nicht, nee. Guys, is this come back to now this? Guys is a simple term. It could mean boys, or if you're modern, hip, it means people. At first glance, guys seems inviting, friendly, maybe warm, even comedic at times. But it, like many male default terms, should not be normalized as an all-encompassing phrase, innocent as it may seem. While we may understand the word means no real harm, with a deeper look, you'll understand that we've been ignoring the cognitive impact on women as well as gender non-conforming folks by only explicitly addressing the male identifying individuals. Also, das so also man kann halt Geist sagen und damit alle Leute im Raum meinen, aber man hat trotzdem immer noch diesen unterbewussten Einfluss auf Frauen und Nonkonforme in dem Raum und zeigt ihnen damit, dass sie keine Menschen sind. Also ja. Ich glaube eher, dass Leuten wie ihr gezeigt wird, dass man das im normalen Leben nicht so ernst nimmt. Ja, aber auch an dieser Stelle wieder, ne? Ich meine, das ist dieses Thema, was wir in Deutschland hier ständig haben, in irgendwelchen Stadtparlamenten, an allen möglichen Ecken und Enden wegen unserer Sprache, dass die Leute meinen, da sind wir jetzt nur mitgemeint, das kann aber nicht sein und alle gehen vor die Hunde, überall stimmen und die ganze Gesellschaft zerfällt. Das haben wir jetzt zwar schon immer so gemacht, das hat auch niemandem geschadet, aber jetzt problematisch. Ja. Ach, okay. Ach so. Das wird auch, aber es ändert sich nicht mehr viel, das ist schon richtig. Ihr redet da noch ein bisschen drüber, aber es kommt nichts mehr, ja. Ja, genau. Oh Mann. Und hier habe ich einfach mal, weil ich den Satz so toll fand: Die gesamte Welt wurde nach männlichen Vorgaben für Männer gestaltet. Fällt einem halt nicht so auf, wenn man einer ist. Genau. Die gesamte Welt wurde nach männlichen Vorgaben für Männer gestaltet. Insbesondere also die Geburtshilfe. Ja, oder der Tampon oder das Glitzerkleid oder das pinke Handy oder Norwegen. Ja, jetzt hör mal auf. Also ich meine, da hat damals einer gesagt, genau, hat einer gesagt, so was ich hier cool finde, wäre eine Insel und da gibt es Helgoland. So. Das ist nur wegen den Männern. Mhm. Die wollten das so haben. Und deswegen gibt es das. Dieser Moses hat ja da auch das Rote Meer geteilt. Stimmt. Ja. Vielleicht, also der war sicher auch ein Mann. Wenn wir uns zusammentun würden, dann würde es auch keine Meeresspiegelerhöhung geben oder die Temperatur nicht steigen oder so. Ne? Aber wir machen das eben nicht. Naja, wenn wir alle unser Gewicht verändern könnten, dann wäre das einfacher. Ne? Das ja, in der Bibel hätte es wahrscheinlich auch schon mehr Nicht-Binäre gegeben, wenn nicht der Moses nur zwei von jeder Tierart genommen hätte. Ah, das war Noah. Ich da muss das schuld sein, ja. Noah. Ja, okay, dann halt der Noah, ist doch egal. Einer von den alten weißen Männern, alte weiße Männer, alte weiße Männer. Ja, ich wäre froh, wenn Sibylle endlich mal 3 Tage in einem Walfisch verbringen würde. Wenn wir schon bei dem Thema Profilen. Sibylle, du bist echt die Beste. Ja, da haben sie Obdachlosen Wohnungen besorgt. Und das fängt auch ganz interessant an und so. Und dann denken sie, oh, Pilotprojekt, weiß ich gar nicht, welche Stadt das war. Da kommen dann immer ein paar Leute von der Straße, Berlin. Dass sie die ja, sozusagen zwangsweise in Wohnungen setzen, weil sie kümmern sich ja von alleine nicht drum oder so. Ja, und dann stellt man nach einer Weile lesen fest, oh, es geht nur um Frauen. 30 Frauen wollen sie umbringen. Ja, der Sozialdienst katholischer Frauen. Ja, die haben das eingestielt, bisher 13 vermittelt und haben aber noch Zusagen für weitere Wohnungen. Also da kommt noch was, ne? Insgesamt 30, genau. Da sollen aber ja insgesamt in Wirklichkeit noch ein paar mehr werden, glaube ich, stand im Text. Also, aber es ist eben einseitig, ne? Super. Aber ich meine auch 30 oder 60 oder 90 Obdachlose sind in Berlin doch wahrscheinlich der berühmte Tropfen auf den heißen Stein, oder? Ja, für die Klientel der Frauen, Obdachlosen dann vielleicht nicht, weiß ich nicht genau. Ja, okay, offen. Aber wenn man so denkt, kann man ja auch gleich nach Nationalität oder so. Tja. Ja. Komisch. Ja, Sozialdienst katholische Frauen eben. Sozusagen. Ne? Man könnte die mal fragen, ob es nicht irgendwie. Nee, hat nicht schon Jesus gesagt, nur den Frauen nur sollt ihr eine Wohnstatt anheimgeben und den Männern die Bänke der Stadt oder so? Ja. Die Ecken. Haben sie nicht die Brücken, unter denen sie schlafen können? Die Ecken der Hochhäuser und so. Siehe, die Frauen können dies nicht. Amen. Der Deutsche Juristinnenbund hat auch sich Gedanken gemacht, aber über ein anderes Thema halt, über diese Paritätsdinger hier. Und die haben sich überlegt, wie sie das denn ins Klagefeste machen wollen. Ja, und was dann bei sowas rauskommt aus solchen Überlegungen, sind eben Sprachregelungen. Ne? Sprachregelungen, wie man das dann verkaufen will oder wie man das begründen will. Und die Sprachregelung wurde schon von entsprechenden Staatsrechtlern wieder zurückgewiesen, so der Aussage, dass diese Begründung leider auch nicht überzeugend ist. Also ich habe mir das jetzt auch nicht gemerkt oder so, kann man ja mal reingucken im Text. Die Begründung, wie gesagt, hat auf jeden Fall nicht gereicht. Die Juristinnen sich da wieder irgendwas zurechtgelegt, wie sie das begründen könnten. Ja, also mit unserer Verfassung geht das eigentlich irgendwie nicht. Ne? Ja, die ist ja auch von Männern gemacht wahrscheinlich. Das ist das Problem bestimmt. Bitte? Die ist ja auch von Männern gemacht, haben wir ja gerade gelernt. Das, die ganze Welt ist ja für Männer gemacht. Deswegen stehen ja auch alle Räder still, weil die Juristinnenbund irgendwie sich die Scheiße da ins Ohr gesetzt hat. Da gibt es auch genug Fraktionen in diesem Land, die sich da, die damit liebäugeln. dass man das sowas, so ein Gesetz ja eigentlich braucht und es eigentlich nur noch darum geht, wie man es machen kann, dass es irgendwie vereinbar ist mit dem Grundgesetz, ja. Ja, ja, genau. Also wie gesagt, es geht darum, dass man jetzt die richtige Sprachregelung findet, die das Ganze dann irgendwie so verkauft, dass auch keiner mehr was gegen sagen kann oder so, ne? Das hat man ja in verschiedenen Bereichen schon gemacht. Ich habe eine Idee. Wir nennen es einfach das gute Paritätsgesetz. Ja, sowas in der Art, ne? Wenn wir nehmen noch ein bisschen mehr Gerechtigkeit reinpressen in das Wort. Ja, das gute Paritätsgesetz für Gerechtigkeit. Und das hier ist auch der Deutsche Juristinnenbund. Das ist eine NGO, die, wenn ich mich richtig erinnere, auch von dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend unterstützt wird, finanziell. Bildstiftung. Und ganz, ganz maßgeblich an der Reform des Sexualstrafrechts 2016, wo wir hier auf unserem Kanal sehr, sehr viele Inhalte zugemacht haben, damals beteiligt war, wo man sich dann auch lieb bedankt hat bei den Herren, Damen, Aktivistinnen, die das da vorangetrieben haben, dass sie so ein schönes Gesetz geschrieben haben, was man sicherlich in anderen Fällen irgendwie, wenn man irgendwas macht, was der Autolobby hilft oder so, niemals machen würde, den auf die einfach zu zeigen auf der Besuchertribüne und zu sagen, danke für das schöne Gesetz und eure Lobbyarbeit, habt ihr gut gemacht, wir freuen uns. Und ja, hier, das ist das Gunda-Werner-Institut von den Grünen, was jetzt hier sich freut über das neue Präsidium, was sie da haben beim Deutschen Juristinnenbund. Also das sind sicherlich irgendwelche grünen Leute auch, die da mit drin sind, aber bestimmt nicht nur. Da gibt es sicherlich von ganz vielen Gruppen irgendwelche Leute, wie das ja bei diesen Big Vagina, wie ich es nenne, also bei unseren Frauenlobbys ja immer so ist, dass da plötzlich die wildesten Freundschaften da sind, CDU-Leute nehmen Leute von den Linken, nehmen Leute von den Grünen, nehmen Leute von der FDP und alles mögliche. Ja, also eigentlich alle größeren Parteien außer die AfD, die da irgendwie ein Arsch und eine Seele sind, die Frauen von denen in irgendwelchen Frauenverbänden, Frauenlobbys. Und ja, das ist auch mal wieder so dieses Astroturfing in Deutschland halt, die Zivilgesellschaft. Das ist hier ein Bild von der Zivilgesellschaft. Wenn ihr das Wort Zivilgesellschaft hört, so, dann denkt einfach an dieses Bild. Fröhlich zufriedene Leute, die vom Staat finanziert werden, dafür, dass sie in einer NGO, was eigentlich für Nichtregierungsorganisation steht, dann da denen irgendwelche Stichworte geben, die sie dann wiederum benutzen können, um zu behaupten, irgendwie das Volk will das jetzt hier, irgendwelche Gesetzesänderungen und so. Dabei sind das die gleichen Leute, die da überall vernetzt sind, in irgendwelchen Parteien, in irgendwelchen Gruppen und ja, hier auch quasi beklatscht werden von einem Parteiinstitut. Und ja, das ist deutsche Politik. So. Das ist der Versuch, das System dicht zu machen für andere. Ne? Das ist so der Versuch, das zu diktieren. Versuch, also das, ja, das System zu diktieren, nur wie der Grönemeyer das meinte. Was dann kommt mir das vor? Ja, das ist ja eigentlich nicht der Versuch, das ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass es passiert. Ne? Ich meine, das ist ja Tagesordnung. Das ist ja nicht. Was mein Hirn am meisten fickt, ist. Cool, könnte ja noch nach hinten losgehen, deswegen. Haben die da keine Kommata? Beim Gunda-Werner-Institut. Da sind Kommata irgendwie. Wenn du nicht weißt, lass es lieber weg. Wer ist Claudia Zimmermann, Schwarz, Orikor, Oriana Corzilius? Fragen über Fragen. Ja, die kann man dann bei Facebook anklicken und eigentlich ist das ja auch egal, wie die heißen, Hauptsache sie haben die richtige Einstellung. Und was ist das überhaupt für ein patriarchales Emoji, was die hier benutzen? Das ist aber nicht körperpositiv, diese geweihte Faust mit dem, so, mit dem angespannten Bizeps. Die Deutschen sind sich engagierte Väter. Ja, nur passiert nichts dafür, ne? Ich weiß jetzt, wenn ich ein bisschen eingereicht habe. Du hast den eingereicht, ja. Ja, ich wusste nicht so genau, warum. Ja, es geht wahrscheinlich wieder um dieses Ding so nach dem Motto, die Männer müssen uns mehr abnehmen. Das hätten wir gerne. Ne? Aber ansonsten. Ja, es war mehr so dieser Widerspruch, dass irgendwie das zwar gewünscht wird, aber es passiert eben nichts dafür, ne? Also speziell dann, wenn die Paare dann auseinander sind und sie das nicht möchte oder so. Ja, das sowieso. Ne? Also ausschlaggebend für alles, ja, das hat ja überhaupt nichts zu tun, was die Männer wollen. Ne? Also ich meine, das wäre noch schöner. Und vor allen Dingen, vielleicht wollte ich auch darauf hinaus, es gibt nämlich in der EU so eine, wie heißt die Konvention, was die jemand ratifizieren sollte. Und da ging es darum, EU. Also die Kinderrechtskonvention, von der Sie immer reden, ist nee, das meine ich nicht. Es ging darum, dass die Eltern auf jeden Fall gleichberechtigt sein sollten. Ja, und das lag vor 28 Jahren vor. Das hat momentan der Verein hier Jungen Männer Väter, JMV, Ja, das ist die von der UN, muss ich dir aber leider sagen, aber egal. Okay. Ja gut, was auch immer. Auf jeden Fall sind die Deutschen die Einzigen, die das noch nicht vernünftig, oder ja, eine der wenigen sozusagen, die das nicht ratifiziert haben, obwohl sie es auch unterschrieben haben. Ne? Ja, aber da geht das ja. Das ist ja nicht die Istanbul-Konvention, wo man ewig lange heulen kann, dass man es unbedingt machen muss. Ja, auf jeden Fall. Anfangen zu heulen nach 28 Jahren so. Deutsche wünschen sich engagierte Väter, das ist so wieder dieses typische Ding. Ja, aber die Politik lässt sie nicht rein, sozusagen auf die Art eben, dass sie solche Dinge nicht ratifizieren. Und dann auch nicht dafür sorgen, dass es eben im deutschen Gesetz umgesetzt wird. Das ist ja dann der Punkt. Ja, aber diese Sachen, das ist halt immer so, wenn du die Leute fragst, so, ja, wäre das gut, wenn die sich engagieren? Wer sagt denn da nein? Da sagt doch kein Mensch nein. Nee, wäre nicht gut, ja, wenn sie sich engagieren. Wurde es, glaube ich, gar nicht so abgefragt, aber man deutete das. Ja, wie auch immer es abgefragt wird, ist vollkommen egal eigentlich. Ja. Ich meine, auch wenn sie es jetzt, konkretisieren und es zu bestimmten Dingen, das ist halt immer so dieses Ding mit der, das wäre ja mal gut oder so, ne? Und dem, was dann halt in der Praxis die Leute dann wirklich haben wollen und worauf die dann hinarbeiten. Ja, also diese Vereinbarkeit, die da irgendwie angestrebt wurde, die wurde eben immer nur für Frauen angestrebt. Und dann sieht man eben klar, dass die Väter dann nicht da sind sozusagen. Und da sorgt man dann irgendwie auch nicht für. Und zwar eigentlich glaube ich jetzt hauptsächlich wegen dem Geschrei einiger weniger. Ne? Also dass da die normalen Frauen irgendwie auch so scharf drauf wären auf solche Gesetze und so weiter, das glaube ich nicht unbedingt. Aber gut, das ist natürlich auch nur eine Meinung. Ne? Kommen wir zu meinem Pet-Hobby, was auch immer Thema. Tabletop-Rollenspiele und die progressive Linke. Wir haben jetzt hier eine Neuveröffentlichung von Monte Cook Games. Monte Cook, den kenne ich schon eine ganze Zeit. Der war an vielen Dingen beteiligt, wie ich denke wie hieß das mit dem Toten im Totenreich? Oh, jetzt Planescape Torment, genau. Und der hat auch an dem Nachfolger mitgearbeitet, hat eine eigene Welt dafür geschaffen namens Numenara, die hier auch angepriesen wird. Und jetzt haben die halt ein kostenloses, ich glaube, 12-seitiges PDF rausgegeben, Consent in Gaming, und das hat mich mal wieder so richtig, richtig abgefuckt mit dem, was es sagt. Also es geht hier drum, dass man halt, das Wichtigste ist halt, dass niemand am Rollenspieltisch in irgendeiner Art und Weise getriggert wird. Und das formulieren die so: You decide what's safe for you. It is always your choice, and nobody ever gets to make that choice for you. Even if the game master is really excited about a particular idea for a game, that doesn't mean you have to accept it. Even if the other players are really enthusiastic about an idea, that doesn't mean you have to accept it. They should not persuade or pressure you into going along with a game idea if you're not comfortable with it. And if they try, that's a sign of poor respect and lack of trust at your table. Was halt immer das ungeschriebene Gesetz war, der Spielleiter ist die letzte Instanz in dem, was passiert, soll aufgelöst werden zu einem Ding hin, wo du halt Listen hast mit Punkten, die die Leute nicht wollen, und die dürfen dann auch nicht vorkommen. Niemand muss erklären, warum er keine Zustimmung gibt. Steht auch hier drin, also ja. Es ist völlig unerheblich, warum jemand das nicht will. Ja? Es ist also, man muss, wenn man mit solchen Leuten spielen will, was ja immer die Frage ist, wer will mit solchen Leuten spielen, aber it's not up for debate. Anyone is allowed to leave an uncomfortable situation at any time. Ja, dem stimme ich zu. Verpisst euch, wenn ihr nicht. Also ich verstehe es nicht. Warum spielt man Rollenspiel, wenn man Dingen ausweichen will da drin? Also ich habe Rollenspiel auch immer als so ein Ding gesehen, wo du Dinge erleben kannst, die du eigentlich nicht erleben kannst. Und auch Dinge, die dir vielleicht im echten Leben Angst. Wenn ich einer Riesenspinne gegenüberstehen würde, würde ich mich wahrscheinlich in Fötalstellung irgendwie zusammenrollen und sagen, ich liege hier einfach so lange, bis sie mich eingesponnen hat. Also, aber dann zu sagen, ich habe in der echten Welt eine Abneigung gegen Spinnen und deswegen dürfen die nicht in dem Abenteuer, also ehrlich, da stimmt irgendwas mit der Verdrahtung nicht bei den Leuten. Und dann werden halt auch so Sachen wie diese X-Card, die wir ja auch schon mal besprochen haben, ins Spiel gebracht. So eine Karte, die man dann hinwerfen kann, wenn es einem zu viel wird. Und dann müssen alle aufhören mit dem Spiel, weil man selber irgendwie keinen Bock hat. Das ist ja wie ein BDSM oder was, ne? Ja. Aber es wird, also beim BDSM besteht ja nun wirklich die Möglichkeit, dass auch jemand verletzt wird. Einfach durch Unachtsamkeit oder Übermut oder wie auch immer. Und da ist sowas völlig in Ordnung. Aber Sticks and Stones und Bondage und so, Break My Bones. Aber Words Never Will und Rollenspiele bestehen zu großen Teilen aus Wörtern. Ja. Und man soll eine Liste vorher erstellen mit Themen für das Spiel, mit denen man kein Problem hat. Oh Gott, ich denke, Leute, die keine Rollenspiele spielen, können das nicht nachvollziehen. Aber für mich ist das, als würde man einem meiner Lieblingszeitvertreibe die Seele aus dem Leib saugen wollen. Und das erinnert mich halt wieder an Gamergate und dann werde ich ganz traurig. Leider können wir es euch nicht zeigen, weil man muss das runterladen und das war ein bisschen kurzfristig alles, um das noch zu organisieren. Man muss sich da auch für das Runterladen anmelden. Aber es gibt am Ende auch eine Constant Checklist, auf der die Leute dann abhaken können, ob sie Green, Yellow oder Red, also Yellow, ja, ich weiß nicht, ob ich davor Angst habe, und Rot, da stehen so Sachen drauf wie Cancer, also Krebs, Klaustrophobie, Freezing to Death, Gaslighting, Genocide, Heartstroke, Natural Disasters. Stellt euch vor, jemand sagt, ja, es kann keine Natural Disasters in deinem Spiel geben, weil ich davor Angst habe. Hä? Pregnancy, Schwangerschaft kann ein Thema sein. Starvation, Terrorism, Torture, Thirst. Harm to Children, okay, das kenne ich von einem meiner Spieler, aber das setze ich dann trotzdem ein, aber so, dass es funktioniert. Ich weiß nicht, ob die Leute alle keine, also jemand, der absolute Angst davor hat, dass Kindern irgendwas passiert, der wird alles tun mit seinem Helden, um das zu verhindern. Und diese Möglichkeit baue ich natürlich ein. Das ist alles so. Homophobia, Racism, Real World Religion. Oh. Ja, und der kleine Küchenpreisologe in mir, der denkt direkt daran, an sich wäre es doch sogar gut, wenn jemand, der beispielsweise eine Flut oder irgendwas überstanden hat und davon traumatisiert ist, das verarbeiten kann als Game Master oder sonst was. Ja, und wenn nicht, dann zwingt ihn ja keiner zu spielen. Also das ist so, naja, wird alles noch komplizierter, ja. Das ist ja schon langwierig genug, aber da braucht man noch eine Stunde oder zwei Stunden länger, bevor man anfangen kann zu spielen. Super. Ich frage mich so eben, ob man sich an die Regeln hält, ne? Und wenn man sich nicht an die Regeln halten will, dann kann man normalerweise auch nicht mitspielen, ist eben so, ne? Eben. Sehe ich auch so. Dann ändere ich nicht die Regeln. So. Also ich würde auch niemals, ich meine, ich habe hier tolle Leute, mit denen ich spiele und von denen würde niemals auf so eine dumme Idee kommen und mir, der würde vielleicht in der Situation sagen, das ist mir jetzt ein bisschen zu viel. Okay, aber dann würde man das adaptiv irgendwie, dann würde man das... Ja, man kann da vielleicht irgendwie entgegenkommen. Aber ich würde mir niemals vorschreiben lassen, ob ein gewisses Element in meinem Spiel vorkommen darf. Da können die sich einen anderen Game Master suchen. Aber man darf halt auch nicht, ich habe schon mit vielen, vielen, vielen verschiedenen Leuten gespielt. Ich habe in einem Spieleladen gearbeitet mal und da haben wir regelmäßig so Abende gehabt. Und da habe ich mit ganz vielen verschiedenen Leuten gespielt und es ist halt echt, Rollenspiel ist was, das macht man am besten nur mit Leuten, mit denen man sich wirklich gut versteht. Man kann mal auf einer Convention oder so, das ist ja auch immer die Einschränkung, auf einer Convention kann so ein Consent-Ding vielleicht interessant sein. Aber selbst da habe ich auf den Conventions, auf denen ich war, anderes erlebt. Also da hat man einfach gespielt und gut war. Weil das ist alles nicht echt, Monte Cook. Das ist alles nur in deinem Kopf. Das ist doch auch irgendwas, was garantiert schon wieder seit Ewigkeiten strafbar ist, oder? Nee, Spannerfotos, also ja, weiß ich nicht genau. Im Prinzip ist es natürlich so ein Eingriff in eine Intimsphäre oder so. Ja, als solcher, das ist, glaube ich, in dieser Wortwahl auch dann strafbar. Aber das Fotografieren also selber jetzt war das, glaube ich, wohl nicht. Es steht wahrscheinlich wieder nicht eins zu eins im Gesetz. Und ja, deswegen genau, behaupten sie wieder, außerdem, was für ein großes Problem ist das eigentlich? Wie viele Leute gibt es? Ich meine, ich will nicht abschreiten, dass es Leute gibt, die sowas machen. Aber, ja, aber wie weh tut mir das denn wirklich, wenn ich da gar nichts von merke, habe ich auch so gedacht. Und es das ist immer auch, wieder so ein Drängen von Sexualität an einer Stelle, was sich dann an anderer Stelle vielleicht irgendwo Luft macht. Und das kann man irgendwie auch nicht wollen. Hm. Ja, aber auch, dass das wieder so getan wird, als wäre das irgendwie die große Geister der Menschheit, die man jetzt unbedingt bekämpfen muss, hatte ich halt auch für absolut übertrieben. Ja, First World Problems ist schon ganz richtig, ne, was mit Egel sagt. Nur, warum, ja, muss man das regeln? Beziehungsweise, warum kümmert sich nicht um wichtigere Sachen? Das ist schon richtig, ne? Eben, weil sie diesen Scheiß vorschieben. Ja, in England war es, glaube ich, hat eine 70-jährige Frau, die auf ein Baby aufpassen sollte, mit ihrem 75-jährigen Bekannten oder so, sich in einer stillen Stunde das Baby geschnappt und ist zum Mohel gefahren. Und Mohel ist der jüdische Beschneider, ne? Und die Eltern wollten das aber nicht, die haben das aber trotzdem gemacht. Ja, jetzt ging das Ganze vor Gericht, die Eltern haben die verklagt und so. Und die Strafe ist, hat der Richter gesagt, weil die Frau und der Mann, die Alten, die sind so gläubig, dann kann man die nicht hart bestrafen. Ja, und hat denen $1,500, war ja doch Amerika, Dollar Strafe aufgebürdet. Das war alles. Also normalerweise, wenn du jetzt zum Kind mit einem Messer am Arm irgendwo schneidest oder so, dann gehst du aber erstmal ein bisschen ab in den Shop, ne? Glaube ich, dann kommt man erstmal in die Knastenrunde. nicht für sowas, ne? Also egal, was abschneidest, außer an der Stelle, ne? Das ist dann irgendwie erlaubt, offensichtlich. Ja, und wenn du religiös bist und dich darauf berufst, ja. Genau. Ja, und sogar gegen den Willen der Eltern, ne? Ich verstehe nicht ganz, warum das überhaupt eine Frage ist, wie sehr jemand an den Bullshit glaubt, den er jemand anderem antut. Ja, wo ist denn da die Logik hinter? Wurde in dem Bericht auch so ungefähr besprochen, ja, dass sie gesagt haben, das ist nicht so richtig nachvollziehbar, dass das eine Begründung sein soll für eine milde Strafe. Ja, sonst könnte ich im Gegenteil. Es werden ja immer mal wieder irgendwelche Altnazis irgendwie aus Bolivien oder so geholt, die angeblich irgendwo waren. Dann kann ich da auch sagen, ja, das war damals, der war ein glühender Nazi. Und deswegen können wir den Mann doch nicht verurteilen. Ja, der Witz ist, dass hier drin steht, dass der Richter sogar irgendwie gemeint hat, die hätte einen guten Charakter oder so, die Dame, und deswegen. Ja, ja. Das noch. Ja, ist nicht so schlimm. Was ist das passiert? In Amerika, ja. Ah. Aber ich meine, Obi zu heißen, ist ja eigentlich schon ziemlich cool. Also nur jemanden finden, der Wahn heißt. Obi Usum, ja. Ja, Usum klingt jetzt. Ich würde auch mal tippen, dass sie wahrscheinlich aus Afrika ursprünglich stammen. Klingt so, ja. Martina klingt natürlich ziemlich deutsch. Martina. Ja, und hier haben wir es schwarz auf weiß. Pennywise, der Clown, ist kein Ally der LGBT-Community, obwohl sie es gehofft haben. Ich denke mal auch, ja. So jemanden will man doch auf seiner Seite haben. Ja, Pennywise, der Clown, bekannt aus Filmfunk. Echt, ey. Guck mal, wie lieb der lächelt. Also, ich finde den gut. Den Film habe ich zwar nicht gesehen, das Buch habe ich auch nicht gelesen, aber so wie lieb wie der lächelt, finde ich, ist der bestimmt doch total freundlicher Typ, oder? Also, über den neuen Film kann ich nichts sagen. Den alten Film, der ist grenzwertig und das Buch ist grandios. Das kann ich eben nur empfehlen. Das ist so ein Buch, wo du wirklich der Atem ab und zu mal stockt, wenn du die Geschichte nicht kennst. Ich wünschte, ich könnte es doch mal als Nichtwissender lesen. Ja, aber. Irgendwie haben die wohl, gab es nach dem ersten Teil irgendwie eine LGBTQ-Bewegung, weil die ja auch schon diesen Babadook als Ikone, Gay-Ikone irgendwie hatten, hatten sie den und den Pennywise dann geschippt. Ja? Die zusammen wären halt das LGBT-Couple und so. Aber sie haben das Buch nicht gelesen oder den alten Film nicht gesehen. Auf jeden Fall waren sie komplett schockiert hier in dem Artikel davon, dass am Anfang vom zweiten Film und jetzt, wer den noch nicht gesehen hat, Spoilerwarnung, dass da ein schwules Pärchen praktisch von Halbstarken verprügelt. Der eine wird eine Brücke runtergeschmissen, der andere rennt ihm hinterher und als er unter der Brücke ankommt, ist Pennywise gerade dabei, das Herz des anderen zu fressen. King hat Pennywise als das absolute Böse geschrieben und gezeigt, dass er auf dem Städtchen, war es in Castle Rock oder war es in Derry, ich weiß es gar nicht gerade, dass er auf dem Städtchen wie auf einer Teufelsharfe spielt und die Leute alles Mögliche machen lässt und ihre Bosheit noch verstärkt. Insofern, wenn man auch bedenkt, dass das Buch lange vor dieser großen LGBTQ-Welle ab den 90ern irgendwie kam. Also, dass damals Homophobie auch noch eine ganz andere Sache war und viel böser und viel gefährlicher auch für die Leute, die homosexuell waren. Wenn man das unter den Gesichtspunkten sieht, ist es ein perfektes Bild für das, was da in dem Städtchen passiert. Aber gut. Und dann hinterher gibt es auch noch eine Geschichte, dass einer der Protagonisten ist ja so ein In-the-Closet-Homosexueller und Pennywise weiß das halt und der tortured ihn, foltert ihn damit, dass er das weiß praktisch und droht ihm halt das für alle Welt irgendwie offen zu legen. Und also wie auch immer man darauf kommen konnte, dass dieser Clown irgendwie kein netter Mensch ist, keine Ahnung, aber die LGBTQ-Leute sind schwer enttäuscht von Pennywise. The killer clown isn't the ally we thought he was. Willst du jetzt wieder Ton haben, oder? Oh, bitte, bitte, bitte. Da okay. Ist auch keine Musik, ganz sicher nicht. What we wanted to do was to take the opportunity to raise the whole conversation with guests who come through to the aquarium, just to raise that exact point, that there is a difference between gender and sex. And in terms of the way that we manage the colony at the aquarium, we wouldn't manage them differently based on whether they are females or males. What we wanted to do with this chick was give guests an opportunity to meet that individual and learn about its personality without assigning it any sort of preconceived sort of gender roles like we would if we were to. So when you say that it is common for Gen 2 penguin chicks to be genderless, what exactly do you mean by that? Are you saying that there are no kind of sex specific or gender specific behaviors in Gen 2 penguin? It's a really sort of difficult subject to navigate specifically. You will get small differences in terms of behavior based on whether they are male or female. I mean, it's not like boy penguins are playing football and girl penguins are doing the knitting or something like that. Yeah, because it's interesting when you say assign gender roles. What gender roles can you assign to a penguin? Exactly, and I think that's the key thing. You don't really see it in the animal kingdom. There is a little bit of conversation going on at the moment in terms of whether we might be seeing gender roles in some higher primates, much like we're often compared to other higher primates because we're so similar. Bei allen anderen Tieren sieht man keine Gender Roles. Ja, gar nicht, ne? Die Weibchen kümmern sich um die Kinder, was? Oh. Überhaupt nicht, ja. Überhaupt gar keine Gender Roles, ja, kein bisschen. Und wer es noch nicht mitgekriegt hat, sie redet von einem fucking Pinguin, den sie im Londoner Aquarium genderneutral erziehen wollen. Ja, und wenn ihr mal was zum Thema Gender Roles und so bei den Tieren, die es nicht gibt, gucken wollt und euch der Pennywise nicht mehr gruselig genug ist, dann guckt euch mal diese ganzen Spinnensachen an, wo die Männer immer gefressen werden. Oder wo die, ich habe auch mal so ein Doku gesehen über so eine Spinnenart, wo die Kinder von den Spinnen, wenn die geschlüpft sind, die Mutter aufessen. Da hatten sie so eine schöne Zeitrafferaufnahme davon, wie die quasi so langsam irgendwie aufgelöst wird, die Mutterspinne. Aber es gibt keine Gender Roles, ja, kein bisschen. Also nicht bei den Tieren, auf gar keinen Fall da, ja. Da gibt's die nicht. Ich finde auch unten drunter den Kommentar klasse, ja, das. Ist es wirklich ein Pinguin? Kein Tier ist als Pinguin geboren. Es wird ein Pinguin. Aber vielleicht auch nicht, wenn es da eine Wahl gibt. Es könnte auch ein Hai werden. Warum packt ihr keine Haie in die Gegend, um mal zu checken, ob die Pinguine... But with penguins, there's a difference between sex differences and with gender roles. Penguins would have to have some sort of society where other penguins were potentially putting pressure on little baby penguins that they should be more masculine or more feminine and things like that. So, wie macht das denn der Pinguin? More pressure drauf tun? Naja, der kriegt halt einen mit dem Flügel, wenn er nicht Fußball spielt. Oder mit Beinchen gestellt, ne, oder so. Ja. Gleich einen mit dem Flügel. Geht es noch weiter? Ja, ein bisschen geht es doch. 13 Sekunden. Hm? Chris? Hallo? Chris? Ist er rausgeflogen? Oh. What we wanted to do was give guests that opportunity to not be putting those assumptions onto a little Gen 2 chick. Also, das fand ich auch nochmal besonders gut, dass sie den Besuchern die Möglichkeit geben, keinen Druck auf diesen Pinguin auszuüben, indem sie ihm Genderrollen aufziehen. Ja, die genaue Bezeichnung fand ich auch lustig. Don't gender so chick. Sehr nett. Ja. Don't gender so chick. Was war von Mammon? Ja, das Bundesministerium für Familie und Gedöns hat eine Statistik darüber herausgegeben, warum sie bei Unterhaltspflichtigen die Kohle so schlecht eingetrieben bekommen. Und daraus ist zu sehen, dass bei 96% eigentlich nichts zu holen ist. Bei 4% gibt es dann noch die Möglichkeit, also 96% von denen, die nicht bezahlen oder so, die Schwierigkeiten haben zu bezahlen, die Schulden haben oder rückständig sind in irgendeiner Weise. Ja, das ist ja eben, dass sie eben nicht genug haben im Prinzip, ja. Und das hat natürlich mit den hohen Zahlungen auch zu tun, die da geleistet werden müssen. Hat irgendwie, wenn du mit zwei Kindern und eine Frau unterstützen musst, dann musst du schon beziehungsweise einfach den Unterhalt für zwei Frauen und deinen Selbstbehalt, dann bist du schon bei irgendwie 1,8 netto, die du haben musst oder so. Und die verdient ja auch nicht jeder, ne? Also mal so als Beispiel. Und das steigert sich natürlich auch mit dem Lohn, den man so hat und so. Ja, und auf jeden Fall ist da im Prinzip von diesen vielen Vätern, wo man da den Unterhalt einholen müsste, weil die alle so auf ihrer Kohle sitzen und nichts abdrücken wollen, davon, da bleibt nichts übrig. Ne? Da bleiben 4%, von denen vielleicht möglicherweise ein bisschen was zu holen wäre. Ja, aber das ist eben, steht auch noch nicht so ganz fest. Ne? Das sind häufig Selbstständige, wo man es nicht genau weiß. Und es muss ja eben auch nicht bei allen stimmen. Also nichts bleibt davon übrig. Nichts von dieser Aussage. Gar nichts. Ne? Wie auch, wenn das ja auch hochgradig illegal ist sozusagen und im Zweifelsfall die Leute eine Kontofindung kriegen und so Sachen. Wie soll das überhaupt, sollte das von vornherein auch herkommen? Diese Masse an Leuten, die nicht zahlungswillig sind und auch nicht zahlen, aber auch zahlen müssten oder so. Seit wann geht das überhaupt in Deutschland, ne? Dass man irgendwie zahlungspflichtig ist und nicht zahlt? Also sieht dann noch nicht mal bei der GEZ, wie soll das denn bei Unterhalt gehen? Das ist ein Bullshit hoch 10. Und da fand ich ganz gut, dass das Bundesministerium das mal rausgegeben hat. Am gleichen Tag haben sie aber auch wieder so eine Bullshit-Meldung rausgegeben, dass irgendwie die Väter nicht zahlen würden. Das ist irgendwie, ja, es ist sehr widersprüchlich halt. Das stimmt zwar natürlich einerseits, aber wenn man die Zahlen dann sieht, warum sie nicht bezahlen, ist es natürlich eher ein Grund anzunehmen, dass da massenweise die Leute verarmen, ne? Ganz einfach. Und das wird ja auch nicht wahrgenommen überhaupt, dass da auch eine ganze Menge Leute offensichtlich verarmen und diese Unterhalts Summen zum Beispiel ja statistisch den Männern zugeschrieben bleiben. Also die haben da zwar keine Gewalt drüber, aber die haben das ja verdient. Und dementsprechend geht das auch auf ihre Lohnsummen und dementsprechend verdienen sie auch mehr. Ne? Also da ist viel Ungerechtigkeit im hinterm Vorhang sozusagen, der auch große Sauerei ist im Prinzip. Speziell wenn man dann die vordergründigen Berichte und Artikel darüber so liest. Ja, und wie gesagt, von den Möglichkeiten des Rückgriffs sozusagen, von den Leuten, die da angeblich zahlen könnten, bleibt nichts übrig. Nichts. Ja, nichts. Praktisch nichts. Ja, generell dieses ganze Pamphlet, ich habe dann so angefangen, das zu lesen, und das ist halt eine Lohudelei auf dieses Zeug, was ja im Endeffekt nichts anderes bedeutet, als wenn du gerne alleinerziehend willst, dann kannst du das machen und wir geben dir das Geld und wollen uns das dann potenziell wiederholen. Aber so oder so ist alles schön. Wir erreichen Kinder damit, ja. Dankeschön. Mhm. Nur auch dieses Bild hier, nur so tralala, hier, wir sind alle glücklich, so. Und das ist die Mutter und das sind die Kinder, mehr brauchen wir auch gar nicht, weil... Ja, der Junge hat doch schon ADHS, das siehst du schon. Und das Kind hat, das ist eine rechte Mutter, weil das Kind hat blonde Zöpfe, ja. Also sei mal vorsichtig. Und das Kind macht Sport. Das ist ja gleich doppelt hier. Also sag mal, als erschwerender Faktor kommt auf jeden Fall noch hinzu, dass der Unterhalt, den das Gericht einem ausrechnet, immer mindestens doppelt so hoch ist wie der Unterhalt, den das Amt bezahlt. Also das Amt tut sich dann als Wohltäter hervor mit der Hälfte dessen, was eigentlich angeblich nötig ist. Ja. Und das an sich ist ja schon eine Spanne oder ein Unterschied, der dann Leute vielleicht raushalten würde aus der Armut oder so, ne? Also, wenn man da nicht für jedes Kind gleich 350 Euro auf Rechnung hätte, sondern 200 oder 150 oder sowas, dann wäre das natürlich eine andere Ansage. So wie es der Staat eben für sich macht. Juhu, Bundestag! Genau. Diese Woche war mal wieder Haushaltswoche im Bundestag. Ich habe noch nicht viel gucken können, aber hier beim Bundesetat für vom Familienministerium, da musste ich natürlich mal wieder ein bisschen reinschauen. Und ja, ich wollte uns vielleicht Frau Giffey geben, oder wollt ihr es euch lieber ersparen? Spricht jetzt. Ja, wenn ich einschlafe, weckt mich halt. Ich habe nichts dagegen, sagen wir mal so. Was hast du denn davon gesehen? War was Interessantes dabei oder machst du jetzt lieber auf gut Glück nochmal was anderes, vorsichtshalber? Also ich weiß auf gut Glück mal Frau Giffey, weil die anderen Sachen, die ich gesehen hatte, ja, es ist halt immer das Gleiche im Endeffekt. Und Frau Giffey kommt wahrscheinlich auch immer das Gleiche, aber... Ja gut, ja, aber jetzt eine Gegenposition. Aber sie sagt, das ist wahrscheinlich nochmal... Der Informationswert ist wahrscheinlich am höchsten, sagen wir es mal so. Frau Ministerin, vielleicht warten Sie einfach nur, bis die Wiedersehensfeiern der Menschen dieses Parlamentes abgehalten worden sind. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es wäre nett, tatsächlich dann auch schnell die Plätze zu tauschen. Was? Die tauschen Plätze? Ja, naja, die ganzen Fachpolitiker gehen halt raus und die anderen kommen rein. Ne? Das ist ja immer so. Wenn ich denke, vieles da. Ja, Familienkram halt, ne? Ist ja den meisten Leuten egal. So, ich glaube, wir können jetzt anfangen. Bitte, Frau Ministerin, Sie haben das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete. Wir tun was für starke Familien in einem starken Deutschland. Mit dem Haushaltsentwurf für das Familienministerium knacken wir in diesem Jahr zum ersten Mal eine neue Marke. 11,8 Milliarden Euro gibt es für Familien, Frauen, Männer, für Kinder, für Junge und Ältere. Sag nochmal. Ich sag, die sagt das, als ob das was Gutes wäre, wenn die Sozialausgaben irgendwie explodieren. Ja. Aber wir erreichen doch so viele Leute, zum Beispiel mit diesem tollen Unterhaltsvorschuss. Ältere Menschen im Jahr 2020, so viel wie noch nie. Das sind gute Nachrichten, denn der größte Teil davon, nämlich 9 Milliarden Euro, geht direkt in die Portemonnaies der Familien und unterstützt direkt im täglichen Leben. Ein Gesetz, das dafür den Weg mitgeebnet hat, ist das starke Familiengesetz, das ich gemeinsam mit Arbeits- und Sozialminister Hubertus Heil auf den Weg gebracht habe. Wir haben dafür gesorgt, dass Familien mit geringen Einkommen, die besondere Unterstützung brauchen, diese Unterstützung auch bekommen. Wir haben den Kinderzuschlag erhöht und entbürokratisiert. Wir haben Bildungs- und Teilhabeleistungen ausgebaut, Zuschüsse erhöht, damit jedes Kind seinen Weg machen kann. Und daran haben auch Sie mitgewirkt. Sie haben das Gesetz hier im Deutschen Bundestag beschlossen. Und unsere Aufgabe ist es jetzt, dass Leistungen, die vielen Verbesserungen, die wir auf den Weg gebracht haben. Was sind das für Floskeln wieder? Sie haben das mitbeschlossen, das wissen die Leute. Die sitzen da jeden Tag, Franziska. Aber die Franziska ist zufrieden mit Ihnen und das wollte sie nur mal sagen. Außerdem, also das Wort Kinderzuschlag finde ich auch ein bisschen problematisch, ehrlich gesagt. Also, ich bin nicht dafür, dass man die Kinder schlägt. Den Kinderzuschlag erhält die Waldorfschule. Kinder werden nur staatenklug, ne? Haben, auch tatsächlich allen Familien zugutekommen, dass all diejenigen, die mit den Familien zu tun haben, dafür werben und jeder auch das, was ihm zusteht, an Leistungen bekommt. Und deshalb werden wir vom Familienministerium unsere Angebote noch transparenter, noch einfacher zugänglich machen. Wir haben mit dem Elterngeld digital begonnen. Wir digitalisieren gerade den Kinderzuschlag. Unser Infotool Familie ist im Internet. Eltern können dort mit wenigen Klicks herausfinden, auf welche Leistungen sie Anspruch haben. Und wir haben unser starke Familiencheckheft auf den Weg gebracht. Über 100.000 dieser kleinen Heftchen sind inzwischen verteilt worden, ähnlich wie das U-Untersuchungsheft bei den Eltern mit Neugeborenen. Und es ist ein Fahrplan, ein leicht verständlicher Fahrplan für Familien und die Familienleistungen vom Unterhaltsvorschuss über Elterngeld, Kindergeld, alle Leistungen bis hin zum Baukindergeld. Deutschland ist eines der familienfreundlichsten Länder Europas und wir kümmern uns um das Wohlergehen der Familien und das sieht man auch im Bundeshaushalt. Wir haben im vergangenen Jahr ein gutes Jahr auch für die Kinderbetreuung gehabt. Das Gute-Kita-Gesetz mit über 5,5 Milliarden Euro, die wir für mehr Qualität und weniger Gebühren in der Kindertagesbetreuung ausgegeben haben. In 10 von 16 Bundesländern haben wir bis heute Verträge zur Umsetzung unterzeichnet und in den nächsten Wochen werden die noch fehlenden 6 folgen, so wie es auch unsere Planung war. Jetzt mit diesem Haushalt für das Jahr 2020 starten wir das nächste große Projekt, ein prioritäres Vorhaben im Koalitionsvertrag, die Ganztagsbetreuung in der Grundschule. Denn wir können nicht sagen, Betreuung im Kleinkindalter, ja bitte, und dann nach der Einschulung steht das Kind eben meist schon mittags alleine zu Hause auf der Matte. So geht Vereinbarkeit von Familie und Beruf eben nicht und deshalb wollen wir das ändern. Wir wollen einen Ganztags... Warum ging das denn bei mir? Meine Mutter war arbeiten und ich bin zur Grundschule gelaufen und danach wieder nach Hause und zu Hause habe ich dann irgendwie, keine Ahnung, meine Hausaufgaben. Also ehrlich. Du hast Ganztagsbetreuung. Ja. Und ich meine, es geht ja im Moment auch die Runde, dass bis, ich glaube, 2025 oder 2030 irgendwie zwischen 25 und 35.000 Grundschullehrer fehlen werden. Jetzt schon. Und da frage ich mich ein bisschen, wie soll das gehen? Ja, es gibt doch bestimmt ein paar Aktivisten oder so, die so ein bisschen politische Erziehung abends noch machen können. Woher kommt denn diese Zahl? Wie rechnet man sowas überhaupt aus? Ich weiß es nicht. Es gab eine Studie, eine Verlautbarung von der Bundesregierung wohl, die das, oder vom Bildungsministerium oder was auch immer, dass das so sein wird. Und es gab nochmal eine andere Geschichte, wo sie gesagt haben, nee, das ist noch viel höher, aber ich müsste es nachlesen, wo es. Ja, es sind aber keine zusätzlichen, das sind dann wahrscheinlich neue, einfach die sind ausbilden müssen, weil die anderen in Rente gehen oder was? Ja, es ist so eine projektierte Geschichte. Ich meine, das zählt ja auch noch dazu, wie viel Kinder kommen noch dazu in den nächsten Jahren. Ja, eben, das ist eine Projektion. Ja, so abnehmend auch angeblich alles mit den Kinderzahlen und so, von daher ist das eher... Ja, weiß ich nicht, immer noch? Inzwischen. Ja, nicht so, dass man 30.000. Ich sehe viele Leute mit Kinderwagen in der Stadt. Also, ich glaube, dass Lehrer brauchen aber nicht zusätzliche. Und die werden ja ausgebildet mit der Zeit. Also. Anspruch für die Betreuung in der Grundschule schaffen. Dafür stellt der Bund im nächsten Jahr zum ersten Mal 1 Milliarde Euro zur Verfügung für Investitionen. 500 Millionen werden davon in unserem Etat beim Familienministerium liegen, weitere 500 Millionen Euro im Etat des Bildungsministeriums. Und meine Kollegin Anja Karliczek als Bildungsministerin und ich, wir gehen das gemeinsam mit den Ländern an, weil wir eben Vereinbarkeit wollen, aber wir wollen auch. Ich will auch mal 500 Millionen Euro ausgeben, ey. Unverschämtheit. Wir geben das gemeinsam mit den Ländern an, weil wir Vereinbarkeit wollen. Bullshit. Ihr geht das gemeinsam mit den Ländern an, weil Bildung immer noch großteils Ländersache ist. Ja, gebt uns 500 Millionen Euro, dann machen wir euch auch ganztags Weltraumaffen. Ja. Ja. Ich kann mich auf jeden Fall bei der nicht so konzentrieren. Können wir dann auch von der Cocktailbar aus streamen? Klar, wir machen auch Let's Plays und so. Oh, cool. Wir machen dann alles. Ich meine, wie soll man sonst da vollkriegen? Spring, Ezio. Gute und gerechte Chancen für alle Kinder. Gute Betreuung auch am Nachmittag. Würde dir absolut sein. Und wir gehen viele weitere Themen an. Wir unterstützen die Wohlfahrtsverbände mit 39 Millionen Euro, wie im vergangenen Jahr. Wir werben für Pflegerinnen und Pfleger mit unserer Ausbildungsoffensive. Wir fördern die Mehrgenerationenhäuser. Wir haben die Mittel für den Kinder- und Jugendplan verstetigt. Wir ermöglichen 2.500 angehenden Erzieherinnen und Erziehern mit unserer Fachkräfteoffensive eine vergütete, praxisintegrierte Ausbildung. Und die Plätze, kann ich Ihnen sagen, sind übernachgefragt. Die starten in diesen Tagen. Wir sind voll belegt. Es gibt Menschen in Deutschland, die wollen Erzieherinnen und Erzieher werden. Und das ist doch eine gute Nachricht. Ah, das wollen die Leute schon seit Jahren und Jahrzehnten. Der Witz ist aber, dass eure Ausbildungsordnung bisher vorgesehen hat, dass die jahrelang mehr oder weniger umsonst schaffen müssen, um ihre Qualifikationen zu kriegen. Und das habt ihr jetzt geändert. Wow, das hat ja auch nur 20 Jahre gedauert oder so. Ja, und ähnliches ist es auch bei Schulen mit Lehrern, ja. Und gleichzeitig hat man so Schlagzeilen wie, oh, deutsche Lehrer verdienen im internationalen Vergleich am meisten. Ist wirklich zynisch, perfide. Wir haben auch für den Fonds sexueller Missbrauch einiges getan. Wir haben die Mittel von 28 Millionen Euro auf 45 Millionen Euro erhöht. Der Fonds wird fortgeführt, er wird neu aufgestellt, weil wir wollen, dass Betroffene sexualisierter Gewalt im Kindes- und Jugendalter auch weiterhin bedarfsgerechte Hilfen erhalten. Und wir unterstützen... Sie hat aber vorher was von verstetigtem Haushalt gesagt. Und das war, glaube ich, der Haushalt, in dem auch die Demokratiekampagne läuft für die Sozialarbeiter und so weiter, nämlich in Jugendzentren, die da irgendwelche Veranstaltungen machen, die auf Demokratie, Lehre oder Erziehung abzielen. So. Und das so verstetigt zu haben, würde ja bedeuten, dass das irgendwie in der Zukunft fortgeschrieben wird. Ja, es entfristet die Demokratie-Leben-Kampagne, ne? Genau, das heißt dann, also geht das weiter einfach, das ist dann nicht mehr begrenzt, wie es ursprünglich geplant war, hatte ich jedenfalls so verstanden. Aber es ist ja schon seit letztem Jahr entfristet. Okay. Hat sie sich ja wovon sollen denn die ganzen Feministinnen und gegen rechts leben, wenn das nicht funktioniert? Ja, die müssen sich ja normalerweise was Neues einfallen lassen, nach 5 Jahren müssen sie halt ein anderes Thema irgendwie angeben, dass sie dann beackern wollen die nächsten 5 Jahre, und dann kriegen sie ein neues Geld oder so. Jedenfalls ist das teilweise so, ne? Ja, die einzelnen Sachen, die da gefördert werden, müssen sich ja auch ständig da wieder neu bewerben und so. Okay. Aber der Topf ist da, ja. Frauen, die Gewalt erfahren haben. Wir haben eine Situation in Deutschland. Frauen, die Gewalt erfahren haben. Na, das ist ja mal wieder einer von diesen schönen Sachen, wo man damit beigeht. Und dann guckst du dir diese ganzen Studien, dieses Zeug alles an und dann haben sie da einen dicken Balken bei bin schon mal geschubst worden und einen kleinen Balken bei bin schon mal bedroht worden oder irgendwie verletzt worden oder so. Und aber es sind alles Frauen, die Gewalt erfahren haben. Deutschland, in der jede dritte Frau in ihrem Leben schon mal Gewalt erlebt hat. Und wir ja, und jeder erste Mann schon mal Gewalt erlebt hat, nach dieser gleichen Definition. Wir haben über 100.000 Fälle von Partnerschaftsgewalt im Jahr. Wir wollen einen Schwerpunkt setzen auf dieses Thema und werden mit dem Programm gegen Gewalt an Frauen im nächsten Jahr mit 35 Millionen Euro Frauenhäuser... Dann wieder nur Gewalt gegen Frauen? Ja, hat sie gerade gesagt, als du geredet hast, Gewalt gegen Frauen, bla bla bla. Ja, sag ich ja. Also, wie kann sie denn jetzt schon wieder anfangen... das so zu deuten. Wir wissen ganz genau, dass Partnerschaftsgewalt ein zweischneidiges Schwert ist und dass das in der Realität auch durchaus genug männliche Opfer gibt. Sie weiß es aber nicht. Ja, es gibt aber nur weibliche Freundinnen, die sie versorgen müssen. Das war es gibt aber nur weibliche Freundinnen, die sie versorgen muss mit Jobs und Etat. Deswegen war es die Message auch noch an die. So, Gewalt erfahren das haben. Wir haben eine Situation in Deutschland, in der jede dritte Frau in ihrem Leben schon mal Gewalt erlebt hat. Und wir haben über 100.000 Fälle von Partnerschaftsgewalt im Jahr. Wir wollen einen Schwerpunkt setzen auf dieses Thema und werden mit dem Programm gegen Gewalt an Frauen im nächsten Jahr mit 35 Millionen Euro Frauenhäuser und Beratungsstellen stärken, damit Frauen in diesen Situationen besser unterstützt werden können. Und wir geben 277 Millionen Euro für die Freiwilligendienste aus. Für das Freiwillige Soziale Jahr, für das Freiwillige Ökologische Jahr und für den Bundesfreiwilligendienst. Damit können wir aktuell allen, die einen Dienst leisten wollen, einen Platz ermöglichen. In einem der drei Formate 277 Millionen Euro. Meine Damen und Herren, Willy Brandt hat gesagt, Frieden ist nicht alles. Aber alles ist ohne den Frieden nichts. Und deshalb wollen wir uns um den sozialen Frieden in unserem Land kümmern. Das ist ja die Höhe. Das ist ja die Höhe, ehrlich, genau. Gerade und dann auch im nächsten Satz, nachdem man diese total frisierten Zahlen da irgendwie vorgeholt hat, wo man dann auf jede dritte Frau irgendwie kommt. Und davon quasi Partnerschaft in Deutschland komplett problematisiert, als wäre das alles so ein Gewaltort, wo das irgendwie an der Tagesordnung ist. Und dann irgendwie von Zusammenhalten der Gesellschaft zu sprechen, wo man das noch nicht mal in den Familien hinkriegt, in den Häusern hinkriegt angeblich. Also, das finde ich schon ganz schön, ja. Ja, das ist doch irgendwie, das habe ich bei den YouTubern auch gemerkt, das ist eine Masche, offensichtlich am Ende der Rede oder am Ende des Videos noch einen Spruch von irgendeiner Berühmtheit einzubauen. Ja, das ist rhetorisch ja, das einfach. Ist, ja, es geht ja nicht um die Berühmtheit, dass ein Spruch von der Berühmtheit ist. Es geht einfach um dieses Ding mit dem sozialen Zusammenhalt. Also, wie die überhaupt auf die Idee kommt. Innerlich ist das Blödsinn. Ne? Innerlich ist das Schwachsinn. Wenn sie diesen Quatsch wirklich glauben würde, den sie gerade erzählt hat, dann würde sie ja wissen, dass es unmöglich ist, den sozialen Zusammenhang zu generieren. Weil, wenn wir wirklich in so einer apokalyptischen Zustand hier irgendwie leben, wo irgendwie jede dritte Frau irgendwie gequält wird, dann wie soll denn da sozialer Zusammenhalt funktionieren? Ja. Aber die SPD, die kann das Unmögliche möglich machen wahrscheinlich. Die vielen Menschen. Und der arme Willi hat es nicht verdient. Das will ich auch nochmal sagen. Die in ihrem Engagement jeden Tag diesen sozialen Frieden, den Zusammenhalt verteidigen und aufrechterhalten wollen. Und das tun wir. Nee, Mädchen. Deine NGOs säen doch den ganzen Zorn. Deine NGOs polarisieren doch. Deine NGOs teilen ein in Rechte, Rechtsextreme, Rechtspopulisten, Nazis. Deine Leute schüren Angst davor, dass irgendwie Dinge ausgesprochen werden, die problematisch sind. Das sind die Leute, die du da bezuschusst. Die Amadeo Antonios. Und die Belthauers und was weiß ich will. Ist seit dem Programmstart im Jahr 2015, damals ging es mit 40 Millionen Euro los, stetig gewachsen. Wir sind inzwischen auf die letzten 3 Jahre auf über 100 Millionen Euro gekommen. Und das werden wir auch im nächsten Jahr so halten. Wir werden den Engagierten vor Ort weiter den Rücken stärken. Wir haben das Programm entfristet und machen weiter mit Demokratie reden, aber auch mit Menschen, die an 100 Millionen Menschen, die ideologisch verseuchte Bildung in die Welt tragen. Das ist unsagbar. Auf der gleichen Seite wollen sie Fake News und Trolle und all das bekämpfen. Auf der anderen Seite stopfen sie diesen Leuten das Geld in den Rachen, um immer noch mehr Leute zu polarisieren und aufzubringen und erzeugen damit diese Gegenbewegung doch erst. Und bei anderen sinnvollen Projekten heißt es, es ist kein Geld da. Der Stiftung für Engagement und Ehrenamt, die wir gründen werden und die dazu beitragen wird, die ehrenamtlichen Strukturen in Deutschland zu stärken. Dieser Haushalt enthält viele Verbesserungen für die Familien, für Männer, für Frauen, für Kinder, für Jugendliche, für Seniorinnen und Senioren. Wir wollen gemeinsam im Familienministerium dafür arbeiten, dass das, was wir uns vorgenommen haben, gelingt. Vielen Dank für Ihre Unterstützung dabei. Vielen Dank, Frau Bundesministerin. Als nächster Redner hat das Wort der Kollege Volker Münz, AfD. Also eins kann ich sagen, für mich hat die Alte nicht gesprochen. Für Männer, ja. Wäre interessant, mal ja, zu wissen, inwiefern. Also mir fällt da kein Aspekt ein. Nö. Es gibt ja genauso im Demokratieleben keinen Aspekt, der sich mit Linksradikalismus auseinandersetzt. Ja. Außer dem Hubertus Knabe, der leider gefeuert worden ist. Das war von Mammon. Darüber spricht der Bundestag. Das bringt das mal mit und gucken uns das mal an. Es ging ja in diesem Widget von der Zeit darum, dass man sich die Sachen, die im Bundestag ausgesprochen wurden, anzeigen lassen kann, wie oft und wann. Und da habe ich ein bisschen rumprobiert und rumgespielt. Fand ich ganz interessant. Das ich mir gucken uns das mal an. Ja, hier ist jetzt diese Grafik-Engine förmlich. Ja, genau. Was haben Sie da jetzt für Wörter? Und ich fand das auf jeden Fall richtig gut, dass man da einsehen kann, was, wann, wie oft im Bundestag besprochen wurde. Diese Suchfunktion der Wörter hätte vielleicht noch ein bisschen besser sein können. Aber man kann schon zum Beispiel ganz gut abfragen, was mit Männern und Frauen zum Beispiel ist und wie sehr Männerpolitik sozusagen im Vordergrund steht, ne? Also 364 Tage und ein Tag Frauentag, ne? Das ist es eben nicht. Oder wie bestimmte Dinge auch plötzlich dann reinkommen ins Gespräch. Also welche neumodernen Begriffe, neumodischen Begriffe sind dann eben auch erst tatsächlich im Bundestag gesprochen worden, nachdem sie dann eben bekannt wurden oder so. Also da wird dann auch werden auch Sachen übernommen. Wollte ich auf jeden Fall mal empfohlen haben, dass das echt ein schönes Ding ist. Ich weiß nicht, ob die Zeit das gemacht hat, ob das vom Bundestag vielleicht kommt. Aber um sich ein bisschen ja, zu informieren oder einen Überblick zu kriegen, fand ich das auf jeden Fall gut. Ne? Was wie gelaufen ist, was wie besprochen wurde, wie sich vielleicht auch Sprache entwickelt hat. Ne? Oh, oh, die AfD. Die böse AfD. Oh, ja. Das sieht ja fast aus wie ein Hammer zum Zerschmettern. Die sollen aufhören. Die sollen auf jeden Fall aufhören, unsere Wordings zu benutzen. Ich möchte nicht, dass wir mit denen assoziiert werden. Kurio, ja. Halt die Klappe. Und liebe Leute, wegen letzter Woche, ne, so sieht die Hockeyschlägerkurve übrigens nicht aus. Ne, nur mal so nebenbei. Oh Mann. Ihr habt doch was Lustiges. Gender hatte ich ja gerade schon. Wurst. Ja, Männer, Frauen vergleichen, kannst du ruhig noch machen. Das ist schon wow, so. 289. Nicht schlecht. Früher war mir bewusst. Ja, Relevanz verloren, das Thema. 1992 gab es eine Null. Da wurde ein Jahr nicht über Wurst gesprochen. Da sieht man dann auch, dass das ein bisschen schwierig ist mit dem Begriff. 49 haben die da praktisch nur über Männer gesprochen. Ja, sei denn, du hältst jetzt mal die Frauen dagegen. Du kannst auch zwei Begriffe eingeben, ne? Sonst hast du dir zwei Kurven. Mhm. Ja, das ist gut, auf jeden Fall. Ja, das ist diese Gesellschaft, die nur für Männer gemacht ist. Ich merke das schon. Die merken das einfach nicht, diese Männer, dass die Gesellschaft nur für sie gemacht ist. Ja. Ja. Nee, der Schwede. Der Chat schlägt Gamergate vor, das finde ich eine gute Idee. Ja, das wurde noch nie erwähnt. Ich habe das schon mal gesucht. Weißt du es? Ja, ich habe das schon mal gesucht. Ach aber so, Gamer können wir gucken. Games wahrscheinlich eher. Oder, ne? Also im Jahr 1985 war das Hochjahr für Weltraum und für Affen. Das ist auch gut. Wahrscheinlich haben sie eher im All gesagt, oder? Die Amerikaner fliegen jetzt in den Weltraum. Okay, am Affen gab es ganz hinten nochmal einen Schlenker. Aber trotzdem. Ja, das kann ja kein Zufall sein. Wann haben wir angefangen? 2000? Ja, das passt schon. Affen besteht aus der Gender-Diskussion. Uptake auf jeden Fall. Das oder so. Das, der blaue Uptake da war, als Schlomo da war, glaube ich. Kannst ja mal ein paar Schimpfwörter benutzen. Irgendwas. Arschloch oder so. Genau. Man kann auch die einzelnen Wörter versuchen, also die einfachen Wörter versuchen, so die oder der. Also das Geschlecht gewinnt auf jeden Fall noch gegen das Gender. Mhm. Aber das Gender steigt. Ja, hier macht man Gleichstellung und Gleichberechtigung. Oh, das ist eine gute Idee. Gleich. Ich glaube, wenn du gleich machst, dann zeigt er das schon einiges an Vorschlägen. Aber ja. Das ist ja auch, da gibt es auch Gleichberechtigte und so weiter. Ja, wir nehmen jetzt erstmal nur das. Kann man leider nicht formulieren oder so. Ne? Das wäre nochmal nicht schlecht, aber gut. Ja. Ach, okay. Meine Güte, da Gleichberechtigung. Wo die eine Kurve die andere Kurve überholt hat. Mhm. Okay. Schon das interessant, das Ding. Definitiv, aber, ja. Auch noch mal in den 60ern gab es eine Hochzeit. Könnte es da einen Zusammenhang geben? Natürlich, das ist ja am Ende der 60er, der Uptick. Aber ich finde es schon lustig, wie halt Gleichberechtigung anscheinend nach 1957 oder so eher nicht mehr so wichtig war, weil so die wichtigsten Sachen halt erreicht waren. Ne? Irgendwie gab es ernsthafte Probleme dann und jetzt halt seit 2000 sieht es wieder. Ja, dann sieht man auch, dass das Wording schon sehr lange im Gebrauch ist. Ne? Ja, gut, aber damals gab es ja, also nach den Nazis war es ja an der Zeit, einfach auch Frauen gleiche Rechte einzuräumen, damit wir eine wirkliche Demokratie werden. Also ist es schon völlig in Ordnung gewesen, dass das damals so hart diskutiert wurde. Aber wie gesagt, diese Downtick nach 1957 zeigt halt auch, dass die wichtigsten Probleme damals beseitigt worden sind. Mich überrascht ehrlich gesagt, dass der Begriff der Gleichstellung schon so lange vorhanden ist. Hm. Finde ich auch, also ich hätte jetzt eigentlich erwartet, naja, dass aber du weißt, das sind jetzt reine Worte, also es könnte auch um die Gleichstellung von was weiß ich. Stadt und Land und oder so gehen. Kriegsweisen, ja. und was weiß ich, irgendwas gehen. Ne? Ja, das stimmt natürlich. Aber bei Gleichberechtigung kann man das Gleiche ja sagen, eigentlich. Ne? Tja, Klimawandel ist auch ein interessantes Wort, aber. Ja, aber Gleichstellung hat so einen finanziellen Beigeschmack auch. Also deswegen würde ich den Begriff eher in so einer funktionalen Ebene vielleicht auch in der Diskussion. Klar, ab dem 68er Abtick ist das auf jeden Fall halt auch unsere heutige Gleichstellung. Aber ob das davor das auch war? Gut war, glaube ich, auch Männer und Männer, also Väter und Mütter. So. Im Vergleich. Ja. Ah ja. Guck mal, sogar in den 80ern war nicht viel Linksextremismus. Nee. Nö, in den 70ern war gar kein Linksextremismus, so wie das aussieht. Den Deutschen Herbst hat es da im Bundestag. Ich weiß, die haben die wahrscheinlich einfach Terroristen, Chaoten, Arschlöcher oder sonst was genannt. Ich meine, wir erinnern uns alle an, wer war das? Schmidt mit, wir erschießen jede Stunde einen von ihnen. Der Strauß war das. Ich weiß es nicht mehr. Tja, und bei Klimawandel möchte ich noch anmerken, auch interessant ist Erderwärmung und Erdabkühlung. Aber wer traut sich das einzugeben? Guck mal, die Antifa aus dem Stand auf Raff-Niveau. Welch Wunder. Ja, und die RAF hinten ist doch hier die Royal Air Force, oder? Ja. Das könnte auch sein. Ja, ich meine, natürlich musst du auch mal Gamergate eingeben, nicht wahr? Haben wir schon. Ja, das bringt nichts. Nee, jetzt, Alter, na ja, gut. Da redet doch so ein Politiker nicht drüber, das ist eine Alterssprache, ja, sozusagen. Am besten, wenn man nämlich einen Fachbegriff hat. Haltung wäre noch schön. Vielleicht. Was man leider auch nicht kriegt, sind Paragraphen. Da müsste ich Paragraph so und so suchen, aber ja, das geht nicht. Und das, ja, ich hätte auch eigentlich gerne Alter, Nein au. Heißt Nein, aber. Guck mal, die Haltung ist schwächer geworden über die Jahre. Wundert mich jetzt doch, dass der Begriff eher abgenommen hat als zugenommen. Vielleicht war das die Haltung aus dem Kalten Krieg davor, weil bei 90 geht der Buckel runter. Aktivisten gab es praktisch gar keine im Vergleich zur Haltung. Haltung ist gut. Mal Journalisten fragen. Aktivisten, Journalisten. Ich glaube, es gab 1997 und da 1957 auch nochmal. Chris, du könntest sie jetzt auch aus dem Chat rauskopieren, die Wörter. Was geben die Leute denn hier? Ich sehe es gar nicht. Volk und Bürger fand ich ganz interessant. Okay. Das hatte Liebe, jemand vorgeschlagen. Das habe ich, glaube ich, auch schon bei Twitter gesehen. Okay. Bürger ist bestimmt viel. Oh, guck mal. Da gibt es einen Schnittpunkt, interessant. Auch bei den 68ern interessant. Ja, ein Volk ist dann auf jeden Fall ausgelaufen. So. Adorno, ich höre dir trapsen. Was? Ach du Kacke. Da ist der Schnittpunkt. Da. Ja, das ist passiert. Adorno schuld. Wir haben es bewiesen. Wir haben es einfach gerade bewiesen. Ja, jetzt gibt es kein Verstecken mehr für die Kultur. Ihr habt es zuerst gehört. Oh, ey, benutzt seine Freude. Ja. Dumm, dumm, dumm. Oh Gott. Investigativer Journalismus at its best. Ja. I pity the fool, der jetzt irgendwas mit Honig irgendwas guckt. Weil hier kriegt ihr die knallharten Fakten. Habermas kannst du vielleicht noch dazu schalten, ob der auch vorkommt. Dann ist es, glaube ich, wasserdicht. Ja, 90 Erwähnungen, siehst du. Ja, ist zu wenig. Mach den mal einzeln. Wir haben ja jetzt gelacht über die andere Kurve. Die ist ja echt großartig. Ach du meine Güte. Er fängt auch da an, aber der hat irgendwie hat mehr Stehvermögen gehabt als Adorno. Ich mache nochmal Gender und LGBT. Oder zu wenig. Oder LGBT und LGBTQI. Gucken wir mal schwul vielleicht über. Oh ja, schwul wäre sicher auch noch interessant. Homosexuell. Nee, schwul wirklich. Ob da, wann das erste Mal jemand ja, nicht. Wirklich Schwule. Okay, auch erst da. Hätte ich jetzt. Ja, das ist krass eigentlich, ne? Dass das erst in den 80ern in den Sprachgebrauch des Bundestags. Ja, das war dann wahrscheinlich das erste Mal, dass man darüber nachgedacht hat, dass sie gleichgestellt werden sollten oder so. Ich glaube eher, dass das da hinten irgendwie Trans-Europa Express ist, 1955 oder so. Wahrscheinlich, ja. Ein schönes Spielzeug auf jeden Fall. Trans und international. Ja, genau, das ist ja nur ein Spielzeug. Europa. Aber ein ganz gutes, informatives. Europa. Guck dir mal Montanunion dagegen. Ja, das wurde bestimmt früher häufiger gesagt. Was? USA Day. Wir vernachlässigen unsere wichtigsten Bündnispartner. Ganz schlimm. Aber früher nicht weniger mal, USA. Trump hat ihnen einen Aufschwung gebracht. Eher weniger. Ja, Hass und Liebe kannst du auch noch versuchen. Ja, gut. Ach ja, Hass wird hier gesagt im Chat. Oh, Hass ist natürlich auch eine gute Idee. Eigentlich müssen wir dann aber auch Hate abfragen, ne? Oh, ja, alles klar. Es scheint ein Trend zu sein. Ja, und Speech. Oder wie der Lesch immer sagt, ein Trend. Ein Trend. Hater schreibt man aber doch anders. Hate. Hate Speech. War Feminismus schon? Nee. Jetzt auch so viele Feminismus wäre schön gegenüber. Ach, guck mal, das war zu wenig. Feminismus ist zu wenig, aber. Mehr Populismus als Feminismus. Gedacht, aber das ist ja klar, das ist ja so ein Kunstwort, was die Presse geschaffen hat. Also, oder die Polizei, glaube ich sogar. Ja, man kann auch so Sachen wie geschlechtergerecht oder so suchen. Kultur ist noch ein Vorschlag aus dem Chat. Treu, ja. Liebe und Hass finde ich immer gut. Kultur, kulturellen. Ja, kann mir natürlich durchaus vorstellen, dass das teilweise häufiger vorkommt, so ein Adjektiv, ne? Kulturellen. Was ist ein Adjektiv? Kultur scheint es erst so ab 80ern gegeben zu haben. Jo. Ah, ein Drachengame. Ich weiß nicht, ob das schon im Bundestag angekündigt wurde. Nee, das hat noch keiner erwähnt, ne? Ein Drachen ja, allein. Das wäre doch schon mal lustig. Hat jemand Drachen gesagt im Bundestag? Ja, vielleicht ein Scherz oder so. Das könnte sein, ja. Die fallen sich wie viermal. Viermal hat jemand Drache gesagt. Oh, jetzt müsste man gucken, wann ist denn der Rainer geboren? 1985 ist da so ein Peak. Ich weiß ja nicht, wie alt er ist. Einmal. Eine Peak besteht aus einer Erwähnung. Was ist das denn hier? Ist auch eine, ja. Toxic, MeToo. Ich finde, wir werden langsam irrelevant hier, wenn wir so weitermachen. Ja, MeToo finde ich auch interessant. Das ist Deutschland. Interessant nochmal. Deutschland. Ja, Deutschland, es wird aber in so vielen verschiedenen Reden, wir haben ja eben auch zweimal Deutschland gehört bei der GIFA. Ja, aber trotzdem. Hashtag. Ja, Twitter oder so. Vulva, gab es das? Hm. Kulturmarxismus war schon. Populist. Ja, wir hatten Populismus. Aber Hass und Liebe hatten wir noch nicht. Endoplasmose. Hass hatten wir schon. Achso, okay. Achso, doch, genau. Vorher sexualisiert. Würde mich das ist eine gute Idee. Ja. Echt 1995 schon. Okay. Ja. Also generell dominiert auch Ja dreimal so oft wie Nein. Durchgehend. Die haben sie ja nicht mehr alle. Da sagt noch mal einer, es wären alles Ja-Sager. Ja gut, wir haben unseren Spaß gehabt. Wenn euch noch was Lustiges auffällt, dann schickt und berichtet uns allen von unserer Entdeckung. Ne? Genau. Adorno, Volk und Volk Bürger. Und Bürger. Das jetzt ist bewiesen. Von auch so lustig bei der Gendersprache, ne, mit dem Bürger, dass es dann die Bürgenden sind. Ne? Das wollten sie aber nicht machen. Da ging leider was schief. Ja, die evangelische Kirche in Deutschland beteiligt sich jetzt an Schlepperoperationen oder wie sie es nennen, Seenotrettung. Und die wollen da jetzt sich beteiligen an einem Boot mit anderen das Organisationen. Framing, oder? Und dann halt die Leute schön nach Europa holen, weil da irgendwie wieder ein Land bringen kann man die ja nicht. Das wäre ja unmenschlich und so. Was ich auch witzig fand, war so eine Bemerkung in dem Rahmen, dass man aber natürlich nicht die Politik, den Glauben mit Politik verbinden wollte. Und das, finde ich, ist der Schwachsinnskram, also gerade als evangelische Kirche in Deutschland sowas zu behaupten. Also hier mit der, wie heißt du hier, Göring-Eckardt von den Grünen, die da die Vorsitzende war von dieser Synode und so ein Zeug. Also da, das ist alles so verbandet und verbunden in sämtliche Parteien rein. Und ja, sowieso über irgendwelche Verträge und so mit den ganzen Landesregierungen und alles. Also, und da dann irgendwie zu behaupten, man wolle aber nicht Politik und Glauben vermischen in Deutschland, ist ja, also da fällt mir eigentlich nichts mehr zu ein. Oh, man will Leute und übergibt die dann an die Staaten, dann können die sich darum kümmern. Dann ja, unabhängig von dieser Sache jetzt einfach so als Aussage einfach so, ist das schon vollkommen verkehrt. Also das ist andauernd, dass das Politik und Religion in Deutschland ist verbunden wie Scheiße und das schon immer. Also. Wie man es gerade braucht, wird daher gequatscht, ne? Ja. Ja. Was war für ein Preis? Verteidigung, kommt eine europäische Armee? Ja. Moment, ich muss mal ganz kurz nach meinen Notizen gucken. Wo war das? Ja, im Endeffekt geht es um das aktuelle Thema der EU-Armee. Die wurde ja jetzt durch Merkel, Macron auf den Tisch gebracht und insbesondere Guy Verhofstadt. Der war zwar auch bei den Europawahlen nicht sehr erfolgreich, aber spielt ja natürlich weiterhin eine exponierte Rolle europaweit, der hat jetzt das sich quasi amüsiert erklärt, dass das jetzt endlich Hand und Fuß bekommt mit der europäischen Armee. Und deswegen habe ich hier nochmal zwei Sachen aus der Mottenkiste rausgeholt, beziehungsweise das ist eine aktualisierte Version von einer Sache, die ich schon mal präsentiert hatte. Vom Europäischen Parlament kommt das direkt, nicht irgendein Presseerzeugnis oder so, deswegen ist das schon sehr interessant, was hier teilweise drin steht. Einerseits, am Anfang wird sich erstmal so ein bisschen PR-mäßig drauf berufen, wir haben Umfragen gemacht und so viele Leute sind dafür, dass es überhaupt eine EU-Armee gibt. Wenn du ein bisschen runterscrollst, gibt es auch eine schöne Grafik zu. Also was heißt eine schöne Grafik? Schöner als der Text ist das auf jeden Fall. Und ja, im Endeffekt gibt es ja auch eine Liste von sogenannten internationalen Frameworks. Ja, da sieht man die Umfrageergebnisse, welches Land mit welcher Prozentzahl eine europäische Armee befürworten würde. Allerdings sind die Fragen, reichen die Fragen von europäischer Armee bis hin zu ja, sorgt die Europäische Union für Sicherheit und soll die Europäische Union mehr für Sicherheit sorgen? Das ist teilweise halt auch für EU-Armee interpretiert worden. Vom Europäischen Parlament, ja, und es gibt halt verschiedene Frameworks jetzt schon, die quasi die Grundlage dafür, dass es überhaupt eine EU-Armee geben kann, darstellen. Wir haben ja unterschiedliche Sprachen, unterschiedliche Militärverbände, die unterschiedlich strukturiert sind und die müssen ja irgendwie angepasst werden, theoretisch. Da wird allerdings auch zweigleisig gefahren. Zu PESCO komme ich gleich. Jetzt geht es erstmal um die EU-Armee. Wobei PESCO könnte zur EU-Armee ausgebaut werden. Es gibt allerdings weitere Vertragswerke jetzt, die, möchte ich betonen, England immer mitbeteiligen. Und England, da spielt Brexit keine Rolle. In militärischen Angelegenheiten spielt Brexit überhaupt gar keine Rolle. Darum redet ja auch keiner darüber. Es gibt den SSZ-Vertrag, es gibt den MMB, den Militärischen Mobilitätsvertrag, den Vertrag über die ständige strukturelle Zusammenarbeit. Der Europäische Verteidigungsfonds wird jetzt gerade gegründet. Ja, beziehungsweise wurde gegründet vor ein paar Jahren, aber tritt jetzt bald in Kraft. Ja, das ist quasi ein Fonds, der überhaupt Geld für Mobilisierung von Streitkräften zur Verfügung stellt. Geplant ist, dass man quasi aus den bestehenden EU-Armeen Verbände zusammenschließt und die quasi dann auf internationalen Ebenen zusammenarbeiten können. Aber das läuft weiterhin unter dem Banner der nationalen Armeen. Allerdings gibt es eine weitere Struktur und die ist PESCO. Die habe ich hier schon mal vorgestellt. Und Chris, wenn du jetzt den nächsten Tab machst, dann komme ich einfach weiter zu PESCO. Also dieser Artikel empfehle ich auch nochmal später in den Links, die ich diese Woche auch wirklich erstellen werde, in diesem Dokument von der Europäischen Union, also diesem Statement von der Europäischen Union vom Parlament. Da sind sehr viele Sachen mit sehr viel verlinkt auf diese ganzen Frameworks, die ich jetzt gerade schon aufgezählt habe. PESCO ist abseits davon. PESCO ist ja im Endeffekt ein Permanent Structured Cooperation Unit, ja, das ist eine Militäreinheit, die gebildet wurde. Da habe ich schon mal ein bisschen länger drüber geredet, darum sage ich jetzt einfach nur kurz, die Knackpunkte an der Sache ist, dass PESCO eigene Truppen rekrutiert und nicht aus bestehenden Militärverbänden zusammengestellt wird, was halt krass ist. Deswegen brauchen die natürlich auch ein eigenes Budget. Und die werden aus diesem Europäischen Währungsfonds gespeist. Das heißt, das ist quasi eine eigene Armeetruppe abseits von den nationalen Armeen, die jetzt schon aufgestellt wird. Und die könnte dann später in so eine EU-Armee überführt werden, beziehungsweise die Strukturen könnten übernommen werden. Und gleichzeitig laufen halt die Anpassungsmaßnahmen in den ganzen nationalen Armees in Richtung PESCO. Das hört sich für mich dabei an. Es ist ziemlich klar, wohin die Reise geht, was das angeht. Und bei PESCO, wer kontrolliert PESCO? Weil die PESCO-Truppen, die sind halt separat von den Armeeeinheiten und werden deswegen auch nicht von denen, die sind halt nicht in deren Hierarchiekette eingebettet und auch nicht in NATO. Ja, die haben eine eigene Hierarchiekette und da gibt es einen PESCO-Council, der analog von dem, wie der Council von der Europäischen Union zusammengestellt wird, der quasi denen die Missionsaufträge gibt. So, PESCO. Ja, nur so nebenbei. Über PESCO wird gar nicht viel gesprochen, aber das gibt es jetzt mittlerweile. Ja, das letzte Mal, wo ich darüber berichtet habe, war es im Entstehen und jetzt gibt es das. Und der Fonds, wie gesagt, der wird jetzt dafür schon verwendet und ja, ist halt klasse, ne? Wenn man sich überlegt, wie sie vor 10 Jahren noch gesagt haben, eine europäische Armee wird es nie geben und auch noch vor ein paar Jahren haben sie mal gesagt, das ist alles nur populistisches Geblabbel, um irgendwie internationale Vereinigungen zu verhindern. Ja, und nochmal, das ist jetzt nochmal aus der Mottenkiste von 2017. Ja, mittlerweile ist das alles schon Fakt. Ja, und die EU-Armee ist mittlerweile nichts mehr, was geheim gehalten wird. Ja, und ja, ist das eine gute Sache? Ist das eine schlechte Sache? Ich weiß es nicht. In dem Dokument vorhin, das natürlich darauf abzielt, dass es alles eine gute Sache ist, die Entwicklung, da wird halt der Vergleich angestellt, dass bis 2025 China nach Amerika das größte Militär haben wird und das Ziel ist, bis 2030 wieder nach Amerika das größte Militär zu haben. Ja. Und die 2%, das ist auch noch so eine Nebensache, die was mit Donald Trump zu tun hat. Der Donald Trump sagt ja immer hier, ihr zahlt nicht genug für euer Budget. Da geht es um das NATO-Budget, weil Amerika ja am meisten ins NATO-Budget einbezahlt. Und wenn andere Mitglieder nicht voll einbezahlen, dann streckt Amerika das Geld vor und es wird zurückbezahlt. Und Grundlage für diese Zahlungen war halt eine Vereinbarung aus dem Jahr 2014, in denen die Staaten sagen, hier 2% unseres Etats geben wir für Währung aus, da verpflichten wir uns für. Und es gab halt nichts, wo es reingesteckt werden konnte, außer in die nationalen Armeen, die nur begrenzt ausbaufähig waren und halt in NATO. Aber jetzt gibt es ja PESCO und diese anderen europaweiten Militärinitiativen. Und jetzt wird halt auch, um dem Donald Trump eins auszuwischen, gesagt, okay, wir werden dieses 2% erreichen, aber das Geld geht nicht an die NATO, sondern es geht an die PESCO. Und wie ich schon mal gesagt habe, da PESCO wie die NATO ist, nur ohne Amerika, ist es vielleicht gar nicht mal so schlecht, wenn die die Verteidigung gegenüber Russland gewährleisten, weil die halt nicht dieses amerikanische Element haben, was halt ja andere Interessen vielleicht verfolgen könnte, als Leute, die direkte Nachbarn sind. Ja, so viel zur EU-Armee. Wir können uns darauf einstellen, das wird jetzt kommen. Und ist es gut, ist es schlecht? Ja, es ist halt ein weiterer Schritt zum Supranationalstaat. Und nochmal, England wird weiterhin dabei sein. Gewaltdelikte. Darum hält der Senat die Zahl der Straftaten an Berliner Schulen geheim. Ja, ist ja eigentlich ein Witz, ne? Dass so ein heikles Thema einer Geheimhaltung unterliegt in unserem Land. Aber es ist so und ich kann ja eigentlich nur einen unter die hohe Zahl. Könnte man natürlich sagen. Letztes Jahr hat sich ein Abgeordneter der FDP heroisch mit 700 einzelnen Anfragen gegen diese Verheimlichung gestellt. Deswegen gibt es Zahlenmaterial. Das Problem ist halt, dass nicht nur die Zahl der Gewaltdelikte sehr hoch ist, sondern auch eine signifikante Zunahme bei angezeigten Sexualdelikten besteht. Und das möchte natürlich irgendwie keine Stadt über ihre Schulen hören. Aber dass man dann hingeht und die Zahlen einfach zur Verschlusssache erklärt, ist halt auch unsagbar. Die Polizei sagt halt, das geht nicht anders, oder die Justiz sagt, das geht nicht anders, weil halt an den Adressen der Schulen, und so werden Straftaten nun mal lokalisiert, auch Privatwohnungen sein können, Datenschutz, bla bla bla. Was ich halt auch für lächerlich halte, gerade wenn es um eine Statistik geht, wo man einfach nur gesagt kriegen möchte, wie viel Straftaten waren es denn? 2016 wurden an den Adressen der Schulen 8.763 Straftaten gemeldet, 2017 9.820. Insgesamt gibt es 698 Schulen in Berlin, kann sich jeder ausrechnen. Wenn man dann noch weiß, dass an der Hälfte der Schulen gar keine Straftaten erfasst werden, fast null, dann hat man halt nur noch die Hälfte und dann ist es schon eine ganz andere Zahl. 9.820 Delikte an 350 Schulen ist schon ganz schön böse. Ja, und wie gesagt, Persönlichkeitsrechte. Und dann haben wir hier einen Soziologen, der sagt, dass er einen Formwandel schulischer Gewalt in Richtung Verrohung, verbaler Aggression, sexualisierter Ansprache oder Mobbing sieht. Wobei ich halt auch wieder denke, das sind vor allem Worte. Klar, Mobbing ist eine harte Sache oder sexualisierte Ansprache macht auch nicht eben Spaß. Aber das sind alles keine Dinge, die ich jetzt nicht erwarten würde in der Schule in gewisser Weise. Kinder sind nun mal teilweise echt grausam. Aber halt Gewalttaten und wirklich anzeigewürdige Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung würde ich gerade als Elternteil dann doch vielleicht gern wissen, bevor ich nicht vielleicht doch noch einen Notumzug in eine andere Gegend mache oder so. Wir müssen in die Klassen reingehen und die Schüler nach ihren Erfahrungen befragen. Ach was. Dafür hast du studiert, oder was? Soziologe. Tja, und wenn das total eskalieren sollte, dann kommt nicht die EU-Armee, sondern die EU-Gent vor. Das haben jetzt mehrere Leute im Chat gefragt, deswegen fragen sich Zuhörer, die EU-Armee wird nicht gegen inländische Leute eingesetzt werden. In allen diesen Papers geht es immer um Außenverteidigung, Außeneinsätze, immer außerhalb vom Territorium. Aber es gibt die EU Genfor. Die Europäische Gendarmerie Force. Ja, ja, wenn wir schon bei Berliner Schulen sind, hier gibt es einen Rektor, der ja den besonders krassen Fall seiner Schule auch noch hervorhebt. Nämlich, weil kein einziges Kind mehr eben deutsch ist. Ne? Nur noch ausländische Kinder in der Schule, 100%. Und deswegen geht er auch schon hin und rät den Eltern ab, irgendwie ihr Kind anzumelden, weil die das sowieso tun, wenn sie die Verhältnisse damit kriegen. Also damit kriege ich das irgendwie bei meiner Anmeldung kurz danach, sich eben ganz viele wieder abgemeldet hatten. Das ist natürlich auch schlecht für die Planung von so einer Schule. Insofern rät er dann jetzt mittlerweile den Leuten ab, irgendwie ihre Kinder da anzumelden und so weiter und so fort. Ja. Keine schönen Verhältnisse. Also, so ist natürlich jetzt kein Schluss oder so zu ziehen, aber so geht es im Prinzip natürlich auch nicht weiter. Ne? Man fragt sich ja eh, wie die überhaupt irgendwas lernen sollen, wenn die erstmal eine Sprache finden müssen, sozusagen, auf die sie sich dann einigen. Ne? Ja, eine ganz andere Meldung. Mir geht es um den Außenhandelsüberschuss, den die Deutschen traditionell, in dem die Deutschen traditionell ziemlich stark sind. Und das ist immer ein bisschen kritisch, weil ja dann die anderen Länder ihre Sachen nicht mehr verkauft bekommen. Und deswegen steht Deutschland auch da schon länger in der Kritik. Es hat dieses Jahr wieder so, letztes Jahr wieder so ausgesehen, dass da ein großer Überschuss entstanden ist und die Deutschen sogar auf Platz 1 gerutscht sind. Und da tun die auch alles für und halten sogar die Löhne irgendwie niedrig. Ne? Also wenn man jetzt in Deutschland die Löhne etwas anheben würde und dafür einen etwas besseren, etwas schlechteren Platz international vielleicht riskieren würde, wäre das vielleicht ein Ausgleich, der den Leuten mal zugutekommen würde. Aber ja, das ist halt auch nur meine Meinung. Ich finde es einfach krass, dass die Deutschen da wieder ganz vorne sind. Hätte ich nicht gedacht. Wenn man mal im Ausland ist und sieht, wie viel Lidl und Netto und Aldi und so weiter das da gibt, ist das aber irgendwie auch kein Wunder mehr, dass das so ist. Ne? Next. Ja, die CDU will die rumgestellten Scooter verschrotten, weil ihnen das missfällt, dass sie irgendwie überall rumstehen. Und vor allem, wenn die kaputt sind. Ne? Also die Linken sind dazu übergegangen, genau, die teilweise kaputt zu machen. Und die irgendwo dann ja die Bremsleitung anzuschneiden oder solche Scherze. Das geht dann eigentlich nicht bei allen Geräten. Manche bremsen eben mechanisch. Aber da kann man auch andere Dinge wohl manipulieren und so. Und die machen das im großen Stil, beziehungsweise das machen eben ein paar Leute offensichtlich und da werden immer wieder Dinge beschädigt. Und eigentlich ist es ja auch ein Sicherheitsproblem, wenn man da die Bremse manipuliert oder so. Denn Leihfahrrädern stechen sie angeblich die Luft raus oder so, dass man da auch nicht mehr mitfahren kann. Ich verstehe es nicht so ganz so richtig, so, weil dann fahren die Leute wieder mit dem Auto in die Stadt, das ist auch nicht mehr besser oder so. Weiß ich nicht genau. Klar, die Scooter sind ein Spielzeug, ja. Aber na und? Das ist eben ein Spielzeug, ist auch nicht so schlimm. Es ist jetzt nicht so, dass sich unsere Atmosphäre dadurch schließt und wir von heute auf morgen Treibhauseffekt kriegen wegen so ein paar E-Scootern. Also manchmal finde ich dieses Verhalten auch ein bisschen extrem. Ist eben, ja, sind eben Extreme, ne? Ja, ich denke mal, dass es wahrscheinlich bei den Linken darum geht, dass es irgendwie, keine Ahnung, die Gentrifizierung vorantreibt oder irgend so ein Bullshit. Ja, oder dieser ganze Anti-Tourismus-Bewegung, die es inzwischen in Berlin gibt. Ach, die haben einfach auch Angst vor einem Scooter-Nado, wenn mal wieder ein Hurricane durch Berlin fliegt. Die sind einfach nur Menschen. Oder haben sie sich gerade im Internet radikalisiert und kommen jetzt ins wahre Leben und terrorisieren dann die Menschen. Ja, erst halt die Dinger unbrauchbar machen, die dann verschrottet werden müssen und keinen Nutzen mehr haben und am Freitag dann aber wieder auf die Klimademo. Ganz wichtig, nicht vergessen. Ja. Ja, Verlogenheit kommt dann noch dazu, genau. Purchase of Green Bonds. Oh, sorry, ich war gemutet. Kommen wir wieder zur EU-Ebene. Purchases of Green Bonds under the Eurosystems Asset Purchase Program. Ja, hier geht es um die Europäische Zentralbank und bei der Europäischen Zentralbank, da hat es da gibt es jetzt eine neue Führung bald, ne? Die Frau Lagarde vom IWF. oder die ist ja schon da. Und das Letzte, was sie beim IWF gemacht hat, ist, die hat quasi ein Framework für Green Bond Issuance eingerichtet, was jetzt vom IWF an ja die Leute, die solche Papiere emittieren, quasi weitergereicht wird, dass die ihre Asset-Produkte danach strukturieren können. Und da bei Green Bonds geht es im Endeffekt, es ist sehr schwammig formuliert, was dazu führt, ja, also Green Bonds sind im Endeffekt Sachen, die irgendwelche grünen Technologien unterstützen oder andererseits Umweltschutz, Naturschutz, irgendwas damit zu tun haben. Das ist allerdings sehr schwammig formuliert und deswegen muss da halt noch ein Framework geschaffen werden, wie das im Endeffekt aussehen wird. Es gibt ein paar Anbieter, aber es gibt noch keinen internationalen Standard dafür. Die IWF arbeitet gerade an einem internationalen Standard dafür. So, jetzt habe ich es ordentlich formuliert. In diesem Artikel hier von der EZB, auch wieder Primärquelle, da geht es auch wieder darum, dass genau diese Probleme angesprochen werden. Es kann ein gewisses Greenwashing betrieben werden. Ja, du kannst einfach irgendwelche als Emittent irgendwelche Strom Portfolios verkaufen und wenn das irgendwie ein Blackbox-Investment-Verfahren ist, dann kannst du ja behaupten, was du willst. Ja, wenn du sagst hier, wir investieren nur in Wasserkraftwerksbetreiber, ja, aber es ist halt kein, es ist halt ein strukturiertes Produkt, wo du nicht weißt, was halt genau wirklich die Assets sind, kann da Betrug Tür und Tor geöffnet werden. Und das lässt sich meiner Meinung nach auch überhaupt nicht verhindern, egal was für ein Framework gemacht wird. Deswegen ist das offensichtlich meiner Meinung nach wieder fragwürdig, diese ganze Angelegenheit. Und was dem Ganzen halt wirklich die Krone aufsetzt, ist, das wird im Endeffekt in das Asset Purchase Programm von der Europäischen Zentralbank jetzt auch aufgenommen als Sonderklasse. Ja, das heißt im Endeffekt, es gab ja das Open Market Programm von der Europäischen Zentralbank, was im Endeffekt gewisse Marktprinzipien ja sowieso schon gebrochen hat, indem die Zentralbank Obligationen von Privatfirmen aufkauft. Ja, also als Marktteilnehmer auftritt, um den Markt zu stabilisieren, aber es ist an sich nichts, was eine Zentralbank an sich tun sollte. Das Gleiche hat sie ja auch mit Staatsanleihen gemacht. So, und jetzt wird ein weiterer Sektor geöffnet für Green Bonds. So, warum? Um eine weitere Refinanzierungsquelle ausschöpfen zu können. Ja, weil man verhindern will, das Asset-Backing-System, was wir derzeit haben, in der Eurozone umzustellen. Und ja, ich werde nächste Woche ein bisschen über den IWF reden und über Sonderziehungsrechte, weil ich kann das jetzt nicht kurz fassen. Das muss ich einfach mal vorstellen, was das überhaupt ist. Aber wenn ihr euch überlegt, es gibt ja Facebook und Facebook hat Libra. Und Libra ist an einen Währungskorb gekoppelt, ja, 5, 6 verschiedene andere Währungen. Und hat keinen eigenen Wert, außer es wird halt in diesen Währungen eingezahlt. Und ja, es wird halt gerade im Moment auf EZB-Ebene überlegt, ob man nicht die Refinanzierungsquelle der Eurozone vielleicht auch auf verschiedene Währungskorbsysteme umstellen könnte. Allerdings würde das nur über den Umweg, über dem IWF funktionieren, über die Sonderziehungsrechte. Wie gesagt, das zu erklären würde zu weit führen. Super interessant, auch kritisch hier dargestellt in diesem Artikel. Ja, ob das so funktioniert, ist nicht so ganz klar. Ja, weil, wie gesagt, die CSPP und die PSPP-Programme, also die öffentlichen Aufkaufprogramme und die privaten Aufkaufprogramme, das ist alles schon nicht im Sinne des Erfinders und haben halt unser Geldsystem an den Rande des Kollaps gebracht und die wollen jetzt mit einem Umweg über den IWF, über ein Währungskorbsystem, das wieder stabilisieren. Wild. Sehr wild. Und auch hier spielt England wieder eine sehr starke Rolle, weil der britische Pfund in diesem Währungskorbsystem eine sehr starke Rolle wieder hätte, um den Euro zu stabilisieren. Ja, und das sagt der Mark Carney, der Präsident der englischen Zentralbank selber. So, und es ist eine sehr, sehr seltsame Entwicklung, die halt aus den Negativzinsen resultiert. Wir haben keine normalen Marktbedingungen mehr. Die normalen Regeln sind out of the window, schon seit Jahren. Kommen wir zu Vape Wars. Vape Wars in Amerika. Ja, Rauchen über Vaporizer ist ja mittlerweile im Mainstream angekommen. Ne? Mars, du machst das ja, glaube ich, auch sehr ganz gerne, ne? Als Alternative zu Zigaretten mit verschiedenen Geschmäckern. Und da gab es ja in letzter Zeit einige beunruhigende Meldungen, die ich ja auch aufgegriffen habe, über Todesfälle. Erstmal ein kleines Update dazu. Die meisten Todesfälle waren ja ältere Leute, die Lungenprobleme hatten. Allerdings nur in der Hälfte der Fälle. In der anderen Hälfte der Fälle gab es Probleme mit Wechselwirkung von Chemikalien. Und zwar dem Tocophenylacetat, das ist Vitamin E. Es kommt, von Allergien oder so. Und auf der anderen Seite gab es ein Problem mit den Herstellern von den Plastikdingern, wo die Dinger von den Patronen. Ja, das war einfach billige Qualität, wo das Plastik durchgesippt ist und dann hat man halt Plastik sich reingewebt in die Lunge und ja, kann man sich vorstellen, dass man davon stirbt. Ja. Und in 42% aller bisher bekannten Todesfälle spielt allerdings dieses Vitamin E, was dem Vaporizer-Stoff zugefügt wird, eine besondere Rolle. Entschuldigung, Chris, jetzt habe ich das in falscher Reihenfolge erzählt. Kommen wir zum eigentlichen Vape-War mit Juul. Ja? Und Juul ist der größte E-Zigarettenanbieter in Amerika. Hier, das ist Tocophenylacetat. Ja, das ist an sich Vitamin E. An sich ist es nicht schädlich für den Körper, allerdings, wenn man es vaped, schon. Wer hätte es gedacht? Genau wie viele andere Chemikalien, nur das wird halt eingesetzt als Streckmittel für gewisse Liquids oder gewisse Juices, hauptsächlich im legalen THC-Bereich in Amerika, allerdings auch bei gewissen Fruchtmischungen. So. Nicht bei Tabakgeschmackmischungen. Und da kommen wir wieder zu den Vape Wars. Der größte Anbieter ist Juul. Ja, Juul ist im Endeffekt von Altea gekauft worden. Altea ist ein großes Zigarettenkonglomerat. Ja, und seitdem Juul von denen übernommen wurde, ist im Endeffekt die Anzahl der Lobbyisten, die in Washington hatten, von 21 auf 680 oder sowas hochgegangen. Und die fahren jetzt im Endeffekt die Strategie, die Zigarettenunternehmen in Amerika gefahren haben, um quasi zu verhindern, dass Zigarettenverkauf verboten werden kann, nachdem klar war, dass es irgendwie gesundheitsschädlich ist. Ja? Und zwar ist das ein Kampf zwischen der Gesundheitsbehörde und der Marktaufsichtsbehörde in Amerika. Weil, jetzt kommt's, die Gesundheitsbehörde, die sagt, es kann schädlich sein und deswegen müssen wir halt gucken, wie das ist mit dem Verkauf. Aber die Marktaufsichtsbehörde, die sagt, ja, Moment mal, aber das ist ja ein Produkt, was Leute davon abhält, Zigaretten zu rauchen, die nachweislich schädlich sind. Und deswegen haben wir bestimmte benachteiligte Gruppen. Da kommt es wieder mit dem Privilege, ja? Hallo? Wir haben irgendwelche Leute, die halt sagen, ja, die sind behindert und denen können wir halt nicht den Zugang dazu einschränken. So. Ja, das ist schon sehr lustig, wie das gerade passiert in Amerika. Das schlägt ja Wellen bis hin, dass der Donald Trump da über Vaping redet und dann irgendwas sagt so, ja, meine Frau ist darüber besorgt, dass ihr Sohn vaped. Dann sagen alle, ah, da ist der Beweis, das ist gar nicht der Sohn vom Donald Trump, sondern bla. Aber der Hintergrund ist, dass Altea, dieser große Konzern, im Endeffekt seine gesamte Lobbykanonerie, die früher für die Zigarettenindustrie gearbeitet hat, auf diese eine Firma Juul konzentriert hat. Ja? Und Juul bietet keine Fruchtsorten an, sondern nur Tabak. Tabakgeschmackssachen und halt auch medizinische Sachen und so weiter und so fort. Und jetzt ist es so, jetzt sind die mit ihrem Lobbying in Amerika so weit gekommen, auch durch diese Todesfälle, die durch die Nachrichten gekommen sind, dass halt jetzt in den meisten amerikanischen Staaten wahrscheinlich diese ganzen Fruchtzusatzstoffe nicht mehr ganz normal verkauft werden dürfen. Es sei denn, die haben eine Lizenz, die Hersteller. Eine medizinische Lizenz. Ja, dass sie Preis, darf ich dich kurz unterbrechen? Also ja. Es gibt von Juul Mint, Mango, Apple, Red Berries und Royal Cream. Also ja, da gibt es also Umsatz schon. Davon ist das von denen? 1%, 2%? Weiß ich nicht. Ich glaube aber eher, also die meisten Vaper, die ich kenne, mögen diese Tabak-Imitate eigentlich gar nicht so. Ja, wir reden jetzt vom amerikanischen Markt. Ja, und Ja, ich meine, Juul, gibt es Juul hier überhaupt? Hier gibt es ja ganz andere Marken. Icos. Ja, so. Ja, Juul gibt es ja auch. Ja, aber in Amerika ist Juul halt wirklich dominant. Ja, wenn man ja, unbedingt viel Geld dafür zahlen hier will. Hier sagt man Vapen, in Amerika sagt man Juulen. So, deswegen, ja. Ich Juul mir ein. Aber ich krieg da irgendwie 8 Milligramm Liquid für 13 Euro. Ich weiß nicht ganz, wo da der Sinn sein soll, außer halt die Leute wieder an so proprietäre Formate zu binden, wo du eine Cartridge in deinen Vapor schieben musst vom Markenhersteller, sonst vapet er nicht damit so. Ja, das ist genau der Punkt. Das wollen die Lobbyisten ja machen. Und die fahren halt das Playbook, was die Tabakhersteller gemacht haben, dass die halt mit Lobbyisten auf Staatenebene, also nicht Bundebene, sondern Staatenebene Gesetze machen, dass die Counties und die Städte nicht eigene strengere Gesetze machen können, die die Leute davon abhalten, das zu kaufen. Ja, aber es gibt doch in Amerika auch die Dry Communities. Das wäre doch keine Gleichbehandlung dann. Also ist es auch nicht. Und das wird halt alle die ganzen, die hauptsächlich Fruchtsachen herstellen, wird das sehr hart treffen in Amerika. Sehr hart. Wenn das durchkommt. Wir wissen doch, dass... Das ist der Punkt. Das ist durch. Das ist der Punkt. Ja. Schwerreiche Pharmafamilie versteckt 1 Milliarde Dollar in der Schweiz. Also natürlich kann es noch irgendwie angefochten werden vor Gericht, bla, aber ja. Schwerreiche Pharmafamilie versteckt 1 Milliarde Dollar in der Schweiz. Hier geht es um Purdue. Purdue Pharma. Und vorhin war es im Chat schon mal Thema, aber ja, Purdue Pharma, ja, Obama, sage ich nur. Obama hat als Präsident für die Pharmaindustrie in Amerika sehr, sehr viel gemacht. Ja, und das hat auch negative Seiten gehabt, unter anderem halt die hohe Opiatabhängigkeitsrate in Amerika, ja, die ja mittlerweile zu fast, ja, Fentanyl war ja letztes Mal Thema, aber hier geht es um das, was in der Vergangenheit war. Ne, Oxycontin, das Medikament, was sehr, sehr viele Leute ihr Leben gekostet hat, weil die einfach davon abhängig geworden sind, weil die das als Schmerzmedikament genommen haben beispielsweise. Ja. Und über ein korruptes Netz zwischen Politik und Industrie wurde halt jegliche Regulierung ausgehebelt. Die Pharma-Referenten, die haben das gepusht. Die Ärzte haben Indemnification bekommen. Das heißt, die konnten nicht verklagt werden, wenn was falsch geworden ist. Alles halt politisch sanktioniert von den Leuten um Obama halt, die mit ihm halt ins Amt gekommen sind. So, und jetzt ist er nicht mehr im Amt und jetzt muss die Eigentümerfamilie von diesem Konzern muss, ich will jetzt nicht sagen flüchten, aber die haben erstmal 1 Milliarde von ihren 13 Milliarden im Ausland gebunkert, in der Schweiz. Und es ist auf jeden Fall ein Krimi, was da jetzt passiert, ein Wirtschaftskrimi, der in den nächsten Wochen wahrscheinlich auch durch die Nachrichten gehen wird, weil da geht es um sehr viel Geld, um sehr viele Familien, sehr viele Menschenleben, die zerstört wurden in Amerika. Gut, Obama wird in dem Zusammenhang wahrscheinlich sehr wenig fallen, das sage ich jetzt nur. Ja, aber ne, jeder Präsident in Amerika hat halt irgendwelche Lobbygruppen, die ihm im Amt helfen, und Obama hat halt die Banken und die Pharma-Lobby. Ja, ich halte es aber auch für relativ ausgeschlossen, dass er da jetzt alleine für verantwortlich ist, weil ich kann mich noch erinnern. Na, das habe ich ja nicht gesagt. Das erste Ding, was ich gehört habe, irgendwie mit diesem Oxycontin, das war eigentlich dieser Rush Limbaugh, dieser amerikanische Talkshow-Heini, der, also so eine Radiosendung hat er ja, der hat dieses Zeug irgendwie geschluckt, und das war noch zu Bush-Zeiten, also da gab es das auch schon. Ja, hier, der Punkt ist der, es geht um die Opioid-Epidemic, die ausgelöst wurde, die gibt es erst seit ein paar Jahren. Ja, es gab immer ein Problem damit, ja, aber das Problem ist halt wirklich erst systematisch geworden, wo auf systematischer Ebene der Zugang dazu nicht nur erleichtert wurde, sondern begünstigt wurde. Und wie gesagt, es geht nicht um Obama explizit, ich habe es ja gesagt, Obama und die Leute, die mit ihm ins Amt gekommen sind. What is Bridgeify? The app-keeping Hong Kong protest is connected. Ja, schauen wir kurz nach Hong Kong. Die Proteste haben ja noch nicht abgeebbt. Es gab zwar erste Konzessionen, aber wie gesagt, die Beweggründe der Protester, die sind so vielschichtig, da kann man mittlerweile auch nicht sagen, ja, vorhin hat einer im Chat auch geschrieben, ja, hier die zerstören die 5G-LED-Straßenlaternen, die Leute überwachen. Die zerstören ja auch Polizeiüberwachungskameras, tragen ja sowieso die Masken gegen die Gesichtserkennung. Und ja, natürlich werden die überwacht im sowieso schon zensierten und beschnittenen Internet. Die haben sich teilweise beholfen über Sachen wie In-Chat-Systeme in irgendwelchen Spielen, die nicht geblockt sind. Pokémon Go wird dann natürlich immer erwähnt, aber es waren tatsächlich andere, beliebtere Spiele, wo das mehr stattgefunden hat, bis sie dann halt auch von der Regierung geblockt wurden. Und teilweise ist die Regierung jetzt halt auch schon dazu übergegangen, dass sie halt in kompletten Regionen einfach das Internet abschaltet. Also in Regionen von Städten, Stadtblöcken, so, dass da kein Empfang ist. Oder, was die auch machen, ist natürlich Störsender oder falsche Funkzellen oder die Daten von den Originalfunkzellen abgreifen, um die Identitäten der Leute, die vor Ort sind, herauszufinden. Ja, das wird die Kritik bestimmt eindämmen, ne? Ja, und um das, ja, geht ja um Repression, ne? Ja, ja, eben, ne? Das wird der Kritik eher steigern, denke ich mal. Sehen wir das auch. Und natürlich will ich auch sagen, einer der Protestpunkte ist natürlich, dass das chinesische Social Credit System ja etabliert werden soll in Hongkong. nur so nebenbei. Und eine Umgehung dessen ist halt nicht einen WLAN-Hotspot zu machen, wo sich die Leute einwählen können, weil das wohl auch sehr leicht gestört werden kann. Sondern verschiedene Mesh-System-Apps und eine der beliebtesten ist Bridgify. Das gibt es als App, allerdings ist Bridgify noch etwas anderes, weil Bridgify ist quasi ein SDK, was jede App einbauen kann, dass halt der Datentransfer nicht mehr über die normalen Netzwerkadapter läuft, sondern halt über Bluetooth beispielsweise. Ja, oder wie auch immer diese Mesh-Node halt erzeugt wird. Ja, und Bridgify funktioniert selbstständig, ist dezentral und kann für verschiedene Zwecke genutzt werden und wird halt in Hongkong jetzt sehr viel benutzt, um halt diese Taktiken zu umgehen. Und ich habe es ja schon mal gesagt, die Proteste in Hongkong sind deswegen besonders interessant, weil das halt in einem Hightech, in einer High-High-High-Tech-Umgebung stattfindet. Mehr Hightech, als wir das hier haben in Deutschland. Ja, und deswegen kann man sich die Proteste angucken, was sie machen und davon lernen. Ja. Und hoffen, dass man es lieber selber braucht. Jo. Ja, unsere Fridays for Future und sonst auch viele Leute setzen da gerne auf den Gütertransport per Bahn. Die Bahn hat dem jetzt so im Prinzip eine Absage erteilt, indem sie gesagt haben, das lohnt sich alles überhaupt nicht. Wir wollen lieber 1000 Stellen oder tausende von Stellen streichen und vor allen Dingen in großen Teilen Ostdeutschlands diese ganze Geschichte mit dem Güterverkehr einstellen. Das bringt es nämlich alles überhaupt nicht. Also entweder muss man das irgendwie ein bisschen teurer machen und ja, dann auch, wie soll man sagen, sich darauf fokussieren, das Ganze verstärkt dann irgendwie belohnen, dass Warentransport über Bahn stattfindet oder sowas. Ja, oder man lässt sich was anderes einfallen, weil offensichtlich, wie gesagt, so funktioniert es ja nicht. Ne? Das kann nicht die Lösung sein. Die Bahn ist da nicht der Lösungsansatz, der gebraucht wird. Das ist die letzte Meldung für heute, ja. Ich dachte mir, ich zeige mal den größten Sack Reis, den ich je gesehen habe. Umgefallen ist, ja. 24 Tonnen Reis auf der Autobahn umgekippt. Und dann mussten sie diverse Säcke einsammeln hinterher. Geil. Baby, Baby, es gibt Reis. Ein Sack Reis, einer? Hunderte. Ich habe aber noch was. Kannst du wählen. Entweder Erbsen oder Möhrchen. Ja, genau. Hühnerfleisch oder Schwein. Süß-sauer und scharf. Ich ziehe den hellblauen Jersey an, Zucker. Ja, gut, dass er nicht gerechnet hat, dann wäre es aus viel mehr geworden. Was ist das für ein Bild? Das erinnert mich an Fallout. Da fällt mir ein, dass die Chinesen ihre Mauer teilweise auch mit Reis gebaut haben, mit Reis und Spucke, haben sie rausgefunden. Also gekaut, ausgespuckt. Mann, das sind aber viele Körner, bis du da so ein Stück Mauer zusammengeklebt hast. Ja, ja, ist auch schon ein altes Ding. Okay. Oh. Das ist ja geil. Mach dir dein 30er-Jahre-Protestplakat. Ja, das ist das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg, was eine Veranstaltung bewirbt, macht dir ja in Klammern D, Klammer zu, ein Protestplakat, Ausrufungszeichen in Großbuchstaben. Dieses Wochenende, zweitägiger Workshop in der Museumsdruckerei für Erwachsene und Jugendliche ab 14 Jahren im FHX Friedrichshain, irgendwas mit B. Bezirksmuseum, okay. Ja, macht ihr dein Protestplakat, sagt der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg. Und jetzt haben wir hier einer, das soll wahrscheinlich so ein Vermieter sein, der dann da... Aber der hat eine große Nase. Was steht da drauf auf dem Plakat von dem? Mieterhöhung. Euro. Das ist aber nur eine Rübennase. Genau, da gibt es noch den kleinen Mann mit dem Schwert und dem Schild. Und rot, genau. Der kämpft gegen die Gier. Ja, und fordert auf dazu vor allem, ne? Ja, haben wir schon wieder verpasst. Jetzt hätten wir uns unser Protestplakat machen können. Gegen den Kulturmarxismus. Ja, kämpft gegen den Kulturmarxismus. Und dann einfach das Plakat von dem kleinen Jungen hier klauen und Adorno auf das Schild schreiben. Nee, auf dem Schild steht... da es steht gibt drauf, kein richtiges Leben für Flaschensteller. Ja, oder da steht drauf, hier Mittelerhöhung, Demokratie leben, Euro. Was draufstehen sollte, ist fördert, was der Freiheit dient, zerschmettert, was ihr schadet. Und der Abel mit dem Riesenhammer. Nee, das steht auf dem Schild von dem kleinen Mann. Vielleicht ersetzen wir den Mann durch Abel und das Schild durch den Hammer. Gamergate steht da auch drauf. Ja. Genau. Gib mir gerade Ideen für ein Bild, hä? Die Vivian James reitet dem dann auf den Schultern. Ja. Geht in den Wald. Können wir euch eigentlich nur noch mitgeben. Ja, lasst euch nicht gendern und bekämpft alles, was der Freiheit schadet, oder wie das war. Irgendwie so, ja. Irgendwas und schaltet auch nächste Woche wieder ein, wenn ihr Dr. Bob sagen hören wollt. Bundesministerium für Freiheit, Wald und Zerschmetterung des Kulturmarxismus. Das wäre schön. So fly, so super, super fly. Immer noch ohne Geld. Macht's gut da draußen. Aber mit Ausdauer. Jeden Sonntag. Oh, das stimmt. Bis nächste Woche. Immer wieder. Ciao. Tschüss. Kulturmarxismus. Kulturmarxismus.